Herzlich willkommen zu einem neuen Toffhofer Podcast. Dieses Mal im Angebot Star Wars, der Aufstieg Skywalkers von J.J. Abrams. Damit willkommen in 2020, zum ersten Podcast in 2020. Und es geht gleich um Star Wars. Und ich bin sehr froh, dass nach 2 Jahren tatsächlich ich wieder mit derselben Person über einen Star Wars-Film sprechen darf. Und zwar mit Lukas. Ja, hi, guten Tag. Schön, wieder hier zu sein. Und wie, ich glaube, wir haben es wirklich damals schon in der Folge prophezeit. Oder irgendwann später. Ich glaube, wir haben mehrmals darüber gesprochen, dass ich angenommen hatte, ab dem Zeitpunkt, wo es hieß, J.J. Abrams macht den letzten Teil jetzt wieder. Und mir war ja Episode 7 zu nostalgiebehaftet. Und ich hatte damals schon mir gedacht, bei Episode 8 war es so, ich war sehr pro, du eher so, na, weiß nicht, gemischt. Und die Rollen sind jetzt, glaube ich, ich nehme es an, sehr vertauscht. Und wir sind genau entgegengesetzter Meinung wieder. Diesmal bin ich nicht so begeistert und du, glaube ich, eher positiv gesinnt. Und ja, also ich glaube, zur Story muss man nicht viel sagen. Und ich würde auch einen kleinen Disclaimer für alle packen. Erstens würde ich sagen, dass wir uns mit Spoilern gar nicht aufhalten, dass wir irgendwie nicht spoilern dürfen. Das ist ein Star Wars-Film. Es fängt jetzt auch keiner an, Episode 9 zu gucken, wenn er die anderen nicht gesehen hat. Also für jeden muss klar sein, dass alle Star Wars-Filme, die es bis jetzt gab, und auch dieser hier, werden komplett gespoilert von Anfang an. Weil ich will nicht, da, also bei dem, ich finde das doof, das ist so der 9. Teil aus einer Reihe, da jetzt so zu tun, als wenn man da nicht über klare Fakten reden darf. Teilweise werden Sachen ja in den Trailern schon gespoilert. Also reden wir jetzt auch offen, würde ich da sagen, drüber. Und was auch noch wichtig vielleicht für alle ist, alle, die keine Freunde von Diskussionen sind oder alle, die wollen, dass am Ende einer in so einem Gespräch die Oberhand hat und am Ende den anderen überzeugt hat, das wird es hier nicht geben. Ich glaube, wir haben einfach unterschiedliche Standpunkte und ich finde das auch in Ordnung. Ich diskutiere über sowas einfach gerne, ich rede auch gerne über Filme und ich glaube, du auch. Du, ja, definitiv. Du diskutierst auch gerne, definitiv. Und das tun wir hier und wie gesagt, wenn das für manche zu anstrengend ist, ich kann es verstehen, aber das wird sich bei diesem Film nicht vermeiden lassen, glaube ich, und ja, dementsprechend machen wir das jetzt, glaube ich, einfach so. Und ja, ich weiß nicht, mit was wir anfangen sollen zu diesem letzten Teil, wo man da am besten ansetzt. Boah, das ist eine gute Frage, das ist eine sehr gute Frage, wobei ich glaube, dass sich der Film fast anbietet, dass man chronologisch durchgeht. Das war auf jeden Fall einer meiner Punkte. Ich würde mit dir gerne die Handlung durchgehen, weil ich glaube, dann wird sehr klar sofort, was ich an dem Film überhaupt nicht mochte und du vielleicht ganz okay fandst. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir haben extra vorher nicht viel drüber geredet, damit das jetzt alles so ja, das erste Mal für uns alles zur Sprache kommt. Aber ja, ich würde gerne die Handlung mit dir durchgehen, weil das ist mein erster großer Kritikpunkt tatsächlich. Für mich ist es eine Fetch-Quest. Das nennt man, glaube ich, in Videospielen so. In Videospielen ist es ja so, dass man als Charakter oft, gerade in so Spielen wie The Witcher, Zelda, solchen Titeln, heißt es immer, hey, geh da und dahin, hol das und das, dann geh bitte zu einem anderen Punkt, dort gibst du das Teil wieder ab und dann gibt es da meistens schon den nächsten Trigger. Dann heißt es so, ah, okay, cool, dass du mir Item B gebracht hast, kannst du das jetzt bitte zu Charakter C geben? Und dann, und so läufst du halt durch so ein Spiel durch oft. Das ist, bei Spielen ist es ja oft so, dass man so ein bisschen durch die Gegend geführt wird, dadurch lernt man die Welt kennen und teilweise ist es halt auch einfach Inhalt des Spiels, weil wenn du das selber steuerst, fühlt sich das ja auch anders an, weil du bist ja derjenige, der einen Gegenstand irgendwo abgibt oder einen Gegenstand sucht oder was auch immer. Bei Filmen, finde ich persönlich, bietet sich das nicht so an. Und dieser Film hat das aber sehr, sehr viel für mich. Ja, das stimmt. Also ich würde dir tatsächlich zustimmen, der ganze Film hat für mich auch sehr linear gewirkt. Also es war eben so diese klassische Hero-Quest, wir starten irgendwo, beide Parteien suchen einen wichtigen Gegenstand, um an einen wichtigen Ort zu kommen, um da vielleicht die Welt zu retten oder in dem Fall die Galaxis ins bodenlose Böse zu stürzen. Wobei ich ehrlich gesagt fand, dass ich das gar nicht so schlecht aufgefasst habe. Also für mich war das gar nicht so schlimm, dass es diesmal deutlich stringenter war und auf ein klares Ziel hingearbeitet hat. Eben auch mit diesen verschiedenen Schauplätzen, die diesmal im Film vorkamen. Also die waren für mich alle klar eingeführt. Also man hat von den Orten vorher nichts gehört. Klar, natürlich, okay, gut, Star Wars-Universum ist groß so. Das ist ja auch immer so, dass in jedem Star Wars-Teil kommen random neue Planeten vor, die wir noch nie vorher gekannt haben. Das ist für mich auch Teil des, das ist ja auch Teil des Abenteuers, dass du immer wieder neue Welten kennenlernst. Und ja, das finde ich auch und tragisch. Gerade für die Leute, die jetzt die neue Trilogie gemacht haben, wäre das theoretisch die Möglichkeit gewesen, coole neue Orte, Charaktere und vielleicht auch komplexe Sachverhalte in das Universum einzuführen. Wie das jetzt genutzt worden ist. Andere Kritikpunkte waren, aber ja, ich lasse dich erstmal. Aber das, ich fand das tatsächlich deutlich besser gemacht im Vergleich zur Episode 8, wo einfach Orte vorkamen, die sich für mich nicht erschlossen haben und vor allem auch handlungstechnisch oder charaktertechnisch einfach keinen Sinn gemacht haben. Also wenn ich jetzt denke an Episode 8, diesen Casino-Planeten, da saß ich eigentlich wirklich, ich glaube, eine halbe Stunde ging das Trauerspiel, ja, habe ich mir so gedacht, so gut, jetzt haben wir mal einen Casino-Planeten gesehen. Ja. Schön. Aber es war eben nicht so dieses Star-Wars-Feeling. Es war mit diesen Smokings, es hat alles sehr an die echte Welt erinnert und das hat auch die Handlung nicht wirklich vorangebracht. Das fand ich in Episode 9 jetzt deutlich besser gelöst, dass man eben zu jedem Ort eine spezielle Aufgabe für die Helden hatte oder eine spezielle Aufgabe, wo eben ein Konflikt entstehen konnte zwischen der New Order und dem Widerstand. Der Last Order auch noch. Ja, also, stimmt. Vielleicht kann man einfach schon anfangen mit der Handlung. Die Handlung setzt ein, bevor wir etwas sehen, bevor wir einen einzigen Charakter treffen. Denn die Handlung findet schon zu einem gewissen Teil in dem berühmten Opening-Scroll-Text von Star Wars statt. Und das ist für mich schon ungewöhnlich. Also es ist ja schon generell bei Star Wars immer so, dass in dem Opening-Text stehen schon Infos und so, hey, teilweise werden auch Figuren so eingeführt. Ich glaube, das ist auch in Episode 3 mal so, dass plötzlich von General Grievous die Rede ist. Den haben wir vorher nie gesehen. Der spielt also plötzlich eine Rolle. Das ist jetzt für mich auch nicht super ungewöhnlich, aber Teile in dem Opening-Text dachte ich mir, hey, die, glaube ich, hätte ich lieber gesehen, also hätte ich gerne gesehen, wie das passiert, anstatt dass ihr das plötzlich jetzt als gegeben setzt. Also ich meine, der erste Satz ist, die Toten sprechen oder so, die Toten melden sich zu Wort, Palpatine lebt wieder. Und das ist halt so, das ist halt eher so ein Film-Twist, wenn sowas passiert. Der große Bösewicht aus der alten Star-Wars-Trilogie ist einfach wieder am Leben. Es wird auch nicht erklärt, wie der wieder lebt, aber er lebt wieder. Und die erste Szene, die wir dann haben, ist sofort, wir sehen ihn sofort und er ist da. Und es gibt auch keine Diskussion darüber, dass er wieder lebt. Das ist einfach so. Der Typ ist zwar in einen Reaktorschacht runtergefallen oder was das war. Und der ganze Todesstern ist in 17 Milliarden Teile explodiert. Aber der Typ sieht echt noch ganz fresh aus dafür, dass er eigentlich, ich weiß nicht, da sollte nichts mehr übrig sein. Und der Film geht da auch nicht drauf ein. Und man kann natürlich, ich glaube, es wird irgendwann eine coole Doku darüber geben, über diese neue Trilogie. Und wie durcheinander das alles war, wie von der Struktur. Also ich habe wirklich den Eindruck, die hatten keinen Plan vorher, wo diese drei Teile hinführen sollten. Und man kann das, glaube ich, ganz gut vergleichen mit einer anderen IP, mit einem anderen Produkt aus dem Hause Disney auch trotzdem, ist Marvel. Und bei Marvel ist es ja auch sowas. Du hast ganz viele verschiedene Regisseure und man kann auch über die Diskussion, über diese Qualität dieser Filme sprechen und wie toll die wirklich sind. Aber es gibt scheinbar da immer in Form von diesem Kevin Feige, heißt der, glaube ich, der hat überall so die Hand drauf und der führt alles so ein bisschen zusammen. Angeblich hat der in seinem Büro ein riesiges Board an der Wand und hat da so rote Fäden und guckt, okay, das und das kommt in Black Panther vor und das kommt in Captain Marvel vor und alles führt letzten Endes da und dahin. Und das ist, glaube ich, oft die Aufgabe von einem Produzenten, so ein bisschen zu gucken, dass das Ganze zusammenpasst. Und vor allem, wenn du anders jetzt zum Beispiel als bei den allerersten Star Wars Teilen, der allererste war ja ein Überraschungshit und dann gab es plötzlich Fortsetzungen. Das heißt, der erste Teil fühlt sich, finde ich, auch nicht so verbunden an mit Episode 5, weil man wusste nicht, dass es mehrere Teile geben wird. Aber hier war es ja so, Disney hat ja, als die Lucasfilm gekauft haben, haben sie gesagt, hey, wir kündigen jetzt sofort drei neue Star Wars Filme an, eine neue Trilogie. Und dann nimmt man ja vielleicht schon an, ah, okay, ihr habt irgendein Konzept, irgendeine Grundidee. Klar, lasst ihr dann verschiedene Leute ran und je nachdem, wer die Filme dann wirklich als Drehbuch schreibt. Aber es gibt eben so ein paar Bullet Points vielleicht. So von wegen, hey, Hauptfigur ist Rey und Rey muss letzten Endes da und da rauskommen. Und das müsst ihr als Filmemacher und als Drehbuchschreiber müsst ihr das bedenken. Und das gibt es hier, glaube ich, nicht. Also ich habe keine Insider, aber ich habe einen ganz klaren Verdacht, dass es keinerlei, es gab keine Idee von Disney. Ich glaube, es war einfach nur so, wir kündigen jetzt mal neue Filme an und dann schauen wir mal, was wir mit diesen Filmen machen. Und ich bin da so gespalten, weil einerseits finde ich das fast schon wieder schön, dass, also für mich ist Disney der Tod der Filme. Disney ist für mich, alles wird in Themeparks gepackt und in Merchandise. Und Disney ist auch ein Produktionsstudio, was nur sehr sichere Filme macht. Also wir wollen nicht anecken, wir wollen nicht keine Kontroversen. Wir packen auch nicht unbedingt zeitgeschichtlich relevante Sachen an, weil nicht, was wenn die kontrovers sind, wir wollen keinen Ärger. Und irgendwie findet ein Teil von mir findet es fast schön, dass die aber dann doch scheinbar bei Star Wars so gesagt haben, ach, wir gucken einfach mal und wir lassen jetzt einfach mal jeden Filmemacher, einfach mal, die kriegen einen Blankoscheck. Und die dürfen machen, was die wollen. Ja, das Gefühl hatte ich tatsächlich auch. Ja. Und gerade bei Star Wars, glaube ich, ist es eben auch eine schwierige Geschichte. Das ist einfach popkulturell wahnsinnig wichtig. Und wahnsinnig viele Leute feiern Star Wars enorm. Also ich selber bin da auch eigentlich schon Fanboy. Also ich habe wirklich früher eben schon mit Lego Star Wars gespielt. Ich war ein riesen Fan von den Filmen. Oder dann, als auch die ersten großen Spiele dazu rauskamen, sowas wie Star Wars Battlefront 2. Also das haben wir wirklich wochenlang und nächtelang durchgesuchtet, weil es einfach so ein cooles Universum ist. Und ich glaube, da hat sich Disney nicht zwingend einen Gefallen getan, dass man so wenig Bezug auf die Vorgeschichte nimmt. Wie du sagst, natürlich müssen wir immer aus Ausgangspunkt Episode 4 sehen, wo ja im Endeffekt in diesem Vorlauftext, der so typisch ist für die ganze Serie, eigentlich alles erzählt bekommen. Also da steht dann am Schluss drin so, ja, Prinzessin Leia Organa versucht jetzt hier gerade Todessternpläne durch die Gegend zu schippern und wird offenbar verfolgt von jemandem. Und im Endeffekt standen wir da auch bei Null. Also wir wissen nicht, wer Prinzessin Leia ist, was zur Hölle ist der Todesstern und wieso verfolgt jetzt irgendjemand überhaupt irgendwen und versucht jetzt da die Pläne zurückzubekommen. Ja, ich denke, dafür war der ganze Text nur gedacht. Genau. Dass man in irgendeiner Form nicht alles etablieren muss, sondern kurz mit 5 Sätzen vorher das Universum erklären kann und dann sofort in die Handlung springen kann. Von daher hatte ich auch mit dem Intro von dem neuen Teil, von Episode 9, nicht so das Problem. Also für mich war das dann alles cool. Also man hat das natürlich auch im Vorfeld schon über die Trailer mitbekommen. Da gibt es ja auch schon wieder zigtausende Interpretationsvideos in die verschiedensten Richtungen, wo dann Palpatines Lacher oder sein Lachen eben vorkommen. Und ich glaube, bei manchen Frames in den letzten Trailern sind ja dann auch schon die imperialen Sternenzerstörer zu sehen, die dann da aus dem Wasser hochfliegen. Man sieht ihn im Trailer sogar. Also ich weiß nicht, im ersten oder im zweiten Trailer, Palpatine, man sieht seine Silhouette von ja, genau, auf dem Thron, glaube ich. Der genau, kommt da auch also mal kurz vor. Und man hört die Lache tatsächlich und es ist eigentlich völlig klar, was impliziert wird, ja. Also das fand ich tatsächlich nicht schlimm und ich finde, das war mit dem Vorlauftext eigentlich auch ganz gut gelöst. Das war für mich zum Beispiel so einer dieser Momente in einem neuen Star Wars, wo ich mich an früher erinnern konnte. Natürlich auch durch die rosarote Nostalgiebrille und habe mir gedacht, ah cool, das fühlt sich auf jeden Fall schon mal wie ein alter Star Wars an. Wo ich dir zustimme, ist, dass die neue Trilogie eigentlich den Namen Trilogie nicht verdient. Also ich will jetzt auch nicht die ganzen Filme schlecht machen. Ich meine, was ich von Episode 8 halte, kann man eben bei der letzten Folge von vor 2 Jahren ganz gut raushören, glaube ich. Aber das Problem ist, wenn man es eben als Trilogie anlegt, dann sollte da auch irgendwie eine überspannende Geschichte sein. Die kann zwischendrin auch mal abstreifen. War ja bei den alten Filmen auch nicht anders, wenn man jetzt zum Beispiel an die 1, 2, 3 denkt, an die Episoden. Ja, auch so ein bisschen Episode 1 fällt da eigentlich auch schon raus. Das ist ja eigentlich ein ganzer Film, der einfach nur mal Charakter und dieses ganze Politiksystem in der Republik etabliert. Genau, ja. Und dann auch mit natürlich der Anfang von der Trilogie scheint immer erstmal die Figuren zu etablieren bei Star Wars. Genau, und dann halt so diese schöne Rahmengeschichte mit der Flucht von Naboo und so weiter und so weiter. Aber da, glaube ich, lässt sich auch ein ganz guter Vergleich ziehen zwischen Episode 1, 2, 3 und jetzt eben 7, 8, 9. Ich meine, 4, 5, 6, das ist so das Kerngeschäft, das sind die alten Trilogien und auf die wird sich natürlich immer bezogen, an denen wird immer gemessen, an denen werden ja auch die in Anführungszeichen neuen Episoden 1, 2, 3 auch immer gemessen. Und ich glaube, das war damals eine ganz gute Entscheidung, dass man eben gesagt hat, okay, wir beleuchten jetzt die Vorgeschichte, weil sie eben wussten, wo sie rauskommen müssen, bei Anfang Episode 4 oder irgendwo in der Nähe und hatten ansonsten komplette Freiheit. Also du konntest ja wirklich alles machen. Also das, was wir gesehen haben, hätte genauso gut anders aussehen können. Also das hätte jetzt nicht die Republik sein müssen, das Imperium hätte schon immer da sein können, dieser Widerstand kann wachsen. Also man hätte wirklich alle möglichen Optionen gehabt und hat sich dann eben für eine entschieden. Und das Gute daran ist eben, man kann es nicht vergleichen, weil es ist die Vorgeschichte so. Es gibt keinen Referenzpunkt. Ja, mit dem Ende halt schon. Also man weiß. Genau, man weiß, wo man hin will, aber ansonsten ist man völlig frei. Ja. Und das fand ich ein bisschen schade bei der neuen Trilogie mit 7, 8, 9, dass man eben gesagt hat, okay, gut, wir setzen das Ganze hinter die Geschichte von Episode 6, weil dann haben wir eben 6 Filme voraus, die uns eine Welt zeigen, die ein gewisses System etablieren, die gewisse Charakter etablieren, die Motivation etablieren und eben auch politische Parteien wie jetzt das Imperium oder die Allianz und die Neue Republik. Und man hat da natürlich popkulturelle Referenzen und man hat da auch eine gewisse Erwartung. Und von daher, glaube ich, wäre es besser gewesen, wenn man entweder eine ganz klare, lineare, überspannende Geschichte zwischen 7, 8, 9 gehabt hätte und nicht so dieses, ja, jetzt machen wir mal den Film, dann machen wir mal den Film, schauen, wo der endet und dann klauben wir die Scherben auf und basteln dann noch die letzte Episode draus. Sondern wenn man einen ganz anderen Weg genommen hätte, 500 Jahre nach der Schlacht von Yavin, 1500 Jahre vor der Schlacht von Yavin, und dass sowas in der Community angenommen wird oder auch gut funktionieren kann in einem sehr bekannten Universum, sehen wir halt bei den Spielen, also zum Beispiel Knights of the Old Republic, das spielt ja auch weit, weit vor dem bekannten Star Wars Universum aus den Filmen. Von daher war ich ein bisschen enttäuscht, dass das halt wirklich so ein Flickenteppich war, ohne wirklich Anfang, ohne Ende, und man hat sich wahnsinnig schlecht darin zurechtgefunden. Die beste Manifestation, finde ich, sieht man da eben in Episode 8, was für mich einfach ein Hin- und Herkreuzen durch die Galaxis war mit, ich hatte da mal 15 Minuten kreative Phase und habe dann mir was auf den Zettel geschrieben. Und dann, noch nicht triggern, dann haben wir das gedreht und alles. Und bei Episode 9, fand ich, war das halt schon so ein bisschen der Versuch, das wieder ein bisschen aufzusammeln und ein bisschen zu einem Ende zu bringen. Das Problem war einfach, dass der Vorbau gefehlt hat. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst mit, ja, wieso ist jetzt Palpatine wieder da, mit diesem Schacht? Das zum Beispiel habe ich mir auch gedacht. Also so, ja, okay, gut. Ich finde es nicht schlimm, dass er wieder verwendet wird als Bösewicht. Ich fand einen coolen Charakter. Ich finde auch seine Motivation klar nachvollziehbar. Aber eben, weil wir 6 Episoden Zeit hatten, zu sehen, was der Imperator eigentlich als Ziel verfolgt. In 1, 2, 3 natürlich deutlich expliziter auf Palpatine hingearbeitet, da eben erst als Kanzler. In Episode 4 taucht er eigentlich nicht auf, aber das fügt sich dann trotzdem ganz gut ein. Spätestens ab Episode 5, wo er das erste Mal auftaucht, und dann in Episode 6 dieser Bossfight am Schluss eben zwischen Vader und Luke. Von daher fand ich das bei Episode 9 gar nicht mal so schlecht gemacht. Ja, ich würde, also für mich stecken da unglaublich viele Probleme witzigerweise drin in dem, was du ansprichst gerade. Weil gerade wenn man jetzt guckt, also Palpatine hat in Episode 4 keine Rolle gespielt. Er hat, glaube ich, sagen wir es, er hat aber nicht existiert. Vielleicht ja. In George Lucas ja. Notizen irgendwo, aber die Figur gab es nicht. Ich glaube, sie wird irgendwann mal als Kaiser bezeichnet oder so in der deutschen alten Synchronisation. Mhm. Und in Episode 5 sehen wir den dann das erste Mal in so einer Projektion. Und Episode 5 und 6 haben auch irgendwie so Bezüge aufeinander. Also da merkt man so ein bisschen, man hat vielleicht bei Episode 5 schon überlegt, wie geht's weiter mit Episode 6. Also muss es eigentlich geben, weil Episode 5 ja so offen endet und so negativ endet. Und das ist aber halt in den neuen gar nicht. Und das ist mein Problem mit Palpatine, weil, also ich finde es generell, bin ich eh schon ein Fan von diesem ewigen Recycling. Das war auch unsere Diskussion bei Episode 8 damals. Ich mochte den ja genau, weil er so viel über Bord wirft und teilweise auch radikal ist und sagt, nee, okay, das interessiert uns jetzt nicht mehr, weil das haben andere Filme gemacht und wir machen jetzt was anderes halt. Und Palpatine, das Problem ist, dass Episode 9 ganz klar sagt, schon durch diesen Eröffnungstext und auch durch alles, was wir dann von Palpatine selbst hören, und das ist, glaube ich, in den ersten 5 Minuten, wo er erzählt, also mal so nebenbei droppt, ja, ich habe Snoke erschaffen. Und ich dachte mir so, okay, er hat mit seinem politischen Wissen jemanden in eine gewisse Position gebracht. Nein, da ist ein Tank und Snoke ist, er hat ihn buchstäblich hergestellt. Es steht ein Tank im Hintergrund, wo mehrere Snokes, ich will es auch gar nicht, dass es mehrere gibt, weil wollte er den noch mehrmals bringen? Also ich meine, wenn der tot ist, wundert sich dann niemand, wenn nochmal ein Snoke auftaucht? Vielleicht hat es mehrere Versuche gebraucht. So. Ich meine, so ein Snoke schön, ist ja nicht schnell gebastelt. Ist ja auch schön, dass er die alten Versuche aufgehoben hat. Man weiß ja nie, was man noch gebrauchen kann. Ja, das kenne ich aber aus dem Tabletop-Hobby, weil du schaust ja auch, wenn du anfängst zu bemalen, so wo du hergekommen bist. So. Also du siehst deinen Fortschritt über die Jahre. Vielleicht war das einfach so ein Fable von Palpatine. Vielleicht wollte er sich nicht ganz trennen davon. Das stimmt. Aber das Problem war eben genau dadurch, dass der Film, und das hätte Abrams vermeiden können, er hat halt auch noch, nicht nur, dass er sich entscheidet, Palpatine zurückzubringen, sondern er sagt auch noch, und das ist was, was ich bei Filmen wirklich, da bin ich allergisch drauf, wenn man dann im Nachhinein so ein Ding bringt, ach ja, das war alles geplant und hinter allem, was ihr je gesehen habt, hat der von Anfang an gesteckt und der saß einfach jetzt 3 Filme in der Höhle unten rum und hat alles, also ja, er war die Stimme in Kylo Rens Kopf, wird ganz klar gesagt, er hat als Darth Vader mit ihm gesprochen, er hat als Snoke mit ihm gesprochen, also er kontrolliert scheinbar Snoke, das erklärt der Film nicht so ganz, aber muss er auch nicht, ob er Snoke jetzt wirklich wie ein Puppenspieler spielt oder ob Snoke schon eine eigenständige Persönlichkeit dann hatte. Aber auf jeden Fall war der scheinbar ihm loyal untergeben, das kann man mindestens sagen. Und genau das war mein Problem, weil wenn das alles vorher vorbereitet ist, dann finde ich, muss der Film sich das verdienen, indem er Brotkrumen vorher irgendwo streut, die wir noch nicht zuordnen konnten. Also wenn in Episode 8 irgendwas gewesen wäre, meinetwegen, wenn wir in den Thronraum kommen, wo Snoke sitzt, hat Snoke noch irgendwie eine Unterhaltung über diese Hologrammtechnologie, telefoniert er kurz mit jemandem und wir sehen aber nicht, wer das ist. Also wir sehen das nicht. Und dann wäre so, okay, der gibt gerade irgendwelche Befehle und im Rahmen von Episode 8 hätten wir das einfach so abgetan. Ja, der hat irgendwelche Befehle gegeben. Und dann hättest du im Nachhinein sagen können, nee, und der hat hier immer Rücksprache gehalten. Und das Problem ist halt, dass diese Filme nicht aufeinander aufbauen und überhaupt nicht zusammen erdacht wurden. Und deswegen fühlt sich für mich das noch erzwungener an, dass plötzlich Palpatine wieder auftaucht, weil das halt so unzusammenhängend jetzt wirkt. Also es gibt eben keine Brotkrumen, es gibt auch keinen logischen Zusammenhang, weil teilweise Abrams, also er selber, er hat das ja Drehbuch ja mit Chris Terrio zusammengeschrieben, Chris Terrio, der Typ, der Batman vs. Superman und Justice League geschrieben hat. Oh ja, auch zwei wahnsinnig gute Filme. Ja, eben, da kann man dann eh schon sich so fragen, also ich tue ihm jetzt ein bisschen Unrecht, er hat, glaube ich, tatsächlich sogar einen Oscar gewonnen, weil er das Drehbuch für Argo geschrieben hat, wenn du dich erinnerst, mit Affleck. Ich glaube, der hat sogar einen Oscar dafür gewonnen. Also ein bisschen gemein bin ich jetzt schon. Aber danach hat er halt diese zwei großartigen Comicbuchfilme geschrieben, die beide für mich katastrophal schlecht waren. Erstens mal verstehe ich nicht, warum man diesen Menschen dann immer wieder in solche Projekte reinpackt, weil er hat eindeutig kein Händchen für das Epische, scheinbar, weil er hat zwei andere epische Filme, Geschichten vorher verbockt. Aber Problem ist einfach, die haben das zusammen geschrieben und ich habe schon den Eindruck, auch wenn es Chris Terrio explizit in Interviews jetzt im Nachhinein verneint, es ist schon so ein bisschen für mich der Konflikt mit dem vorherigen Filmemacher. Und ich finde es einfach ein bisschen unreif, muss ich sagen. Ich finde es ein bisschen weird, wie offensiv sie gegen Episode 8 arbeiten, was ja intern okay ist, wenn ihr sagt, hey, wir, also ich verstehe J.J. Abrams vielleicht ein Stück weit, der macht Episode 7 und gibt so ein paar Brotkrumen und sagt so, hey, Rays Eltern sind vielleicht wichtig oder Rays Herkunft, sagen wir mal im weitesten Sinne. Und vielleicht ist das wichtig. Und er gibt ja bei Episode 7, lässt er ja so extra die Sachen offen, damit du halt damit irgendwas machen kannst. Und dann kommt Rian Johnson mit Episode 8 und sagt, ja, also, dass du Kylo Ren zu so einem leicht irren Darth Vader-Fanboy gemacht hast, das finde ich irgendwie interessant, damit mache ich was. Aber Rays Eltern interessieren mich einen Scheiß und deswegen mache ich nichts mit Rays Eltern, weil ich finde das doof, dass das immer alles so mit Herkunft und dass das alles so wichtig ist. Also mache ich aus Rays Geschichte eine andere, sondern sage, also ich greife das schon auf, dass ihre Eltern eine Rolle für sie spielen, weil das für sie als Charakter wichtig ist, aber ich lasse explizit in meiner Geschichte droppen, ihre Eltern waren Müllsammler und die haben dich für Trinkgeld, glaube ich, für Geld zum Saufen verkauft. So explizit wehrt er sich gegen dieses, sie ist irgendwie bedeutsam in ihrer Herkunft. Und das ist halt eine Entscheidung gewesen. Und ich verstehe das, wenn Abrams sagt, hey, okay, finde ich jetzt irgendwie nicht so cool und ich gebe dir extra Snoke als neuen großen Hitler und dann bringst du Snoke einfach um, was soll das? So, ich hätte gern gewusst, dass du was mit dem was anderes mit dem machst. Deswegen verstehe ich schon, warum Palpatine zurückkommen muss, weil er hatte keinen Snoke mehr. Er hätte sonst alles mit Snoke gemacht, nehme ich an. Und das alles kann ich verstehen, aber ich verstehe halt nicht, wie man bei einem Hollywood-Film, an dem man 2 Jahre mindestens gearbeitet hat, nicht das, sein Ego dann doch irgendwo zurücknehmen kann und sagen kann, okay, ich trage dir das jetzt nicht persönlich nach, oder vielleicht persönlich schon, aber ich bring's nicht auf die Leinwand. Also er hat mehrere Momente in diesem Film, wo ich das Gefühl habe, dass er explizit mit Rian Johnson kommunizieren will und sagen will, hey, übrigens finde ich das mega scheiße, was du mit Star Wars gemacht hast. Also plakativster Beispiel ist wahrscheinlich ziemlich gegen Ende des Films, wenn Rey ihr Lichtschwert wegwirft und Luke als Geist es fängt und sagt, nein, die Waffe eines Jedi ist wichtiger und hat mehr Respekt verdient. Und ich denke, okay, ich habe schon verstanden, dass du das nicht cool findest, dass Luke in Episode 8 das Lichtschwert weggeworfen hat. Aber sollte das jetzt hier auf der Leinwand vor uns Zuschauern ausgetragen werden? Oder bist du einfach manns genug und sagst, okay, weil ich, also für mich zum Beispiel ist jetzt Episode 8 nicht so abgeschlossen, dass man nichts hätte machen können danach. Er hat gewisse Sachen abgeschlossen, das stimmt. Er hat gesagt, okay, ich beantworte die Frage mit ihren Eltern, ich töte Snoke. Aber du hattest ja immer noch die First Order, du hattest immer noch Kylo Ren, der sich endgültig auch entschieden hatte, böse zu sein und zu sagen, okay, ich werde jetzt der große Herrscher über die Galaxis. Und damit hättest du ja irgendwas schon machen können. Was, wie gut es ist, keine Ahnung. Aber es war ja schon noch was da. Und ich finde es irgendwie komisch, wie explizit er sich einfach wehrt. Und dann zum Beispiel das mit den Rays Eltern einfach, es ist einfach Retconnen. Also er sagt einfach nochmal nein. Okay, deine Eltern waren schon unnütz und bedeutungslos. Das stimmt schon, aber dein Großvater war so unglaublich wichtig. Ich denke, was ist denn das? Also ja, das ist, glaube ich, auch ein interessanter Punkt, weil viele, viele Sachen, die du jetzt angesprochen hast, mit zum Beispiel Palpatine, wo kommt der her, wieso ist er jetzt wieder da? Auch diese ganze Geistgeschichte, dass die ganzen Sith in ihm leben und er das auf Rey übertragen will und sie praktisch als Palpatine dann die neue Imperatorin über die Galaxis sein soll und die Sith praktisch die Macht zurückerobern. Ich finde das interessant, weil diese ganze Geschichte, auch diese ganze Klongeschichte mit Snoke, zum Beispiel nach Episode 6 kam ja lange Zeit erstmal nichts. Und bis dann eben Clone Wars und so angefangen hat, als Serie, aber das ja auch eher auf ein jüngeres Publikum zugeschnitten war. Und ganz viele Star Wars-Fans schreien jetzt oft, ich bin auch nicht, das ist auch für Erwachsene. Ja, ich habe das tatsächlich auch angeschaut. Ich nicht, aber. Weil die Geschichten sind echt gut. Die Geschichten sind echt gut. Und ich finde es nach wie vor schade, dass das irgendwie nicht so in filmisch manifestiert wurde. Berücksichtigen ist wenig, ja. Also auch mit dem Rebels gibt es ja auch, glaube ich, wird auch wenig Bezug drauf gehabt. Ja, Rebels ist auch wieder eine andere Geschichte. Also Rebels ist ganz klar eine Kinderserie. Die Story und Character technisch auch einfach nicht nervig. Dass Lukas Klick sagt, ich möchte keine Hasskommentare von Star Wars Ultras haben, die mir gleich erklären, warum Rebels überhaupt nicht für Kinder ist und so. Mir ist es ja, ich kann das total verstehen, wenn man das feiert so, aber ich kann das echt total verstehen, aber mir persönlich hat es nicht so gefallen. Clone Wars war super, aber Rebels bin ich irgendwie nicht warm geworden mit. Nein, aber ich habe ganz, ganz viel an die Star Wars Legends denken müssen. Also da wird eben nach Episode 6 erklärt, dass Palpatine sich selber geklont hat und seinen Machtgeist oder seinen Sith-Geist eben da rein überträgt. Und da gibt es auch ganz, ganz viele, ja, so in Anführungszeichen, Nebenquests mit anderen Charakteren, die durch die Galaxis streifen und immer wieder Sith-Geister finden. Vielleicht kurz zur Erklärung, Star Wars Legends, das heißt halt heute so, weil Disney offiziell gesagt hat, es gehört nicht mehr in den Kanon, es ist nicht mehr Teil des Universums. Es gab nach Star Wars unzählige Bücher, Comics, was auch immer. Es gibt unglaublich viel zu Star Wars nach Episode 6 und das ist das, was du meinst. Mhm. Genau. Also dieses ganze Drumherum, das dann entweder die losen Fäden aufgesammelt hat, da gibt es auch Geschichten zu den Clone Wars vor der Serie, also auch im Buch- und Comicform. Und da, finde ich, wird halt, da bekommt die Welt so eine gewisse Tiefe. Und da ist es auch kein Problem, dass es verschiedene Autorinnen und Autoren sind oder teilweise auch Fantheorien, die damit einfließen und da aufgegriffen werden. Und eben diese Sith-Geister werden da teilweise sehr stark thematisiert und eben so dieses Weitergeben von Sith-Macht an die neue Generation der Sith und der Betrug zwischen den Meistern und den Schülern, um die Macht auszubauen. Und das hat mich dann stark überrascht in Episode 9. Weil für mich war das einfach so, okay, gut, für mich macht das Sinn, weil ich relativ viel von diesem Legends-Zeug eben auch in Videos angeschaut habe oder auch mal im Buch reingeblättert habe. Ja. Und mir gedacht habe, okay, das kommt mir jetzt bekannt vor, für mich ist es schlüssig. Aber es wird halt in den Filmen oder jetzt im Kanon, wird es nie thematisiert. Und da habe ich halt für mich die Frage oder habe mir die Frage gestellt, so ja, wieso gehe ich jetzt so stark darauf ein oder setze dieses Wissen voraus oder mach meine filmische Entscheidung durch dieses Wissen erklärbar? Obwohl Disney ja vorher gesagt hat, nee Leute, das ist vorbei, das ist alles Paralleluniversum oder nicht real, das gehört nicht zum Kanon, vergesst das mal bitte schnell wieder. Ja, mega weird. Und da habe ich mir halt so gedacht, so, okay, die Entscheidung habe ich nicht ganz verstanden, aber dadurch konnte ich mir das halt so ein bisschen erklären, eben mit Palpatine ist zurück, er sieht da auch nicht so fresh aus, also man erkennt, dass es Palpatine ist. Der explodiert ist in einem Todesstern, sieht er richtig fresh aus, muss ich sagen. Ja, gut. Für die Umstände seines eigentlichen Todes sieht er top aus. Ja, das ist gut. Ja, gut, das stimmt. Ich glaube, er hat nur ein paar Finger verloren. Der Rest ist eigentlich relativ, und er ist blind. Aber alles andere ist eigentlich ziemlich gut. Ja, gut, stimmt. Ja, okay, gut. Da hast du einen Punkt. Man muss aber auch fairerweise sagen, er ist auch in diesem großen Metallgerüst drin. Also so mit eigenständiger Bewegung ist eher schwierig. Aber für mich war das eben durch diese ganze Legends-Geschichte ganz gut erklärbar. Und dann habe ich mir gedacht, hey, cool, dass das mit aufgegriffen wird. Komisch, dass es nicht mehr Kanon ist. Ja. Aber gerade die Entscheidungen von J.J. Abrams, Episode 8 so ein bisschen zu revidieren, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich würde dieses Kapitel auch gerne vergessen machen. So viele Fans haben, also diese Hälfte der Fanbase, die Episode 8 gehasst haben, haben wahrscheinlich genau wie du die Fäuste hochgereckt und gesagt, ja, geil, scheiß ein bisschen auf Episode 8, weil Episode 8 war so doof. Ja, und nicht mal. Also ich fand, Episode 8 hatte schon auch gute Ansätze, aber das war vielleicht auch einfach das Problem, dass man sich nicht dazu entschieden hat bei Disney zu sagen, okay, diese Reihe macht jetzt ein Team von Leuten, das halt über 3 Filme zusammenarbeiten wird und wir geben halt gerade den kreativen Part in 1 bis 2 oder 3 wirklich konsequente Hände, die sagen, okay, wir überlegen uns jetzt was für Episode 7, wir überlegen uns was für Episode 8 und dann bringen wir das in Episode 9 zu einem guten Abschluss, sondern eben, wie vorhin auch schon erwähnt, dieses Jahr, jetzt mach du mal, dann mach du mal, dann mach du mal. Fairerweise muss man sagen, wenn man sich zurückerinnert, wie Star Wars angefangen hat, also Disney mit Star Wars angefangen hat, Abrams, also wenn ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber schon 99% eigentlich, ich hatte das damals so verstanden, als Episode 7 rauskam oder als es hieß, Episode 7 wird gemacht, wurde ja ganz viel mit Abrams geredet, hey, wie ist es jetzt, der Erbe von Star Wars, das anzutreten und einen neuen Film zu machen, nachdem George Lucas offiziell nicht mehr so involviert ist. Und ich erinnere mich daran jetzt sehr konkret gerade, aber wie gesagt, also falls es doch nicht so ist, dann sorry, Fake News. Ich hatte das so verstanden, dass Abrams die Wahl hatte. Er hätte alle Teile machen können und er hat selber explizit gesagt, er möchte das nicht machen. Also erstens, weil es natürlich super anstrengend ist. Also solche Filme aus dem Boden stampfen ist einfach ein super anstrengender Job. Aber eben auch, weil er selber ist großer Star-Wars-Fan, hat er, glaube ich, damals erzählt. Und er nimmt sich natürlich selber auch einen Teil dieser Überraschung und des Wunders und des Abenteuers, wenn er selber das konstruiert. Und also ich hatte das damals schon so verstanden, dass er hätte alle Teile machen können. Und er selber hat gesagt, ich möchte Episode 8 nicht machen. Also er wollte auch Episode 9 nicht machen. sondern er macht jetzt einen Teil, gibt es an den nächsten weiter. Und das muss man schon bedenken, dass Abrams hatte die Wahl, diese Geschichte komplett zu erzählen und hat sich dagegen entschieden. Und deswegen stößt mir vielleicht so sauer auf, dass er jetzt so sauer ist, dass jemand anderes was anderes gemacht hat. Oder nicht sauer, aber dass er schon so ein bisschen wie ein kleines Kind da so im Sandkasten da jetzt Rian Johnsons Sandburg kaputt macht, weil er sagt, nee, ich baue jetzt eine andere und meine ist schöner. Und ich denke, du hattest ja die Wahl, du hättest ja Episode 8 machen können. Jetzt sei nicht pisst, dass jemand anderes es gemacht hat und sich für Sachen entschieden hat, die du vielleicht anders gemacht hättest. Ja, aber damit musst du jetzt leben. Also wir sind, gut, das ist dann vielleicht unglücklich gelaufen, aber da hätte man dann halt auch sagen können, so hey, gut, wenn du halt nur den einen Film machen willst, so ist cool und so, die Idee ist auch komplett nachvollziehbar und das ist, hätte ja auch funktionieren können. Aber dass man dann eben an jemanden herantritt und sagt, okay, gut, wenn du nicht drei machen willst, dann suchen wir halt jemanden, der halt eine Rahmenhandlung macht. Vielleicht auch jemand, der selber gar nicht so der Star-Wars-Fan ist und dann mit einem nüchternen Blick herangeht. Natürlich muss man sich mit der Materie auseinandersetzen und so, aber das ist dann eben auf einer professionellen Ebene nochmal was ganz anderes, als wenn man da selber schon so viele Geschichten dazu gelesen hat und dann natürlich auch Wünsche und Hoffnungen hat, wie sich Characters weiterentwickeln oder eben auch so diese ganze Gesamtsituation in der Galaxis mit Imperium und so. Ja, das ist auch immer so. Also auch der Drehbuchautor, der mit Abrams zusammen jetzt Episode 9 geschrieben hat, Chris Terrio, hat auch selber in Interviews erzählt, er war nicht so, also er hat die alte Trilogie super oft gesehen, die von George Lucas, aber er hat die Prequels zum Beispiel nicht oft gesehen und er kannte sich auch mit Comics und sowas gar nicht aus von Star Wars und er musste ganz viel die ersten Monate erstmal nachholen und lesen und sowas, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was kann man in dieser Welt machen und um dann ein Drehbuch zu schreiben, also was dann auch passt in diese Welt. Also das ist ja jetzt nicht sowas, das ist ja nicht kritisch, dass Leute an Star Wars mitarbeiten, die das nicht erschaffen haben zum Beispiel. Also auch schon in der Originaltrilogie, der zweite Teil, Episode 5, ist eben nicht von George Lucas die Regie, sondern es ist Irvin Kershner, glaube ich, heißt er. Gilt heute als der beste Star Wars-Film, beziehungsweise der Film, der nicht von George Lucas ist, oder halt nicht als Regisseur. Und eben, also man sieht daran, also Star Wars war ja immer etwas, was externe Stimmen und Ideen mit einbezogen hat. Also wie du sagst, auch Legends, die ganzen Comics, Bücher, die sind alle nicht von George Lucas. Das haben irgendwelche Leute geschrieben, das wurde dann offiziell genehmigt und freigegeben, dass das jetzt Teil von Star Wars ist. Und deswegen würde ich auch sagen, per se muss sich das nicht beißen, dass da unterschiedliche Leute was machen. Aber man muss halt sich dann irgendwie drauf einigen oder das annehmen, was der andere gemacht hat. So wenn ein Comic nach Episode 6 spielt und sagt, hey, das ist jetzt offiziell Kanon, der Imperator ist nicht tot, dann muss halt der Typ, der dann das nächste Comic, was daran anschließt, schreibt, der muss halt damit leben. Und der muss halt sagen, okay, der Imperator ist halt jetzt nicht tot, ich muss halt jetzt mir irgendwas überlegen, was ich damit tue oder auch nicht damit tue, aber ich kann es auf jeden Fall nicht ignorieren. Also ich kann nicht einfach so tun, als wenn es nicht passiert wäre. Und das ist mein Problem bei Episode 9 einfach, dass er viele Dinge, die Episode 8 ja so etabliert und aufbaut oder weitererzählt auch, ignoriert. Weil man kann jetzt Episode 8 sagen, was man will, aber ich finde eben nicht, dass Rian Johnson gesagt hat, mir ist Episode 7 egal. Ich nehme schon deine Figuren her und ich beantworte auch Teile deiner Fragen. Ich beantworte sie halt nicht so, wie du sie es gern hättest und vielleicht auch nicht so, wie es manche Fans gern hätten. Aber er hat ja nicht einfach geretconnt. Er hat ja zum Beispiel nicht gesagt, in Episode 8, ach übrigens, Kylo Ren war völlig bedeutungslos und der spielt jetzt keine Rolle mehr und der kommt in meinem Film 3 Minuten vor und ich habe jetzt einfach diesen neuen Bösewicht, den Snoke und ich mache nur noch alles mit dem. Das hat er ja auch nicht getan. Er hat ja schon akzeptiert, wer die Hauptfiguren sind und hat mit denen gearbeitet. Und das tut J.J. Abrams für mich in Episode 9 teilweise nicht und ich finde es teilweise wirklich heftig. Also das konkreteste Beispiel ist natürlich Rose, weil ja, Rose wollte ich auch grad sagen. Wurde in Episode 8 eingeführt, die gab es vorher nicht. Und Rose war eine sehr wichtige Figur in Episode 8. Sie hat sehr viel Screentime. Einer der großen Subplots ist komplett mit ihr und Finn. Also ich fand ihre Rolle eigentlich auch interessant, muss ich sagen. Also sie hat auch ein starkes Character Development durchgemacht zwischen Episode Episode 8, genau. Und ich habe neulich auch irgendwo einen Kommentar dazu gelesen. Eben mit dem Rose macht halt nur noch so den Bürojob so. Die sitzt halt auf dieser Widerstandsbase rum und ist halt da so. Und hat, glaube ich, auch, wenn überhaupt, 10 Minuten Screentime und unterhält sich mal kurz mit den anderen. Auch wieder, wenn wir den Videospiel vergleichen und mal bemühen wollen, das ist halt dann so, wenn du eine Quest abgeschlossen hast, bleibt der Charakter in der Welt, kannst kurz sprechen, dann haut er 2 Sätze raus, aber sind halt immer dieselben 2 Sätze. Was an sich okay wäre, würde ich auch sagen, es kann ja auch eine Figur geben, die nur in einem Teil eine große Rolle spielt und im nächsten nicht mehr. Ja, aber dafür finde ich, war der Schluss bei Episode 8, ich weiß nicht, da war noch irgendwie zu viel Potenzial bei ihrem Charakter. Also da hätte ich gesagt, so, ich hätte gerne erfahren, so wie es weitergeht. Und das hätte man auch von mir aus irgendwie am Anfang des Films kurz abhandeln können. Und wenn es nur ein 10-Minuten-Gespräch zwischen Rose und Finn gewesen wäre. Aber Ich glaub, einfach so sie stehen lassen, ohne irgendwie nochmal zu erklären, was jetzt denn eigentlich Phase ist, fand ich ein bisschen schwierig. Vor allem ja auch so diese leicht romantische Spannung zwischen Finn und Rose. Also sie hat ihn geküsst am Ende von Episode 8. Ja, genau. Und eben auch so dieses Einseitige, dass Finn ja nicht das Gleiche zu empfinden scheint. Das fand ich auch nicht schlimm. Also das war jetzt für mich auch nicht so eine aufgesetzte Liebesgeschichte, sondern das war einfach eine interessante Charakterentwicklung. Und man muss ja dazu sagen, Finn ist halt innerhalb vom Widerstand schon so eine große Nummer. Also zusammen mit Poe Dameron und Rey sind die dieses halt so. Trio dieses Mal, ja. Genau, so wie halt in Episode 5 dann General Carissian und General Solo und so weiter. Oder ja, eben Prinzessin Leia. Ich würde sie ganz mit Lando Carissian vergleichen. Beide kommen im zweiten Teil ihrer Trilogie vor. Beide spielen in diesen Teilen eine essentielle Rolle. Also Lando spielt in Episode 5 eine ganz entscheidende Rolle. Und beide kommen im Teil danach wieder vor. Lando natürlich auch nicht mehr ganz so prominent wie vorher, weil der Teil vorher hat sie etabliert und sie war ein essentieller Teil des Plots. Lando kommt in Episode 6 immer noch vor, er fliegt den Falken und so Zeug. Also er ist immer noch Teil der Crew, er ist am Ende bei der großen Feier mit anwesend und präsent und auch Teil des Plots bestimmt er mit. Und Rose kommt, ich habe es heute extra nachgeguckt, ich bin mir mit der Zahl nicht mehr ganz sicher, aber es ist in dem Spektrum. Rose kommt in Episode 9 1 Minute und 16 Sekunden vor. Das ist krass. Also das ist halt schon absurd. Das ist halt. Ja. Das ist eine Figur, die vorher eine Rolle gespielt hat. Und es ist jetzt noch eine Sache, wenn du jetzt als Filmemacher sagst, ja gut, sorry, mir ist halt nichts eingefallen wie Rose. Ich habe sie mir nicht ausgedacht als Abrams. Sorry, ich kann jetzt auch nicht einfach mir was aus den Fingern ziehen, weil ich habe die Figur nicht gebraucht. Wäre als Argument für mich in Ordnung. Warum gibt es dann plötzlich eine andere Figur, die Rose Rolle übernimmt? Also plötzlich hat Finn einen neuen Love Interest. Jaina, glaube ich, heißt sie. Die sie auf dem einen Planeten treffen, wo der Todesstern-Rest liegt. Die war auch bei den Sturmtruppen, witzigerweise. Da war ich mir die ganze Zeit nicht sicher, ob das damit interpretiert werden sollte. Weil ich hatte schon so dieses Gefühl, dass Finn sich deutlich stärker zu Rey hingezogen fühlt. Und ja, das auf jeden Fall. Da in die Richtung auf jeden Fall auch irgendwie so eine gewisse Romanze sich aufbaut. Ich finde, das wurde jetzt eigentlich auch in den Episode 7 und Episode 8 eigentlich nie so negiert. Also in Episode 7 merkt man, finde ich, schon so ein bisschen, dass sich die beiden ja sympathisch sind. Da wird es aber eigentlich auch so noch nicht stark thematisiert. Aber okay, gut, hier Episode 7, neue Trilogie, erstmal Charakter und Welt einführen. Okay, alles klar. In Episode 8 war es dann so, okay, gut, da war es dann auch wieder so ein Hin und Her. Ich glaube, da war auch einfach das Problem, wenn ich mich richtig erinnere, dass die nicht in den gleichen Story-Strängen vorkamen. Also ja. Rey war die ganze Zeit dabei, Luke, der seine grüne Milch trinkt bei den Porglings. Und er war ja mit Rose unterwegs auf diesem Casino-Planeten, eben hier Supreme Leadership und so weiter und so weiter. Ja, und das hat mich in Episode 9 auch ein bisschen irritiert. Also diese Beziehungen zwischen den Charakteren. Also ich fand eben, um nochmal ein bisschen auf diese lineare Struktur von dem Film zurückzukommen, den Anfang fand ich tatsächlich nicht schlecht. Ich fand auch den Vorlauftext so ein bisschen Erinnerung und Nostalgie an die gute alte Zeit. Klingt jetzt vielleicht, ja, nicht an die gute alte Zeit, sondern an die alten Filme einfach. Also so eben mit, ich muss nicht alles gesehen haben, mir reicht es auch einfach, wenn mir jemand in diesen Vorlauftext reinschreibt, du, Palpatine ist übrigens wieder da, sage ich, okay, passt. Da ist ja Lukas, okay, passt, nehme ich. Und dann eben auch so dieser Anfang, ich meine, das ist zum Beispiel was, wo ich immer drauf geschaut habe, das ist vielleicht auch lächerlich, aber jeder Star Wars Film fängt halt im Weltraum an oder zumindest mit der Sicht auf einem Raumschiff. So. Das war für mich wichtig, das hat Episode 9 in den ersten 5 Minuten schon mal richtig gemacht. So, das hat schon mal einen guten Start gehabt. Episode 8 an, ich weiß das gar nicht mehr. Episode 8 auch. Mit dem Raumschiff. In den ersten 5 Minuten war für mich ja in Episode 8 auch noch alles okay. halt eben auch wieder mit diesem New Order Zerstörer. Ja, genau, das war's. Genau, und dann eben mit dieser Schlacht auf dem Planeten, wo dann erklärt wird, gut, Kylo Ren fliegt jetzt da durchs Universum und sucht eben diesen Sith-Communicator. Sith-Wegfinder. Ja, genau. Über die Namen der neuen Gegenstände können wir gerne auch noch sprechen. Das ist auch ein sehr kreativ. Sith-Pathfinder klingt schon cool. Ist halt auch so. Er heißt im Englischen wirklich Wayfinder. Wayfinder? Er heißt nicht cool, er heißt Wayfinder. Okay, gut, das ist gut. Also Sith-Wayfinder klingt dann eher so wie so siebte Klasse Sprachübung fürs TH. Was hat er bei Episode 7 auch schon gemacht? Ich erinnere nur an die Planetenkiller-Laser. Ja, okay, gut. Die Sachen heißen halt wie für 8. Also auf planetenzerstörende Laser kommen wir ohnehin später nochmal. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch so einer meiner Kritikpunkte. Aber nichtsdestotrotz fand ich das eben schön so als Einführung, dass du halt wieder zurückfindest, weil es ist ja dann doch 2 Jahre her, dass wir den letzten Film gesehen haben. Und wir erfahren halt kurz, was alle machen. Also die New Order zieht durch die Galaxis und sucht eben diesen Wegfinder in den Outer Space, in den dunklen Raum. Auf jeden Fall in den Teil der Galaxis, der nicht erforscht ist und durch verschiedene ja, Wurmlöcher, Verwerfungen in der Galaxis auch nicht einfach hingeflogen werden kann, sondern man braucht spezielle Korridore, um dahin zu kommen. Lustigerweise ist das auch wieder was aus den Legends. Es gibt eigene Bücher oder Buchreihen in Legends, die sich nur mit diesem Raum beschäftigen, der von der Galaxis nicht erforscht wurde. Und das zum Beispiel fand ich dann auch wieder so krass, dass ich mir denke, okay, weil ich jetzt da mal ein paar Lore-Videos dazu gesehen habe, kann ich mir denken, was die damit meinen. Oder ich gehe mal davon aus, dass es eben dieser unbekannte Sith-Raum ist, von denen in Legends öfter mal gesprochen wird. Aber nachdem das ja in den Filmen vorher nicht etabliert wurde und Legends ja auch nicht mehr Kanon ist, habe ich mir dann auch so gedacht, so, okay, Freunde, wieso wird das jetzt nicht kurz erklärt? So, das wird dann einfach so als gesetzt existent erklärt. Was jetzt grundsätzlich auch kein Problem ist, so, wenn man einfach was neu einführt, das kann ja auch einfach mal sein, weil man kann ja nicht jedes Mal einen Film nur über eine Vorgeschichte machen, das leuchtet mir schon ein. Aber da habe ich mir dann eben auch gedacht, so, hey, ihr habt das Material schon da, das ist in mehreren Büchern abgehandelt, das wird teilweise auch in Kanon-Geschichten irgendwie mit ein, zwei Sätzen erwähnt. Da kann man dann schon mal sagen, so, okay, Freunde, das und das ist es, da sprechen wir jetzt nochmal kurz 5 Minuten drüber. Und wenn das ein Gespräch zwischen General Hux ist und Kylo Ren, einfach nur kurz, dass es eingeordnet wird. Fand ich aber eben auch interessant, dass da so ein neuer Raum in der Galaxis dazukommt, was ja eben auch nochmal kreativen Spielraum übrig lässt und dann mit diesen unbekannten Sith-Mächten eben auch ein bisschen nachvollziehbarer darstellt, dass Palpatine halt jetzt da immer noch in der Galaxis rumgeiert. Und dann eben diese Etablierung mit Millennium Falcon und so, die fliegen da wieder rum und dieses neue Trio mit Rey, Poe und Finn, dass die eben da zusammen rumreisen und Informationen sammeln, fand ich auch cool, weil das war für mich irgendwie auch so der nächste logische Schritt, so nach Episode 8, so gut, Widerstand ist eigentlich komplett erledigt, sind noch meiner Meinung nach unverhältnismäßig hart gefeiert am Ende von Episode 8, dass da jetzt die 15 Hanseler noch überlebt haben und stehen dann da im Millennium Falcon und denken sich, geil Leute, Flotte verloren, 95% der Belegschaft 8, tot. Schicken sie ja, glaube ich, Notsignale raus an andere Rebellen und sie kommen nicht helfen in Episode 8. Also es wird explizit gesagt, they don't answer the call. Also die kommen nicht, die helfen nicht. Und die Rebellen sind halt viele zerstückelte Grüppchen, das ist halt nicht organisiertes Militär. Und in Episode 8 wird explizit nicht geholfen. Und das Ende ist ja der Punkt, Luke tritt ja raus vor die böse Armee und setzt damit dieses Zeichen der Hoffnung, damit die alle sich wieder zusammenschließen. Das Weirde ist, in Episode 9 wird explizit wieder gesagt, ja nach wie vor, die Rebellen, es fehlt ihnen immer noch so ein bisschen der Antrieb und die Motivation, sie können sich noch nicht zusammenschließen. Und nur das zur Erklärung vielleicht, weil Episode 8 zwar endet mit 15 Hanseln, aber für mich klar war, das sind nicht alle, die es gibt. Es sind nur die, die sich halt, also das war diese eine Gruppe, die halt organisiert war. Und es gibt halt dann noch andere Helfer, also die Mon Calamari zum Beispiel, da gibt es ja noch mehr. Und so. Es gibt ja ganze Rassen noch, die immer nur am Rande vorkommen. Und ja, so. Also im Endeffekt die Leute, die auf diesem Kristallfuchs-Hot-Abklatsch-Planeten da draufgegangen sind, das waren halt... Great, so, glaube ich. Ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, er hieß Great, der Planet. Ich kann mir die ja, nicht doch, merken. Ja, doch, könnte sein. Mit diesem roten Sand drunter. Das waren halt Salz. Die Rebellen. Salz? Ja. Der eine probiert doch dann den Boden. Völlig random. Salz. Echt? Ja. Okay, das weiß ich gar nicht. Nur um zu sagen, es ist nicht Schnee, es ist nicht dasselbe, was in Episode 5 schon gemacht wurde. Ja, dann bin ich ja noch trauriger. Aber egal. das waren halt so die Rebellen. Das sind so Leute, wenn du sagst, die Party geht um 8 los, dann sind die halt auch um 8 da. Ja. So. Pech gehabt. Ja. Und wie gesagt, also ich fand das dann ganz cool, dass sie am Anfang da eben in der Galaxis ein bisschen rumfliegen und Informationen austauschen. Auch einen lustigen Funfact dazu gelesen. Dieser gehörnte Typ, der denen dieses Kabel mit Informationen runterwirft. Wobei ich mich frage, also in einer Welt, in der es Raumschiffe und Laserschwerter gibt, wer überträgt da noch Infos mit einem Kabel? Aber okay, andere Frage. Muss man auf fairerweise sagen, war schon immer so in Star Wars. Also ist ja schon mit den Todessternplänen so. Nee, das war eine Disk. Das war ja bei R2-D2. Aber auch da, warum kann ich das nicht mit Signalwellen übertragen oder so? Hat das nicht sogar gemacht bei Rogue One? Die bei Rogue One ist es noch blöder, dann ist es dann so doch, dass sie auf diese Station gehen und dann wird es hochgebeamt tatsächlich, ja stimmt, das wird auf ein Raumschiff gebeamt, aber sie müssen doch dort trotzdem erst irgendwie irgendwo physisch eine Disk irgendwo reinschieben oder sowas, ja. Damit sie das übertragen können. Also ich glaube, Star Wars hatte immer so ein bisschen, deswegen ist es auch, finde ich, so eindeutig Fantasy und nicht Science Fiction, weil die Technologie in Star Wars macht keinen Sinn und sie ist auch manchmal gar nicht fortschrittlich, sie ist teilweise sehr verschroben und unlogisch. Also ja, gut, das stimmt. Meinst du mit diesem Spion, diesem Gehörnten? Genau, und der Typ wird tatsächlich von Mark Hamill synchronisiert. Ja, ja. Das fand ich einen lustigen Funfact. Vor allem, weil der dann später auch nochmal einen Auftritt im Film hat. Also jetzt nicht Mark Hamill, sondern die gehörende Figur. Ja, man sieht den Kopf nochmal, ja. Genau, also er wird praktisch erwischt von der New Order. Alles in allem hat er der halt so einen klassischen Montag. Ja. Aber wie gesagt, also ich fand das ein cooles Setting und ich fand das eine coole Ausgangssituation. Und mich hat das tatsächlich auch gar nicht so stark gestört, dass es eben so dieses von A nach B fliegen war. Klar, während dem Film hat sich das dann auch irgendwo so eingestellt, dieses Gefühl so, ah, das kommt mir aber alles seltsam vertraut vor. Aber wenn wir es jetzt mit den alten Filmen vergleichen, zum Beispiel Episode 5, hat mich das auch nie gestört. Also die fangen ja da an bei der Rebellenbasis auf Hoth und fliehen dann da. Und Luke sucht dann nach der Vision von Ben oder nachdem Ben ihm erscheint als Machtgeist, nach Yoda und lässt sich da ein bisschen ausbilden. Und die ja, anderen also davon sind dann, bringt ja schon einen Großteil des Films. Ja, das schon, aber das tun sie ja in Episode 9 auch. Also in Episode 9 springen sie doch von, also ich, das Problem ist für mich mit Episode 9, mit der Handlung, ich habe das Gefühl, es gibt keinerlei Charaktermomente und Charakterentwicklung in diesem Film, sondern es gibt nur Handlung. Und im Sinne von die ganze Zeit, also ich habe das noch nie, glaube ich, tatsächlich bei einem Film gehabt, dass selbst, also ich habe das oft so, wenn Leute mit Filmen, über Filme mit mir reden und dann kommen wir an irgendeinem Punkt und dann sage ich, ja, aber das und das wurde doch da und da gesagt. Und sagt die andere Person, ja, ach sorry, das habe ich nicht mitbekommen. Und ich denke mir dann oft so, hey, bist du nicht aufmerksam? Man muss halt aufmerksam sein, damit man alles mitbekommt. Und das ist das erste Mal bei einem Film, ich glaube, in meinem ganzen Leben, in Episoden passiert so viel, dass ich Sachen teilweise nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und manche Sachen so schnell abgehandelt werden, dass ich gar nicht Zeit habe, darauf einzugehen, das zu verarbeiten. Da ist schon die nächste Handlung. Und so ging es mir halt mit dieser Quest mit dem Sith-Wegfinder. Also Kylo Ren sucht den, es gibt zwei, Kylo Ren findet den einen gleich am Anfang vom Film, um eben Palpatine zu finden. Und Rey möchte den anderen finden. Und um ihn zu finden, jetzt können wir die Handlung nämlich reproduzieren, zuallererst müssen sie auf einen Planeten, wo ein Festival ist. Auf diesem Festival passiert aber nicht viel. Also sie haben jetzt nicht viel Interaktion mit den Locals, so ein bisschen, sie darf so eine Kette umgehängt kriegen. Es geht darum, einen Dolch zu finden. Den Dolch kriegen sie auch. Dann steht auf dem Dolch aber Zeug drauf. Und um den Dolch aber lesen zu können, müssen sie woanders hin. Aber ja, sie denken ja, dass der Wegfinder da schon auf dem Planeten ist. Also sie suchen ja diesen ehemaligen Sith-Attentäter oder diesen Sith-Handlanger, der ja von, ich glaube sogar von Luke und von Lando verfolgt wurde. Glaube ich, erwähnen sie da irgendwann, weil Lando Calrissian heißt ja oder so, der Typ, ja. Genau, weil Lando Calrissian taucht dann da auch wieder auf. Für mich ganz klar eine Referenz auf Episode 6 mit dieser Maske, die auch ein bisschen in die Richtung geht, wo er dann sich bei den Leibwächtern von Jabba the Hutt einschleust. Mhm. Ja, war ein cooler Moment, dass Lando Calrissian mit dabei war, war reiner Fanservice, weil der die Story nicht weiter vorangebracht hat und jetzt auch später nicht wirklich noch eine große Folge gespielt hat. Das ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Ich versuche echt gerade die Handlung zusammenzukriegen, weil ich mir nicht sicher bin und ich das nicht kenne, dass ich mir nicht sicher bin. Also ein Film, wenn ich den aufmerksam gucke und vor allem, wenn ich einen Podcast dazu mache, dann mache ich mir vorher Gedanken und versuche alles zu rekapitulieren. Und ich bin mir nicht sicher bei diesem Film, ob ich Blödsinn erzähle, weil der Dolch, also sie finden den auf dem Wüstenplaneten, wo halt Party ist. Statt dem Wegfinder, den sie eigentlich finden wollten. Genau. Und der Dolch ist, glaube ich, in der Höhle, wo sie reinfallen, oder? Genau, sie kommen dann in diese, also ja. Das war auch, also das war zum Beispiel eine der Szenen, wo ich mir gedacht habe, okay, gut, also sie laufen halt dadurch so eine Wüste und das Ding sieht halt aus wie eine stinknormale Wüste hier mit sandfarbenem Sand. Und dann ist da einfach direkt ein fettes, großes Loch mit so dunkelgrauem Kieszeug. Ja. Und die laufen da rein und dann stellt sich raus, dass es Treibsand. Aber fallen sie da nicht rein? Oder irgendwie ist es ja ein bisschen unfreiwillig, oder? Ja, also sie laufen rein und stellen dann fest, nach der Verfolgungsjagd mit den Stormtroopern von der New Order mit diesen Gleitern. Übrigens der schlechteste Witz im Film. Sie fliegen jetzt. Ja, sie fliegen jetzt. Ich weiß nicht, warum was witziger ist, wenn man es dreimal wiederholt. Ach so, ja, gut. Humorstruktur ist nochmal was ganz anderes in dem Film. Es gibt witzige Stellen. Humorstruktur ist tatsächlich nochmal ein eigener Punkt, wo wir drüber sprechen müssen. Aber konkretes Beispiel, das du gerade nennst, fand ich jetzt nicht schlimm. So. Ja, ich fand es fürchterlich. Also das hat mich so ein bisschen erinnert an die Louis Dufiné-Filme mit diesem Nein, doch, oh. Also das war für mich die gleiche Witzstruktur. Ja, gut, aber das ist so eine Geschmacksfrage. Nee, okay, aber nochmal zurück zu dem großen kiesfarbenen Fleck mitten in der sandfarbenen Wüste. Es gab mehrere, man sieht mehrere Flecken. Echt? Um den Film zu verteidigen, es gab im Hintergrund, als sie versinken, sieht man noch zwei andere Flecken. Ja, die wurden dann nachträglich reinretuschiert. Also davor sieht man nichts von diesen. Also auf jeden Fall ist es ganz klar, dass diese Flecken offenbar besonders sind, weil es nicht so viele davon gibt. Ja. Und das ist dann die Höhle, wo sie reinrutschen und den Sith-Dolch finden. Ja, so kurz zur Erklärung, die fliegen auf einem Planeten, haben keinen anderen Hinweis, außer dass es auf einem Festival was geben könnte, was nur alle 42 Jahre stattfindet. Ich glaube, oder es 40 ist, oder so, ja, auf jeden Fall wahnsinnig lange her, lange Zeit. Wie, ja, es ist der Fun-Fact, es ist genauso lange her, wie der erste Star Wars-Film rauskam. Oh, vor 42 Jahren. Nein, im Ernst? Ich sag ja, über Fanservice müssen wir später auch noch reden. Es ist okay. Hardcore und es ist jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht mit meiner 4-Sterne-Bewertung. Nee, ich will dir das auch, also das ist ja nochmal, also ich will auch nicht dich von irgendwas überzeugen. Es ist nur einfach, was dir vielleicht eben nicht aufstößt und was mir dann schon aufstößt, das kann einfach unterschiedlich sein, weil Kunst ist subjektiv und da gibt es kein richtig und kein falsch. Aber jedenfalls, ich habe einfach versucht, das zu verstehen. Jetzt sind wir nur rein aus einer Handlungssicht. Die gehen auf den Wüstenplaneten, finden aber leider bei dem Festival nicht, was sie suchen, finden Lando. Ich glaube, der sagt ihnen irgendwas vielleicht von dem Raumschiff. Kann das sein? Weil irgendwie müssen sie ja auf die Idee kommen, das Raumschiff zu suchen. Genau, das war nämlich die Szene, wo er sagt, dass er und Luke oder er und Luke, glaube ich, waren das. Die haben eben diesen ehemaligen Sith-Attentäter da verfolgt und wollten ihm eben auch diesen Wegfinder da abnehmen oder wollten den Typ zur Strecke bringen. Genau. Und dann sagt er ihnen, wo sie praktisch das Raumschiff von dem Typen damals gefunden haben, als sie ihn gesucht haben. Ja. Und er war aber nicht drin. Genau. Und zwar ist er dann, um das zu rekapitulieren, ist er aus diesem Flugzeug raus, also aus dem Raumschiff raus, muss auch in diesen Sand gefallen sein. In den auffällig großen, kiesfarbenen Fleck mitten in der Wüste. Unten ist er angekommen, wird wahrscheinlich von sowas wie dem Monster dort, man sieht die Skelette, also ich glaube, er ist einfach verhungert, er kam nicht mehr raus. Ja, also er scheint einfach nicht rausgekommen zu sein, was aber, wie du sagst, ein bisschen seltsam ist, weil direkt hinter seinem Skelett dann so ein riesiger Wurmschlangen-ähnliches Viech rumliegt. Also es ist ganz klar gefährlich dargestellt. Genau, und also er ist umgekommen und so finden sie den Dolch. Also klar ist schon mega weird, wie sie das hinkriegen und wie zufällig das ist, aber das mal außen vor, weil mein Gott, das ist halt der Plot. Okay, sie finden den Dolch. Dann heilt Rey diesen Wurm. Damit etabliert man schon mal, hey, es gibt eine neue Macht. Es gibt nämlich, sie kann jetzt heilen. Okay, ist ausnahmsweise was ich gut finde, wie sie das etablieren. Sie zeigen das vorher bei dem Wurm, was natürlich ein bisschen random ist. Der Wurm, den braucht es ansonsten für nichts, außer dass wir das wissen. Aber ist ja okay, gut. Jetzt wissen wir, man kann Leute heilen neuerdings. Ist für mich in Ordnung. Dadurch ist jetzt was etabliert, was man später nochmal nutzt. Im Gegenzug zu sowas wie Palpatine, was halt nicht vorher etabliert wird, sondern es ist einfach wieder da. Sie haben den Dolch. Merken, auf dem Dolch steht was drauf, C-3PO will das lesen und sagt ihnen dann, ich kann das nicht übersetzen, es ist mir verboten, wurde in der alten Republik verboten, was ich ausnahmsweise mal eigentlich ein cooles Easter Egg gefunden hätte, mal angenommen, wir hätten nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, dass Palpatine lebt, das wäre so eine coole Anspielung gewesen, so hey, wieso ist das in der alten Republik verboten worden, Sith zu übersetzen? Ja, weil er wollte, dass man das nicht übersetzen kann, er war Kanzler und er wollte nicht, dass man Sith Sachen übersetzen kann, aber, also der Dolch ist eh das Weirdeste. Okay, der Dolch, also C-3PO übersetzt es, aber kann es ihnen nicht sagen. Also müssen sie von Wüstenplanet, wo sie den Dolch finden, zu einem anderen Planeten, um C-3POs Programmierung zu übergehen, um zu wissen, was auf dem Dolch steht. Also noch ein Planet, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das ist der Planet, wo wir die Kopfgeldjäger, also diese coole dann, Frau mit dem genau, Händen, wo dann auch schon extrem viel New Order unterwegs ist. Genau. Und also da ist eben schon Krieg und alles und plötzlich kriegt Poe auch nochmal eine alte Liebe, die er da wieder trifft, mit der er mal was hatte. Dann übersetzen sie dort den Text. Da ist übrigens mein größter Pluspunkt an diesem Film, Babu Frick. Ich liebe Babu Frick. Babu Frick ist für mich ein großes Highlight in diesem Film. Das ist einfach eine weirde kleine Puppe. Das finde ich auch geil. Das ist eine Puppe, glaube ich. Das ist nicht animiert. Und das ist einfach ein winziges Figürchen, was halt Droiden neu programmiert und so. Und Babu Frick ist, der ist lustig, aber ich finde, er funktioniert gut. Also ich finde ihn einfach. Thema kleine neue Charakter. Auf dem Schiff von einem Sith-Typen, bevor wir das vergessen, finden sie einen kleinen Droiden, der aussieht, als hätte man an die Pixar-Lampe unten ein Rad dran geschraubt. Also unterm Strich ist das der neue Droide, wobei ich mich da gefragt habe, Leute, jetzt haben wir schon BB-8 bekommen, den fand ich auch schon krass unnütz. So, für was brauchen wir jetzt den dritten R2-D2 in abgespeckter Version? Ja, es wird auch immer kleiner. Es wird immer kleiner und süßer irgendwie, die Idee. Vor allem, okay, BB-8 kann ich noch irgendwo verstehen. Neue Gefährten, neue Trilogie, neue Droide, okay, alles BB-8 klar. BB-8 spielt ja auch immer wirklich eine Rolle. Er ist ja zumindest aktiv dabei. Genau. Ja. Und dieses kleine Lampending mit Reifen macht einfach nichts. Also dieser ehemalige Sith-Droide kann auch, also der spricht auf einmal, der redet, halt immer so ganz kurze Sätze wie zufrieden, Wort, ja. Vielen Dank, bla bla bla, genau, so ganz kurze Brocken, wo man sich dann auch, oder wo ich mich gefragt habe, so wieso braucht es den jetzt? So, der spielt den kompletten restlichen Film keine Rolle mehr. Wenn ich jetzt sage, du, der ist. Aber J.J. Abrams spricht im Original selbst. Das ist doch cool, dass man sich selber auch eine Sprechrolle geben kann im Film. Ja, aber das hätte ich auch anders machen können. Also da hätte Sicherheit, Da hätte ich nicht ein paar hunderttausend Dollar für die Animation von dem Ranzeldruiden rausschmeißen müssen. Also ja, das hätten wir auch billiger haben können. Das ist generell nochmal ein anderer Punkt mit diesen Charakteren und wie viele neue Charaktere der Film einführt und braucht es das im finalen Teil einer Trilogie, neue Figuren in dieser Masse einzuführen. Ja, aber wie Weil viele wir haben ja alte Figuren, die wir nutzen können. Also so es viel gibt diese, eben was ich meinte, Finn kriegt eben plötzlich einen Love Interest, also Jaina. Poe kriegt einen Love Interest, kriegt eine neue Figur auf diesem anderen Planeten, Sorry Bliss. Ja, du hast schon recht. Dann den Druiden, der nicht nötig war. Palpatine kommt zurück, den wir nicht gebraucht hätten. Also es kommen einen Haufen Figuren plötzlich vor, die wir, neuer böser Admiral, General Pryde. Ja. Plötzlich spielt eine neuere Rolle. Da zum Beispiel hätte ich mir hätte ich mir erhofft, dass solche Charakter schon deutlich früher in der neuen Trilogie eingeführt werden. Auf jeden werden. Fall. Weil was soll das kaputte, zerstörte Imperium nach Episode 6 hätte noch so viel Potenzial gehabt. Das hätte auch Character Development technisch so viel Potenzial gehabt. Alte, verbitterte Admiräle, Generäle, Anhänger, überzeugte Palpatine-Follower. Da wäre so viel Potenzial da gewesen. Oder auch Machtkämpfe im Imperium. Ich meine, die mächtigste Person im Universum ist tot und hinterlässt trotzdem noch ein riesiges Militär. Ich meine, Darth Vader ist auch nicht mehr da, um seine Stelle anzutreten und wird da am Schluss sogar wieder selber zum Jedi, also kehrt auf die gute Seite der Macht zurück oder auf die helle Seite der Macht. Und wieso erfahren wir nichts von den Leuten? Die sind ja nicht alle automatisch in Ruhestand gegangen. Und deswegen fand ich das so schade, dass dann eben dieser Admiral vorkommt. Ich fand es cool, dass er vorkommt, aber ich fand es schade, dass er erst zu spät vorkam. General Pryde. Ja, also schon dieser Typ, der dann auch Hux tötet. Ja. Genau. Hux wieder eine ganz andere Geschichte. Ja, da kommen wir noch. Das ist noch. Okay. Also, das ist auch schon wieder ein Thema für sich. Aber versuchen wir nochmal zur Handlung zurückzukommen. Also, genau. Die gehen da hin. Dann sind sie bei Babu Frick. Genau, Babu Frick löscht das Gedächtnis von C3PO. Das ist einer der großen Story-Momente eigentlich, weil man sagt: Oh, jetzt werden wir Verluste erleiden. Das fand ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Nein, ich fand das sogar gut. Ich dachte mir, die Idee super. Hey, nein, ich fand das auch nicht so schlimm, dass er sein Gedächtnis verliert, weil das hat er in Episode 3 auch schon mal. Genau. Und da habe ich mir eben so gedacht, so ja, das ist halt der Protokolldruide, der unentwegt labert und nichts für sich behalten kann. Und deswegen löscht man ihm halt in Episode 3 das Gedächtnis, um Luke zu schützen und Leia zu schützen. Und zumindest geht es für uns Zuschauer um was. Ich habe zwar den Eindruck, dass die neuen Figuren, also Rey, Poe und so, ich habe wirklich den Eindruck, sie mögen C-3PO nicht, was auch okay ist. Er ist ja eine nervige Figur. Aber in den alten Teilen ist es halt so, Luke und Leia und so, die bauen ja schon eine Beziehung zu ihm auf. Einmal rettet er ihnen das Leben in diesem Schacht, in diesem Müllpresse. Also sie finden ihn auch nervig, aber er ist ein Teil der Crew. Und in den neuen habe ich eh das Gefühl, die mögen C-3PO nicht. Sie finden ihn nur nervig. Das finde ich schade auch. Was auch okay ist, würde ich auch in Ordnung finden. Aber dann ist halt natürlich dieser Moment so unverdient, wo er sagt, ja, ich gucke jetzt ein letztes Mal meine Freunde an. Und ich denke, all diese Figuren, das sind nicht deine alten Freunde, sondern das sind Leute, die dich auch nicht leiden können. Aber ich meine, lass mal das mal außen vor, warum und ob das jetzt motiviert ist oder nicht. Aber es geht um was. Es ist zumindest steht was auf dem Spiel. Es ist halt so, okay, C-3PO wird sein Gedächtnis verlieren. Die Figur, die in allen Star-Wars-Teilen dabei ist, die zumindest alle die ganze alte Trilogie noch im Kopf hat, das alles weiß, das ist jetzt, das geht verloren. Also jetzt werden unsere Helden vielleicht Verluste hinnehmen müssen, um zu siegen. Und ich dachte mir kurz, ach du Scheiße, ja, hey, wow, es geht um was, ist cool. Es wird komplett negiert. Er kriegt sein Gedächtnis einfach von R2-D2 zurück. Einfach so, es ist einfach, es gibt auch keinen Grund dafür. Es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn er das nicht mehr bekommen hätte. Ja. Aber selbst diesen kleinen Verlust, den die Crew hinnehmen muss, wird sofort negiert. Aber okay, sie entschlüsseln den Text. Also jetzt sind wir bei der zweiten Station in ihrer Schnitzeljagd. Sie haben den Dolch gefunden, obwohl sie den Wegfinder finden wollen. Dann finden sie mit dem Dolch, wissen sie, okay, wir müssen woanders hin, weil wir müssen wissen, was auf dem Dolch steht. Dann finden sie auf dem anderen Planeten raus, was auf dem Dolch steht. Dann müssen sie mit dem Dolch weiter auf einen Planeten, ich weiß nicht mal, welcher das war, das, wo wir dann diese neue Rebellengruppe treffen und die Reste vom Todesstern rumliegen. Genau, also sie sind erst auf dem Wüstenplaneten mit dem Festival, dann fliegen sie zu Babu Frick, genau. C-3PO liest Schneeplanet, es schneit halt. Genau, vor allem C-3PO hat dann, als er Sith-Sprache liest, auf einmal rotglühende Augen. Ja. Das hat man offenbar so, wenn man Sith-Sprache liest. Das ist ein Typ Star Wars, das dachte ich mir schon wieder, ach, warum nicht so. Die Leute haben auch rote Lichtlaserschwerter, wenn sie böse sind. Das fand ich irgendwie so, also ich fand es unnötig, ich fand es jetzt aber auch nicht schlimm und so, man versteht auch, wieso es ist. Das ist ähnlich wie bei Herr der Ringe, wenn die dunkle Sprache von Mordor vorgelesen wird, dass der Raum halt auch dunkel wird. Ja, das ist so ein Feature in der Welt, so böse Sachen machen, Räume dunkel und Augen. Man will ja auch ein bisschen was gestalten, sage ich mal, optisch auch im Film. Es ist ja ein Film, es ist ein visuelles Medium. Genau. Ist ja okay. Und nachdem sie wissen, was auf dem Ding draufsteht, wissen sie, dass sie zum Todesstern müssen, weil im Todesstern ist wohl dieser Wegfinder. Aber das Lustige ist, wir sind noch nicht fertig mit der Fetch Quest, denn der Schneeplanet ist noch nicht fertig, sondern Gott sei Dank haben wir eine neue Figur kennengelernt, Zori Bliss, deren einziger Sinn ist, Poe zu erzählen, dass sie eine ganz krasse Medaille oder so ergattert hat, die von einem Offizier ist oder einem Admiral, und man kann in jedem Schiff landen. Das ist ein super wichtiges Item, also nochmal ein neues Item, um an wieder an einem anderen Punkt zu kommen. Okay, cool. Also kommen wir zwischendurch auf den Stern zu spielen. Ja, was wir vergessen haben, ist nämlich noch relativ essentiell für die Geschichte, wieso sie überhaupt diesen Zugangschip von den Captain brauchen. Was ich übrigens okay fand zum Erklären, weil höherrangige Offiziere einfach bessere Zugangsmarken haben. Nee, so. Das ist schon klar. Aber warum braucht das überhaupt? In den alten Teilen wird immer wieder im Hangar gelandet und sie haben überhaupt keine Freigaben. Sie machen es einfach. Nee, das wird bei Episode 6 zum Beispiel wird das ausführlich erklärt, dass sie ja extra diese Codes klauen müssen, um mit der Fähre auf Endor landen zu können. Nein, aber in Episode 6 ist es auch so, dass sie einfach durch den Todesstern durchfliegen. Sie fliegen einfach in den Kern des Todessterns mit ihrem Millennium Falcon rein. Da gibt es nichts, was sie auffällt. Das machen sie einfach. Ach so, ja, aber das liegt daran, weil der nicht fertig ist. Die fliegen ja nicht in den Hangar rein, sondern die fliegen ja in den Schacht rein. Aber die fliegen ja auch in Episode 4 nah an den Todesstern ran. Und da gibt es ja auch nicht irgendwie... In Episode 4? Ja, also wenn sie den Todesstern zerstören wollen. Ja, aber das ist ja, da greifst du ihn ja an. Da ist ja auch niemand in den Hangar rein und hat da schnell mal vollgetankt. Sie machen das auch in den Prequels. In Prequels, Obi-Wan und Anakin, Episode 3, fliegen mit ihren Schiffen, mit ihren kleinen Fliegern, einfach in so ein in das Druiden-Kontrollschiff oder sowas, was das war. Ja, ja, aber. Die fliegen einfach rein. Nein, aber das Wichtige mit dem Zugangscode ist ja nicht, dass die reinkommen. Das heißt, die können ja schon reinfliegen. Bei Episode 3 zum Beispiel machen ja dann die Feuershots zu, dass sie eben nicht reinfliegen können. Ja. Der Unterschied ist halt, das ist eine Kriegssituation und die werden fortentwegt beschossen. Und genau das wollen die anderen ja vermeiden. Und sie werden ja auch entdeckt. Sobald sie in dem Hangar drin sind, stimmen ja Unmengen Kampfdruiden auf die zu. Oder bei Episode 4. Unmengen sind das nicht in Episode 3. Naja, das ist schon eine gute Ecke. Vor allem kommt ja dann auch raus, dass sie überhaupt so weit kommen, weil das ja der Plan von Count Dooku war, respektive der von Palpatine. Also das hat schon alles einen Grund, wieso das passiert. Und das finde ich schon logisch erklärt. Genauso wie bei Episode 6. Das ist halt ein Schacht in einer nicht fertiggestellten Raumstation. So, da haben die halt kein Strahlenschild aufgebaut. Und die werden ja auch die ganze Zeit angegriffen und von TIE Fightern verfolgt. Also worum es denen ging, ist ja unentdeckt in den Sternenzerstörer rein und wieder rauszukommen. Bei Episode 4 werden sie sogar mit einem Traktorstahl reingezogen. Ja. Und das Einzige, was passiert, ist, dass zwei oder vielleicht sind es vier Sturmtruppler, die dann unten stehen und sagen, hey, wo sind eure Papiere? Und dann schießen sie die über den Haufen, ziehen deren Klamotten an. Es kommen ja nicht krasse Konsequenzen, obwohl sie sogar... Was, in Episode 4? Ja, sie werden ja Nee. Doch, sie sind Obi-Wan. In Episode 4 verfolgen sie ja den... Also sie fliegen praktisch zu Alderaan, wo ja gerade der Todesstern abhängt. Genau, und Alderaan ist nicht mehr. Traktorstrahl. Genau, dann werden... Das heißt, der ganze Todesstern ist alarmiert, da wird ein Raumschiff reingezogen. Also das ist ja nicht... Ja, aber das Raumschiff wird ja auch durchsucht, das ist ja... Ja, aber wie groß waren die Gefahren, die ihnen passieren sind? Es waren vier Soldaten oder so. Nee. Also, ja, doch, sie werden von einem Traktorstahl reingezogen. Sie werden von einem Traktorstahl reingezogen. Ja. So. Dann, also sie verfolgen erst diesen TIE Fighter, den einzelnen, dann meint der Herr, was macht denn der da so weit in der Galaxis, weil die eben keinen Hyperraumantrieb haben. Okay. Etwas, was die neuen TIE Fighter übrigens schon haben, was später dann auch wieder wichtig wird, aber egal. Auf jeden Fall werden sie ja dann reingezogen von dem Traktorstrahl und dann kommt erstmal eine ganze Suchmannschaft Sturmtruppen, läuft einmal den ganzen Millennium Falcon ab und findet sie nicht, weil sie sich ja in diesen besonders isolierten Bodenplatten verstecken. Ja, aber und dann wird das Team reingeschickt, das praktisch sagt so, hey, das ist ja komisch, wieso ist das Raumschiff leer? Und das mit den Scannern durchsuchen will, die zwei hauen sie nieder und dann stehen vorne noch zwei Sturmtruppen als Wachen, weil ich meine, das Schiff ist leer und sie scannen jetzt, was da drin abgeht und sagen zu denen, hey Jungs, wir brauchen mal schnell eure Hilfe, das ist uns zu schwer zum Reintragen. Dann gehen die Sturmtruppen rein, die schlagen sie nieder, nehmen sich die Rüstung und kommen wieder als Sturmtruppen raus. Ja, wir können auch in jedem Fall feststellen, dass das Aufgebot nicht das krasseste ist von den Gegnern. Also ja, da sind Beispiel, wo das auch wieder passiert, aber da sind 25 Sturmtruppen, suchen das Ding einmal durch und ich meine, würde ich auch nicht machen. Ich meine, wenn ich eine fucking Kampfstation mit was weiß ich wie vielen Millionen Mann an Bord habe und dann kommt da so ein ranzliges Schiff reingezogen, ich weiß ja nicht, dass da der krasseste Held des Universums drauf ist. Aber in Episode 8 schmuggeln sie sich auch aufs gegnerische Raumschiff Finn und Rose mit dem DJ, mit diesem Del Toro und das stellt kein Problem dar. Also in Star Wars stellt es generell nie ein Problem dar, in ein Raumschiff reinzukommen. Das passiert immer. Mal mit Traktorstrahl. Mhm. Und also es hat noch nie ein Problem dargestellt. Ja, das ist ja auch nicht das Wichtige. Das Reinkommen ist ja nicht das Wichtige, sondern das unentdeckte Reinkommen. Ja, aber durch den. Das hat auch gerade erst gemacht. Da sind sie auch unentdeckt reingekommen. Und ziehen sogar Klamotten von den durch den Typen, der mit denen zusammenarbeitet. Das wird da auch erklärt. Aber doch nicht mit dem Reinkommen. Doch. Der hat doch keinen. Doch. Das wird dann der Verrätsier, der arbeitet ja in Wirklichkeit für die New Order. Und dann wird natürlich klar, wieso die erstmal in Ruhe gelassen werden von den Wachen. Also ich habe den Eindruck, dass in jedem Star Wars-Film. kommt man auf irgendeine Art und Weise in ein Raumschiff und das Aufgebot, das Gegnerische, ist jetzt nie das Krasseste. So, es ist immer so, teilweise wird sogar Alarm geschlagen und der Alarm sieht dann so aus, dass, ja, keine Ahnung, 5 Sturmtruppen kommen. Aber bei Episode 4 brennt die Hütte aber schon, dass der Alarm schlägt. Ganz am Ende dann. Aber was? Nee, nicht ganz am Ende, wo nicht. Sie zurück zum Millennium-Falken wollen. Ja, dann eben. Aber dann sind sie ja auch schon gefühlt eine Stunde in dem Ding unterwegs. Ja, aber verkleidet als Stormtrooper mit den Zugangschips. Also ja, das finde ich jetzt, nein, aber ich das finde ich keine Schwäche. Das finde ich auch, ehrlich gesagt, nachvollziehbar erklärt tatsächlich immer. Aber hättest du dich, die Frage ist doch, hättest du dich gewundert, wenn sie auch so aufs Schiff gekommen wären? Also hättest du gesagt, hey, warte mal, das ist irgendwie doof, weil da brauchen die doch sicher irgendeine Freigabe, weil sie machen das ja immer wieder in Star Wars. Ja, da stimme ich dir zu. Es hätte es vielleicht nicht zwingend gebraucht, aber es hätte es gebraucht, um erstmal unentdeckt zu bleiben. Ja, aber das Problem, was ich habe, ist, wenn sich Logiklücken nicht in der Story für den Zuschauer ergeben, weil Star Wars ist ja nicht komplett logisch, warum überhaupt dann eine neue Figur erfinden, die explizit von diesem Chip reden lassen, nur damit wir dann den Chip am Ende von ihr kriegen, damit wir dann da reinkommen, dann sind wir endlich da drin, dann macht Rey eh nicht so viel da drin, sondern hängt dann in Kylos Gemächern rum und dann, ich weiß gar nicht, das meine ich. Ganz ich kurz, vergesse wirklich teilweise was wir noch vergessen haben zu sagen, ist, auf diesem Wüstenplaneten, wo sie den Sith-Dolch finden, mit den Koordinaten für den Weg von da drauf, wird Chewbacca entführt von der New Order. Also das ist so ein wichtiger Punkt. Zum vierten Mal in Star Wars Filmen. Zum vierten Mal in Star Wars hängt Chewbacca in Ketten. Manchmal freiwillig, manchmal nicht. Ich weiß nicht, ob J.J. Abrams einfach keinen Bock hat, einen neuen Film zu machen, sondern einfach nur das Best-of, immer wieder recyceln. Chewbacca wird fake in Ketten gelegt in Episode 4, als sie ihn durch den Gefangenenblock bringen. In Episode 5 wird er gefangen genommen. Mit Boba Fett da. Genau, als sie bei Mando sind. Im Han Solo-Film lernen wir ihn kennen als Gefangenen, da ist er auch schon drin. Und jetzt ist er wieder gefangen genommen. Also auch so dieses, hey, ich habe manche Sachen jetzt auch gesehen. Also ich weiß jetzt auch, dass man Chewbacca gefangen nehmen kann. Ich muss es nicht in Episode 6 übrigens auch im Palast von Boba Fett. Von Jabba the Hutt. Und dann später nochmal, wo sie auf diesen. Auch gefangen genommen? Ja, ja, klar. Ach Gott. Der wird doch von Prinzessin Leia zu Jabba the Hutt gebracht, wo sie sich als Bounty Hunter verkleidet. Das ist das zweite Mal Fake-Gefangenschaft. Ja, und dann nochmal später, aber wieder im Zusammenhang mit Jabba the Hutt, wo sie beim Sarlacc sind, bei dieser großen Hentai-Tentakelgrube. Da haben sie ihn ja dann schon erwischt. Aber das ist auch so was, diese Beats werden wiederholt, aber du sprichst was Wichtiges an. Das wäre auch ein großer Verlust für die Crew gewesen. Chewbacca stirbt. Chewbacca verlässt diese Geschichte. Vor allem wird der Zuschauer ja auch im Glauben gelassen, dass Chewbacca tot ist. Weil, also um diese Situation, rudern wir nochmal kurz zurück, diese Situation zu rekapitulieren. Sie finden dann also in diesem Gang das Skelett von dem Sith-Attentäter und den Dolch. Dann heilen sie das Viech. Dann heilen sie das Viech, was übrigens auch lächerlich ist, dass das Viech dann geheilt wird und rollt sich vom Eingang weg. Das heißt, dieses Tier hat sich seit 40 Jahren nicht bewegt, weil der Typ entweder verhungert ist oder von dem Viech getötet. Das weiß man halt nicht, ist ja auch nicht wichtig. Ja, das weil ist nämlich Star Wars. Direkt hinter dem Viech ist der Ausgang. Ja, aber dann wäre der ja 3 Meter vom Ausgang zusammengebrochen, wenn das genau, da nicht rumliegen würde. Was der Unterschied da war, er war halt ein böser Bounty Hunter und er war nicht friedlich gesinnt. Ray ist gut, ist im Einklang und respektiert dieses klar. Wesen. Also ich verstehe zumindest, warum man es tut. Man will eine Message damit. Noch ja, und eben auch, wie du sagst, um dieses Heilen-Ding zu etablieren. Um das zu etablieren, damit es das... Dann laufen die zurück, also oberhalb von dieser Sandgrube, wo sie reinfallen und dann in dem Höhlensystem Skelett und Dolch finden, ist eben das Schiff von dem Bounty Hunter, das da seit... Ja, brauchen wir gar nicht erklären. 30 Jahre also, rumsteht. Ich hoffe, die Leute haben einen Film gesehen, wenn sie zuhören. Genau, und dann gehen sie rein in dieses Raumschiff, wollen das flott machen, weil sie mit dem Millennium Falcon zu einem Fest geflogen sind und da wimmeln jetzt New Order Leute rum und besetzen praktisch das Schiff und sie kommen da nicht mehr hin. Dann kommen böse Truppe. Jetzt kommen die New Order Leute in den Transportern, die wir auch schon von ganz Anfang Episode 7 kennen und Kylo Ren mit seinem Sith Starfighter. Und Rey verspürt dann das dringende Bedürfnis, sich allein gegen Kylo Ren zu stellen. Und Chewbacca... Also kein Stress ist, sie macht den TIE Fighter kaputt mit einem Schlag. Genau. Und Chewbacca muss vor Abflug auch nochmal kurz an die frische Luft. Und schaut nach Rey. Ich glaube, er geht sie suchen. Genau. Und geht eben raus. Und Kylos Knights werden ja auch etabliert. Das ist so eine Gruppe von Elite-Kämpfern, die ähnliche Rüstungen und halt auch dieses schwarz-silberne Farbschema von Kylo Ren haben, der seine Maske auch übrigens wieder zusammenbaut, nachdem sie in Episode 8 kaputt ging. Nee, ich habe echt Nostalgie, ist ein ganz eigener Punkt, den dürfen wir jetzt noch gar nicht anschneiden. Das ist so... Und, genau, und wird von diesen Kylos Knights gefangen genommen und in einen dieser Truppentransporter in Ketten abgeführt. Und dann kommt es eben zum Kampf zwischen einem der ersten Kämpfe zwischen Kylo Ren und Rey. Aber erst wenn Finn etwas sagt, was er in dem Film circa 480 mhm. Mal sagt, schreit er immer Ray, Ray, Ray. Ah ja, genau, das habe ich auch gelesen als Kommentar. Er wird an seine Rolle aus Episode 7 mit Shout and Run zurückgedrängt. Das ist echt übel. Es hat mich ja so angekotzt irgendwann. Ja, und in diesem Kampf, der wird sehr intensiv und die beiden, also man merkt, ihr Machtpotenzial ist extrem gestiegen, sowohl was Kylo Ren angeht, der ohnehin eine Top-Ausbildung bei dem Klon Snoke da genossen haben muss. Du holst immer so aus, wir müssen eigentlich nur zu dem Punkt. Und Rey, genau, also die zwei fighten dann auf jeden Fall und haben so einen Machtfight, nicht nur mit Lichtschwertern, sondern eben auch mit ihren Machtkenntnissen. Und in diesem Kampf entdeckt Rey ihr eigentliches Machtpotenzial. Und auf einmal schießen ungewollt und schießen Blitze. Also der Machtkampf bezieht sich darauf, dieser Transporter soll wegfliegen und Rey hält den mit der Macht fest. Und Kylo Ren schiebt den mit seiner Macht eben wieder Richtung Atmosphäre, also will, dass der entkommt. Yeah. Und praktisch dieser Transporter wird zum Objekt des Konflikts zwischen der Macht von Rey und der Macht von Kylo Ren. Und irgendwann übertreibt es Rey und setzt ihr Machtpotenzial frei und auf einmal schießen Blitze aus ihrer Hand. Und diese Blitze zerstören den Transporter und er explodiert und sie meint, oh nein, Chewie ist tot. Und der Zuschauer denkt zu diesem Zeitpunkt auch, Chewie ist tot, dachte ich auch, weil es wird nur ein Transporter etabliert in den Szenen vorher. Es gibt auch keinen zweiten. Und im Laufe des Films bei Babu Frick erfahren wir dann eben, hey, da gab es noch einen zweiten Transporter, der stand ums Eck geparkt, den hat keiner gesehen, der ist weggeflogen und da waren nur Sturmtruppen. Man findet er mit seinen eigenen Augen gesehen, dass Chewbacca in einen, also er hat es ja selber gesehen, er hat ja nicht... Also man sieht nur diesen einen Transporter, in den wird Chewie reingestellt und es ist auch der, der wegfliegt. Das heißt, es wird einfach krass harten Spannungsmoment erzeugt. Ist ja okay, aber dann muss man halt irgendwie auch fairerweise sagen so. Dann gibt es halt eine Konsequenz. Also ich meine, das ja, entweder das oder ich etabliere es vorher, da stehen halt 15 Transporter und das könnte jetzt auch irgendeiner sein. Ja, aber das war halt auch das Problem, dass da war wieder die Möglichkeit für diesen Film, sich, ich sag nicht mal was trauen, sondern zu sagen, das ist eine Geschichte und wir haben hier auch Verluste, weil es ist der letzte Film und es ist ein Krieg, es ist ein Star War und in dem Krieg gibt es auch Gefallene und es ist auch okay, wenn bei den Guten mal jemand fällt. Und Chewbacca ist ja dann eh schon so die Entscheidung, es ist eine Nebenfigur, sie kann nicht mal reden. Also es ist jetzt, sage ich mal, rein, naja, sagen wir mal, rein emotional ist es die nicht komplexeste Figur. Und also das ist noch so ein Opfer, ich meine, wenn du Han Solo im siebten schon umbringst, ja, dann ist ja alles da. Ja gut, aber das war ja auch eine Entscheidung von Harrison Ford. Nee, schon, aber trotzdem ist ja ab dann, sind ja alle anderen alten Figuren eh free for all. Also dann kann ja jedem alles passieren. Ich weiß, was du meinst. Die Fallhöhe ist nicht mehr so extrem. Ja, und vor allem, weil es ist eine der beliebtesten Figuren, ist schon gestorben. Also wissen wir ja, es kann ja auch andere treffen, was ja okay ist. Also daraus hat ja Game of Thrones sein ganzes Potenzial gezogen, dass niemand sicher ist. Okay, Chewbacca stirbt. So richtig trauern dürfen die Figuren aber auch nicht. Also Rey ist kurz so, oh nein, ich war das, ich bin schuld. Okay, weiter, wir haben keine Zeit, Leute, wir müssen jetzt zum Dolch, wir müssen den übersetzen. Dolch wird übersetzt, mit Dolch geht's auf Planeten Nummer 3. Ich finde es auch so geil, wie verstückelt wir versuchen, diese Sachen zusammenzusetzen und immer wieder abdriften. Dann kommt mein absoluter Lieblingsmoment, was die Dummheit dieses Films angeht. Also das ist wirklich, ohne Scheiß, mein Highlight. Ich wusste auch ab dem Zeitpunkt, dass der Film für mich jetzt gestorben ist. Sie kommen auf den Planeten an, wo die Todessternreste sind. Ich klammere Endor. Sogar aus. Endor. Aber ist das Endor? Man sieht keinen Wald. Muss Endor sein. Rein der Logik halber, ja, würde ich dir recht geben. Rein physikalisch Der Todesstern auf Endor. Es ist ein Waldmond, es gibt aber auch Küsten und waldfreie Regionen auf Endor. Das erfahren wir aus dem Meisterwerk von George Lucas, der Ewok Standalone-Film. Ja, stimmt, die gibt es auch zwei Stück. Also es gibt auch waldfreie Flecken auf Endor. Es ist auf jeden Fall Endor. Okay, also sagen wir mal, es ist Endor. Ich weiß es nicht wirklich nicht mehr, weil der Film ist zu schnell und der Film gibt mir keine Zeit. Es wird, glaube ich, auch nicht explizit erwähnt. Und dann treffen sie da auch wieder neue Figuren, die wir nicht mehr brauchen im letzten Teil. Aber gut, wir treffen neue Figuren, weil wir können ja Rose nicht zeigen, weil Rose wurde von den Fans gehasst. Und deswegen Rose sitzt da noch im Büro in der Allianzbasis. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Aber okay, neue Figur etabliert. Und dann stehen sie an dieser Küste, sehen die Reste vom Todesstern, aus welchem Grund auch immer die existieren. Wir sehen ja in Episode 6, wie er explodiert. Aber okay, habe ich noch gedacht, komm, ich drücke jetzt beide Augen zu und meinetwegen sind da Reste vom Todesstern. Und dann kommt das Beste einfach, dass dieser Dolch, dass sie den Dolch vor sich hält in die Silhouette des abgestürzten Todessterns und der Dolch passt von der Form genau an einer Stelle auf die Trümmer des Todessterns. Also mal rein aus der Logik schon, dass sie an dem perfekten Ort stehen muss und auch man hoffen muss, dass diese Trümmer nie durch die Wellen, in denen sie liegen, nie weiter absinken oder irgendwas mit denen passiert, weil sonst ist der Dolch komplett wertlos. Und dann ist im Dolch auch noch, vorher nie etabliert, noch einen komischen, so ein Halbmond drin, den sie auch noch rauszieht. Und dadurch sieht sie dann, dass im Todesstern irgendwo das ist, was sie eigentlich sucht, den Wegfinder. Mhm. Also die Spitze von dem Dolch zeigt dann praktisch auf den Raum. Nee, nicht die Spitze vom Dolch, sondern diese Spitze von diesem Bogen, den sie rauszieht aus dem Dolch. Ach, stimmt. Die ganze Klinge stellt nur die Silhouette vom Todesstern dar. Also von dem Absturz. Und diese rausziehbare zweite Klinge, nennen wir es mal, zeigt dann an, wo der Gegenstand ist. Was bei einer Größe von einem Todesstern, wir haben etabliert, das ist so groß wie ein kleiner Mond, es wäre immer noch so genau, wie wenn ich sagen würde, hey, der Gegenstand ist in Passau. Vielleicht. Ja, nicht Glück mal. Haben, mehr so, das Ding ist irgendwo so in zwischen Bayern. Dänemark und Italien. Vielleicht auch Bayern. Würde ich mich darauf einlassen. Aber also es ist immer noch überhaupt nicht genau eigentlich die Position. Aber hey, es ist Star Wars. Es ist ein Film, der auch Kinder sollen damit Spaß haben, verstehe ich. Okay, ich fand es nur einfach so super dumm, weil dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wann wurde denn dieser Dolch erstellt? Weil der Dolch ist dann scheinbar nicht irgendwas super Antikes, sondern der Dolch ist explizit davon, der ist zwischen Episode 6 und 9 hergestellt worden, um anzuzeigen, wo man den Wegfinder findet. Ich fand es einfach komisch, so, hä, das ist also kein altes Artefakt, sondern das ist irgendwas relativ Neues. Das ist maximal 30 Jahre alt. Also, das wird aber auch erklärt. Ja, aber inwiefern erklärt? Wieso? Das ist einfach der Dolch von diesem Sith-Attentäter und die haben die irgendwie von Palpatine oder so bekommen. Also es wird auf jeden Fall nicht explizit eingeführt, dass das ein altes Artefakt ist. Das ist einfach so ein Dolch von diesem Sith-Mörder. Warum braucht der Sith-Mörder so einen Hinweis? Palpatine kann ihm doch einfach sagen, hey, Das ist wieder ein anderer Punkt, das habe ich auch nicht zwingend verstanden. Vor allem, das Lustige ist auch, also das ist ja auch kein super wichtiger Ort für den Sith-Mörder, weil Palpatine ist ja nicht dort. Also er hat ja dort nichts zu verlieren, der Ja gut, das weiß man nicht, weil ich meine, nachdem er in diesen Schacht reingefallen ist, war er früher oder später vielleicht mal in diesen Trümmern drin. Wir wissen ja auch nicht. Aber den Dolch hat er ja von Palpatine, oder? Ja. Muss er ja bekommen haben. Klar. Und warum kriegt er den überhaupt? Ja, vielleicht, gut, das wird nicht erklärt, das ist jetzt wieder pure Spekulation, aber das fand ich gar nicht so schlimm. Also das war für mich jetzt auch nicht so eine große Lücke, wo ich sage so, Alter, wieso ist das jetzt so? Oder das ist ja überhaupt total unlogisch. Sondern es könnte theoretisch sein, dass Palpatine halt seinen Auftragsmörder da losgeschickt hat in die Galaxis und sagt, okay, pass auf, du machst jetzt ein paar Aufgaben. Für mich ist es ja dann auch mit der Geschichte mit Rays Eltern, die er umbringt und eigentlich die Tochter zu Palpatine bringen soll. Und dafür braucht er eben diesen Wayfinder. Und dafür ist eben dieser Dolch, dass er sagt, pass auf, ich gebe dir den Dolch, damit bringst du die Alten um. Ich kann ja da was sagen, und dann bringst du mir das Kind. Ist. Wieso gibt der Lester denn einen Dolch herstellen? Ich bin mir nicht sicher, ob es der Thronraum war. Doch, also, sie ist im Thronraum. Ja, man sieht ganz klar den Thronraum, aber es ist nicht der gleiche Aufbau wie im Episode 6. Nee, aber schon sehr ähnlich. Also ja, ich weiß schon, die Tür, in die sie geht, ist ja nicht da. Aber es ist das Fenster, ja, der Thron ist ja sichtbar. Ja, das ist schon klar auch so etabliert. Aber links zum Beispiel, da ist ja dann eine fette Wand, da ist ja eigentlich nichts und dieser Reaktorschacht. So. Ja, aber ich meine, wovon sollen wir sonst ausgehen? Wenn wir das andere sehen, nehmen wir an. Es ist eine Anspielung, aber man sieht ja auch zum Beispiel in Episode 3 am Ende oder hin und wieder auch bei anderen Figuren im Star Wars-Universum, dass die ihre Räume immer ähnlich aufbauen. Die haben halt bloß das ist ja schon der Todesstern. Es ist der Todesstern aus Episode 6. Ja, aber das kann ja auch die Privatgemächer von Palpatine sein. So, vielleicht hatte der halt nur einen Innenarchitekten. Das sieht genau gleich aus. Also da ist ja, der Thron doch. Und da ist dieses Fenster im Hintergrund genau. Ja, ich meine, wenn du innerhalb von 4 Jahren 2 Todessterne baust, musst du halt bei der Inneneinrichtung sparen. So, da kannst du halt nicht jedes Mal also irgendwie thematische Räume einrichten. Ich nehme nicht an, dass du das ernst meinst, weil ich meine, damit würden wir jetzt dem Film Sachen zusprechen, die ja völlig absurd sind. Klar. Also das wäre also, identische Räume in Todessternen. Theoretisch ist es auch überhaupt nicht wichtig, welcher Raum das ist. Aber es macht halt schon Sinn, dass das praktisch das Rückfahrticket von dem Assassinen war, um dann die junge Rey zu Palpatine zu bringen. Ja, okay. Also sagen wir mal, also für mich war das jetzt gar nicht so. Ich verstehe trotzdem nicht, warum er ihn nicht einfach sagen kann, wo der Wegfinder ist. Ja, vielleicht muss er ihn finden. Also ich verstehe grundsätzlich schon diesen Schatzkartencharakter so. Aber warum? Der Sith-Mörder, der wird bezahlt. Warum? Ich habe doch nicht einen Angestellten und sage, hey, aber inkludiert es noch eine kleine Schatzsuche für dich, wenn du Rey gefunden hast. Dass niemand anderes auf die Idee kommt. Gut, dann ist vielleicht jetzt der Thronraum nicht das beste Versteck so für das Ding, gebe ich zu an der Stelle. Aber wie gesagt, für mich war das jetzt nicht so der große Logikbruch. Das hat mich jetzt nicht in keinster Weise gestört. Also. Ja, jedenfalls finden wir den Wegfinder, was letzten Endes ja auch wieder nur ein MacGuffin ist. Also ein eigentlich sinnloser Gegenstand, der existiert nur für einen ganz bestimmten Zweck. Und zwar, um nicht direkt den Figuren oder den Zuschauer zu sagen, ach übrigens, Palpatine ist dort und dort, Vater fliegt dort einfach hin. Sondern um das ein bisschen kryptischer zu machen, es gibt halt so ein Artefakt und das zeigt euch den Weg. Also das heißt, wir sind jetzt mittlerweile auf dem dritten Planeten, nur um den Wegfinder zu finden, kriegen den jetzt und dann auf Planet Nummer 4 zu fliegen, Exegol, ganz cooler Name, und dort ist dann tatsächlich Palpatine und dann kommt die große Schlacht und alle müssen mit Palpatine kämpfen. Jeder darf mal ran, so und, gefühlt. Ja, und jetzt kommen wir von, was ich auch gar nicht verstanden habe, und ich nicht verstanden im Sinne von, ich finde es doof, sondern ich habe es wirklich vielleicht nicht verstanden, weil der Film zu viele Sachen auf einmal macht. Also ich komme einfach nicht hinterher. Und zwar, was war Palpatines Plan? Ich habe es nicht verstanden. Also jetzt mal abgesehen von den Planetenkiller-Lasern. Lass mal die mal aus. Was war sein Plan mit Rey und also mit seinem ganzen Ritual da? Also, sein Plan war ja, er hat, das wird er dann später im Film auch nochmal in diesem großen letzten Fight auch nochmal ganz klar erwähnt, sein großer Plan ist praktisch, die Herrschaft der Sith über das Universum oder halt über die Galaxis wiederherzustellen. Und in ihm vereint sind praktisch alle Sith der Geschichte, beziehungsweise die ganze Macht aller großen Sith-Lords ist in ihm vereint. Und er ist jetzt der große Obermacker von den Sith. Und aber er ist halt geschwächt, er ist halt nicht. Genau, er ist die Manifestation der dunklen Seite der Macht. Mhm. Und Rey ist eine Palpatine und hat offenbar das gleiche Machtpotenzial wie er. Und daher gehen wahrscheinlich auch die Fähigkeiten, die Machtfähigkeiten als es klingt jetzt blöd, aber halt als Anführungszeichen Gefäß für diese Sith-Geister zu dienen. Was ich da nicht ganz verstanden habe, war so dieses Ding, offenbar hat Palpatine ja eine eigene Persönlichkeit und eigene Ziele und Intentionen. Und so wie er das Rey erklärt hat, braucht er einfach nur ihre Machtsensitivität und ihren Körper und sie würde praktisch komplett wipe out, also ihre eigene Persönlichkeit verlieren und wäre eigentlich nur so der neue Körper für Palpatine selbst. Also sein Plan fängt ja noch vorher an. Sein Plan fängt ja eigentlich zeitrechnerisch an, als Rey ein Kind ist und ihr nach ihr suchen lässt. Mhm. Weil er sagt, hey, ist mein Enkelkind, hat großes Machtpotenzial, ich brauche das. Ganz kurzer Einwurf. Da zum Beispiel, das hat mich nämlich auch so ein bisschen gestört, das wird in Legends zum Beispiel auch erklärt, dass Palpatine seine ganze Familie umgebracht hat und schon als Jugendlicher, als junger Mann eine wahnsinnige Faszination für Sith-Artefakte und die dunkle Seite der Macht hatte. Und darüber dann eben auch auf diese ganze, ich bin jetzt böser Sith-Lord in der Galaxis-Schiene gekommen ist. Und sein Machtpotenzial, seinen Zorn und seine Macht von der dunklen Seite zieht er aus der Vernichtung seiner gesamten Familie. Also er bringt alle um. Er ist der letzte Palpatine. Ja gut, aber das ist alles Legends. Also ich meine, das kann ich dir nicht ankreiden, dass das nicht. Nein, das Problem, was ich dann damit hatte, ist, wieso hat er jetzt Kinder und eine Enkeltochter, was nie etabliert wird? Das fand ich nämlich dann so diesen starken Bruch mit den Legends. Wo ich mal gedacht habe, klar, das ist alles nicht mehr. Bruch mit allen Star Wars-Filmen. Es wird nie etabliert. Ja, pass auf, das Ding ist aber, das ist Legends, das ist nicht Kanon, das wird nicht akzeptiert praktisch oder das ist nicht Teil der Geschichte. Kann ich verstehen. Aber wieso nehme ich dann andere Teile aus den Legends, wie zum Beispiel diesen abgeschlossenen dunklen Raum in der Galaxis, den niemand erforschen kann, oder dass Palpatine klont und seinen eigenen Geist weiterbringt, aber diese Körper immer nur so und so lange leben und er deswegen wen mit Nachtsensitivität braucht. Wieso nehme ich diese Teile aus den Legends und erhebe die wieder zu Kanon und setze ja aber die Geschichte von Legends, die muss ich ja kennen, lore-technisch, um das zu begreifen oder um was damit anfangen zu können oder wenigstens eine zusätzliche Erklärung dafür zu haben. Und das andere aus den Legends lasse ich dann aber raus. Nee, aber das kann ich ganz grundsätzlich das verstehen, weil du willst dich nicht, also das Problem ist, sonst hättest du nie neue Star Wars-Filme machen können, sondern jeder Filmemacher hätte sich vorher, ich weiß nicht, wie viel Stoff es in Legends gibt, aber massig, glaube ich. Ja, unendlich. Und wenn du das alles berücksichtigen müsstest, würde es ja wahnsinnig werden. Das heißt, du müsstest dann also sowieso einen Teil ignorieren, weil du sagst, okay, ich kann jetzt nicht alles lesen, also einen Teil davon ignoriere ich jetzt einfach. Was dann aber auch irgendwie komisch ist, wieso wird ein Teil ignoriert und ein Teil nicht. Also konnte ich genau. schon verstehen, dass man sagt, es ist uns alles egal und wir machen was Neues. Aber ich kann schon, aber ist ja doch trotzdem klar, dass sie sich davon inspirieren lassen. Also ich meine, so wie sie sich ja auch immer von den alten Star Wars-Teilen inspirieren lassen. Voll, das ist auch, damit habe ich auch überhaupt kein Problem. Also zum aber Beispiel Ben Solo, womit? Han Solos Sohn, ist ja auch, gibt es ja auch in Legends. Also ist ja nicht eine neue Erfindung mit Episode 7. Ja, klar. Damit habe ich auch überhaupt kein Problem. Aber das Ding ist, dann will ich wenigstens kurz ein kurzes Gespräch oder eine kurze Erklärstelle haben, so was ist denn jetzt noch okay, was kann ich denn von meinem, in Anführungszeichen, Vorwissen von Legends, das bei mir auch wahnsinnig gering ist, weil ich mich damit eben nur oberflächlich mal auseinandergesetzt habe, auf was kann ich denn jetzt da Bezug nehmen und auf was nicht? Gar nichts. Ich finde, ein Film sollte sich komplett in sich selbst erklären. Ja, aber dann will ich aber eine kurze Einführung. So, was ist der unbekannte Raum? So, wirklich nur ein 2 Minuten Gespräch zwischen Kylo Ren und Hux oder zwischen irgendwem oder zwischen dem alten Admiral Dude da. Oh, das hast du doch immer bei Star Wars, dass du nicht alles. Also das ist ja auch immer, warum ich dieses Universum cool fand, weil es so viel Raum noch bietet für Geschichten, weil eigentlich so super wenig definiert ist, weil wir eigentlich nur wissen. Also im allerersten Star Wars-Film, wir wissen, okay, es gibt irgendwie eine Prinzessin von Prinzessin impliziert ja einen König, aber hey, was für ein König? Also das lernen wir ja auch nie. sondern es wird halt mit so ein paar Begriffen rumgeworfen, um eine grobe Welt zu skizzieren. Ja, aber das ist ja nicht wichtig. Und dann das ist ganz viel Raum außenrum, den du selber interpretieren kannst oder auch nicht interpretieren kannst. Aber das ist ja nicht wichtig. So, es ist ja, Prinzessin Leia müsste ja keine Prinzessin sein. Die könnte ja auch eine Präsidentin sein. Genau, aber sie ist es ja trotzdem. Sie wird ja, trotzdem, aber das ist ja nicht wichtig. Aber das Problem ist ja, dass diese Geschichte mit Palpatine bringt seine ganze Familie um und hat dann auf einmal eine Großtochter, also eine Enkeltochter. Mhm. Das ist halt schon sowas, wo ich mir dann denke, okay, dann wirkt für mich dieser Überraschungsmoment einfach nur erzwungen. Und das ist dann für mich dann auch ein klares Downgrade in der Geschichte. Erzwungen ist er auf jeden Fall, aber ich würde das nicht dem Film ankreiden aufgrund von Legends, sondern ich würde das dem Film nur ankreiden in Form von sich selbst heraus. Ja, oder halt beziehungsweise, dass er halt Teil einer Filmreihe ist und diese Filme, die finde ich, genau. Und das ist halt komisch, wenn er, vor allem weil wir halt die Vorgeschichte von Palpatine zum Teil kennen, weil wir halt durch Episode 1, 2 und 3 wissen wir viel über ihn und wissen so, also klar nicht viel, also es ist ja extra alles ein bisschen nebulös, aber ja. Schnell neu hinrichten, also, ja, hier, neu hinsetzen. Also wir wissen ja ein bisschen was über seine Vergangenheit, aber nicht viel. Aber er hat, also es wird nie gesagt, dass er Kinder hat oder sowas. Also das ist eh schon so ein bisschen vage, warum man das dann überhaupt benutzt. Weil innerhalb deiner Filmreihe wird es halt extra nicht definiert und dann am Ende sagst du, ja, das war ja immer, ja, der hat halt ein Kind. Wir wissen auch bis heute, glaube ich, nicht, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist, weil es wird nie klar von diesen Eltern, welcher von beiden sein Kind war. Aber ist ja auch egal. Aber, es revidiert halt auch so, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, ich finde, es revidiert halt auch so dieses ganze Rumgegeiere auf Anakin. Absolut. Das ist also, die ganze Geschichte der Skywalker, das ist völlig egal. Genau, vor allem das Ding ist so, das ist auch nochmal ein Punkt, auf den wir später zurückkommen müssen, aber Anakin Skywalker ist offenbar so das machtsensitivste Wesen in der ganzen Galaxis und dann auch nochmal in der gesamten Geschichte der Galaxis. Mhm. Also eine wahnsinnig wichtige, zentrale Figur für die Macht. Ja, er bringt die Macht ins Gleichgewicht. Genau, und deswegen geiert Palpatine die ganze Zeit auf Anakin und arbeitet eigentlich ab Episode 1 darauf hin, ihn auf die dunkle Seite zu ziehen und um dessen Meister zu werden. Vielleicht ab Episode 2. Ich glaube, 1 hat er ihn wirklich noch nicht auf dem Schirm. Ja, doch, doch. Aber nicht so richtig, oder? Ja, doch. Also ja. Gut, halt, wir müssen kurz erklären, wenn wir jetzt mit Episode 9 im Kanon sprechen, ich habe das so verstanden, dass Palpatine sich selber dafür verantwortlich zeichnet, Anakin sogar kreiert zu haben. Also irgendwie wird das impliziert, ich weiß nicht mal an welcher Stelle, es wird irgendwie impliziert, dass er ja alle Fäden gezogen hat und dass Anakin so ein extrem machtintensives Wesen ist, da hat er auch seine Finger im Spiel. Und was ich dann mega dumm fand, weil dann so, hey. Echt, das habe ich gar nicht mehr bekommen. Weil Anakin also, war halt einfach so ein bisschen dieses, also ich meine, klar, es wird schon in Episode 1 gesagt, er wurde geboren, obwohl die Mutter keinen, es gibt keinen Vater. Also das, es wird schon etabliert, dass er was Außergewöhnliches ist und was, und dass da vielleicht auch Interpretationsspielraum noch ist, weil wie kann das sein? Wieso bringt die Mutter ein Kind zur Welt und hat keinen Sexualpartner gehabt? Jesus-like. Eben, also es ist so ein bisschen die Jesus-Figur. Und ich bin mir nicht mehr sicher, an welcher Stelle. Ich dachte, Episode 9 hätte, aber dann klammern wir das aus, wenn du dir auch nicht sicher bist. Also ich könnte mich nicht dran erinnern und ich glaube, so einen Schockmoment hätte ich nicht so einfach weggesteckt. Ich weiß es eben nicht, weil es passiert so viel und ich erinnere mich an manche Sachen nicht mehr, weil der Film zu schnell alles macht und zu viel Plot. Und ich denke mir so, mach die Hälfte an Plot. Und ja, das ist jetzt nämlich der Punkt, der mich an dem Film gestört hat, ist nämlich, wo sie dann auf Exegol sind. Mhm, genau. Da wird es für mich ein bisschen shitty. Das war, was ich eigentlich dich fragen wollte. Was ist denn sein Plan? Er lässt nach Rey suchen. Er lässt nach Rey suchen. Spekulieren wir mal, als ein Kind ist, wie alt, also wo sind wir dann gerade in der Star-Wars-Geschichte? Ich glaube, also boah. Also da lebt er ja noch. Das ist ja noch, bevor Luke ihn umbringt, glaube ich. Ja, ja, klar, da ist er safe noch Palpatine. Genau, das heißt, da lässt er nach ihm suchen. Also halt körperlich. Nach Rey. Und also sein Plan am Ende ist ja, dass Rey ihn mit einem Lichtschwert niederstreckt. Dadurch geht er in sie über und sie wird zu einem mächtigen Sith unter seiner Kontrolle. Genau. Aber mit allem Sith-Vorwissen. Genau. Aber während des Films sagt er immer wieder zu Kylo Ren, bring sie um. Und ich verstehe nicht, wieso. Ja. Weil das will er ja gar nicht. Ja, das fand ich auch schwierig. Und das sehen wir aus seiner Sicht. Das ist ja nicht manipulativ, sondern genau. Er sagt es ja zu Kylo Ren, bring sie um. Ja, vielleicht weiß er auch, dass er es nicht schafft und er will das einfach, dass Kylo Ren daran zerbricht oder dass er weiß, dass Rey mächtiger ist und will, dass sie Kylo Ren umbringt. Das ist ja auch immer so ein Ding. Okay, sagen wir das mal, angenommen. Oder was ja auch immer so ein Ding ist, dieser Wettbewerb zwischen den Sith. Zum Beispiel, als er Count Dooku und Anakin gegeneinander kämpfen lässt. Mhm. Wer gewinnt, ist halt der würdigere Schüler für den Sith-Lord. Und wenn sich seine Erwartung nicht erfüllt, zum Beispiel Count Dooku besiegt Anakin ein zweites Mal in Episode 3 und tötet ihn, so, who cares, so, dann war es eh nicht wert, weil dann ist mein mächtigerer Schüler oder der Schüler, den ich jetzt habe, eh mächtiger und bringt mir mehr. Okay, sagen wir, das war so. Das könnte ja dann auch sein, dass er sagt, hey du, offenbar ist Ray doch nicht so machtsensitiv, wie ich dachte. Mhm. Dann pflanzen wir das ganze Zeug einfach in Kylo rein. Wäre für mich in Ordnung. Also ist, du erklärst das sogar mit einem konkreten Punkt. Also das ist eine Interpretation, der kann ich folgen. Also ich weiß ja nicht, ob es stimmt, wie du sagst, das ist Interpretation, aber es macht für mich Sinn. Sagen wir, also kann ich auch so stehen lassen, wenn jetzt daraus was folgt. Also was folgt jetzt daraus? Das heißt dann, wenn Kylo den Kampf gewinnt, dann will er, dass Kylo zurückkommt und der ihn dann niederstreckt. Genau. Weil er wollte ihn ja schon ganz am Anfang vom Film umbringen. Ja, ja. Aber dann sagt, es ging doch darum, dass es eine Palpatine ist, oder? Es ging doch um ihre Herkunft. Dass ja, sie ist. Ja, es geht darum, dass sie eine Palpatine ist, weil sie so viel Macht hat. Und er ist ja ein Skywalker. Und ja. Er hat aber auch sehr viel Macht. Und das könnte eben schon sein, er will ihn ja umbringen. So. Ja. Das ist ja auch so ein Sith-Ding, dass der Schüler den Meister immer umbringt. Genau. Und genau in dem konkreten Fall fühlt sich halt Kylo Ren wahnsinnig stark ausgenutzt von Palpatine. Und hat dann eben noch so diesen inneren Konflikt mit, er hat seinen Vater getötet, da ist seine Mutter noch und bla bla bla und so weiter. Und er hört diese Stimmen in seinem Kopf, was immer ein schlechtes Zeichen ist, wenn man anfängt, Stimmen in seinem Kopf zu hören. Mhm. Vor allem einem, der dann eben so sagt, so ja, komm auf die dunkle Seite und so weiter und so weiter. Das heißt, Kylo Ren hätte in dieser Situation aus Rache und Hass gehandelt. Und vielleicht muss es halt so ein einvernehmliches Ding sein, weil hätte Kylo Ren Palpatine getötet, wäre vielleicht die Sith-Macht einfach verpufft, weil Palpatine nicht die Macht an Kylo Ren übertragen will, oder Kylo Ren wäre machttechnisch gar nicht in der Lage gewesen, diese Macht aufzunehmen, dadurch wären die Sith auch verloren gewesen, oder Palpatine hat Kylo Ren einfach nicht als würdig erwiesen. Das können ja verschiedene Motivationen sein. Ja, aber der Film sagt uns ja was anderes. Der Film sagt ja schon sehr eindeutig, es ist ja immer dieses Palpatine-Ding, dieses ja, Rache, Leidenschaft, das sind die Gefühle der Sith, gib ihnen nach. Und das ist ja auch das, was er, so will er ja auch Rey motivieren, ihn anzugreifen. Er zeigt ihr ja genau, wie in Episode 6 auch schon Luke, dieses ewig wiederholen, ich könnte echt kotzen. Zeigt er ihr halt, hey, guck, da oben kämpfen deine Freunde in Raumschiffen und die werden alle sterben, wenn du es nicht tust. Und dann sagt er, glaube ich, sogar irgendwie, ja, eben diese Wut, lass sie walten und so. Also er will, dass sie ihn aus niederen Gefühlen wie Rache und Wut niederstreckt. Das ist dasselbe, was, oder nicht aus Rache, aber aus Leidenschaft und aus Gier und aus Machthunger, will ihn auch Kylo Ren am Anfang des Films eigentlich umbringen, als er ihn trifft. Das ist ja sein Ziel. Eigentlich will er ja hin, wo Palpatine ist, um alle, die ihm ebenbürtig sein könnten, niederzustrecken, um seine Macht zu etablieren. Also der Palpatine hat einen Plan, der über 30 Jahre läuft, um am Ende jemanden dazu motivieren, ihn niederzustrecken. Aber was er tut, ist, dass er am Ende der Person erzählt, hey, ich gewinne, wenn du mich niederstreckst. Also auch das ist so, warum erzählt er das dann? Und natürlich aber wem macht's erzählt Ray dann nicht und das Beste. Nee, das nicht. Sie erzählt das Ray. Er sagt, und jetzt machst du das und jetzt nimmst du ein Lichtschwert und jetzt streckst du mich nieder und dann werden wir allmächtig oder so, dann gehe ich hier. Ja, genau, rüber. Aber er macht ihr ja ein Angebot. Ja, also das Angebot sagt, ist, dass sie. Das ist ja das gleiche Angebot, das er Kylo Ren macht. Und da finde ich eben, ist auch wieder diese Motivik aus den 1, 2, 3 oder auch aus 4, 5, 6 oder ganz zentral in Episode 6, der Kampf zwischen Vader und Luke. Oder im Endeffekt auch schon in Episode 5, wo Vader ja sich als sein Vater offenbart. Da hast du diesen Wettbewerb zwischen den Schülern der Sith vor dem Meister, weil es gibt nur einen Meister und einen Schüler. Und das eben finde ich da schon eben ein bisschen erfüllt drin, weil Kylo Ren kommt zu ihm her und meint so, ja, pass auf, ich bring dich jetzt um. Mhm. Und dann sagt er so, ja, oder du bringst mich um und kriegst dafür aber gleichzeitig noch die komplette Macht der Galaxis. Also du wirst praktisch alleiniger Herrscher, du wirst neuer Imperator und trittst meine Stelle an. Und um sich dessen würdig zu erweisen, weil Palpatine sichergehen muss, dass er die Macht der Sith nicht in irgendeinen leicht machtsensitiven Schwächling reinpumpt, sondern an das mächtigste Machtwesen seiner Zeit, sagt er, gut, pass auf, du bringst Rey um. Und er weiß oder glaubt, dass Rey das mächtigste Wesen ist. Weil dadurch hast du nämlich zwei Möglichkeiten. Aber warum sollte Kylo Ren auf ihn hören? Wir haben im letzten Teil Ja, weil er dann die ganze Macht kriegt. Ja, aber Kylo Ren hat im letzten Teil erst bewiesen, dass er auf Autorität scheißt und hat einfach seinen Meister Snoke einfach gekillt. So, ich meine, es ist ja nicht so, dass er sich auf den verlassen kann. Also Kylo Ren ist ja der ist ja unberechenbar. Der ist ja gefährlich. Ja, aber er sagt ihm ja zum Beispiel, ich übertrage dir meine Macht. Er sagt ja nicht, pass auf, ich übernehme dann auch die Kontrolle über dich. Nee, okay, aber jetzt mal angenommen mit Rey, das ist der Plan. Wenn Rey ihn nicht niederstreckt, ist der 30-jährige Plan für den Arsch. Verstehe ich das richtig? Ja, das war so der kleine Fehler bei dem Plan. Der hatte die AGBs nicht gelesen, der gute Palpatine. Ja, was ich mir auch gedacht habe, war, wieso arbeite ich darauf hin? Weil er, also wo er das beschreibt mit seinem Plan oder halt die Intention klar wird, habe ich mir persönlich gedacht, so wie er das gerade beschreibt oder so wie das gerade im Skript drinsteht, fängt dieser Plan schon während seiner Zeit in der Republik an. Wo ich mir dann denke, welcher Depp baut denn bitte als essentiellen Bestandteil seines Plans ein, zwei Todessterne zu verlieren und einmal hops zu gehen? Und dann denke ich mir halt so, hey, wäre alles okay, wenn du durch magische Art und Weise, was für mich absolut okay wäre, oder durch Klonen oder Machtübertragung deinen Geist retten kannst und halt in einen geklonten, verfaulten Körper reinpumpst, der regelmäßig erneuert werden muss. Und diesen Plan dann praktisch nach der Zerstörung des zweiten Todessterns etablierst. In der Annahme, dass du da mit einem Schüler rauskommst und nicht mit einem zerstörten Todesstern, und die Allianz baut eine neue Republik auf. Was ja eigentlich dann komplett gegen das geht, was die ersten sechs Star Wars-Filme etablieren. Die Skywalker-Saga, es gibt den Auserwählten, es gibt die Balance to the Force und so. Das alles ist also natürlich an der Stelle dann komplett nichtig. Genau. Vor allem, wie gesagt, um wieder zu der Story zurückzukommen, auf diesem Planeten in dem dunklen Sith-Raum und in dem dunklen Raum der Galaxis, ab da ging es für mich halt voll in Kasei. Weil das Problem war, wie kommen diese ganzen Sternzerstörer her? So, ich fliege ja nicht mal eben eine Flotte von ein paar tausend Sternzerstörer da durch dieses Exegol-Ding, wo du extra diesen Wayfinder brauchst. Vor allem sah das für mich, keiner von den Wayfindern dort war, den muss ja wieder einer rausgebracht haben. Genau, vor allem dachte ich mir halt auch so, hey, Freunde, irgendwie komisch, da fliegen nur Mittelklasse-Schiffe oder kleinere Schiffe rein und ihr kriegt da ganze Sternzerstörer durch und lagert die dann da mal ein unter Wasser. Gut, am Ende haben auch die Rebellen ihre großen Schiffe dort. Ja, aber es sind auch nur kleinere Schiffe. Das sind maximal Hammerhead-Fregatten und sowie die Tantive 4, was sind das? Korellianische Korvetts. Da sind keine Mon Calamari-Kreuzer oder so dabei. Nee, da sind keine Kreuzer dabei. Das weiß ich jetzt nicht, weil ich es einfach nicht genau gesehen habe. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Das ist auch sowas. Vielleicht gibt es da auch größere Korridore, wo ein Sternzerstörer durchkommt. Was ist der Plan? So, ich meine, was? Ja, genau. Und dann habe ich mir gedacht, nehme ich auch wieder mit diesen planetenzerstörenden Lasern, weil einer dieser Sternzerstörer wird ja offenbar von der New Order so als kleiner Bait für Kylo Ren und die New Order im Allgemeinen von Palpatine dahingeschickt. Die fliegen ja da raus und vernichten einfach mal random einen Planeten. Ich glaube, das ist sogar der Planet von Babu Frick, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Sorry Bliss auch, wo die Geliebte von Poe ist. Genau, der den Love Interest. Genau. Und dann denke ich mir so, das sind bestimmt ein paar tausend Sternzerstörer. Also so wird es da auch thematisiert. Man sieht immer nur ein paar hundert, aber sie sprechen von einer imperialen Flotte, wie sie nie da war. Das heißt, sie muss ja noch größer sein als die imperiale Flotte aus 456. Und jeder von diesen imperialen Sternzerstörern hat eine fette Wumme unten dran, Planetenkiller-Laser. Planetenkiller-Laser. Boah, auf den Namen habe ich gar nicht geachtet. Also für mich war so dieser Moment, wo ich mir dachte, Freunde im Ernst, wir hatten jetzt den Todesstern 1, wir hatten den Todesstern 2, wir hatten die fucking Starkiller Base, das war ein ganzer Planet, der andere Sternensysteme zerlegen kann. Und dann, nach 9 Episoden, wollt ihr mir erzählen, Freunde, diese mondähnliche Basis mit einem zerstörerischen Laser drin war eine nette Idee. Jetzt haben wir einen ganzen Planeten gebaut, der einen Stern zerstören kann. Ein Was Sternsystem auch, zerstören wenn kann. Wenn wir kurz drüber nachdenken, das alles ist ja Palpatine. Also ja. All diese Pläne. Ja. Also er baut auch die New Order auf. Und am Schluss kommt da angeschissen und versucht dir zu erklären so, Freunde, übrigens, wir hätten auch einfach eine fette Laserwumme unten an unsere Sternzerstörer dran machen können. Hätten wir einfach haben können. Gebe ich zu, es wurden Fehler gemacht. Aber jetzt haben wir halt hier eine ganze Flotte. Ja, selbst wenn wir das außen vor lassen, ich verstehe einfach gar nicht schon die Logik seines Plans. Wieso baue ich eine zweite Flotte auf, also die New Order, und dann habe ich aber noch eine andere Flotte und ich kombiniere das aber extra nicht, weil, das ist halt das Problem, weil das ja nie etabliert, also das war ja nie angedacht. Ja, das glaube ich ist halt ja ein Problem der Filme. Das ist ja das, was Episode 9 einfach behauptet, aber es gibt keinerlei Bezugspunkte darauf. Das ist kompletter Nonsens und das nervt mich halt so am Ende, weil die Geschichte keinen Sinn ergibt. Vor allem das Problem ist, was ich dann damit hatte, war auch so, jetzt schwärmt diese Flotte aus, diese imperiale Flotte, und wir werden das auf jeden Planeten, der nicht kooperiert, der wird zerbombt, der wird einfach zerstört, der wird ausradiert, aus der Galaxis gefegt, und mit den anderen Schiffen besetzen wir praktisch die Orbite oder die Orbits von den anderen Sternsystemen. Wir werden uns die Macht in der Galaxis endgültig sichern. Wo ich mir gedacht habe, also dieser Plan, den du jetzt seit über 30 Jahren verfolgst, hatte als letzten Punkt, wir bringen Laser an imperiale Sternzerstörer an, um damit jedes Sternensystem zu kontrollieren. Yes. Wieso bist du denn dann nicht bei Punkt 2, als du die Republik in ein galaktisches Imperium umbaust, wieso ist dir denn dann nicht aufgefallen, huch, ich habe ja schon die Kontrolle über die gesamte Galaxis, jetzt brauchen wir nur noch die großen Laserkanonen unten an unsere Schiffe draufzuschrauben und dann haben wir gewonnen. Gut, da kann man natürlich jetzt rechtfertigen, also ich weiß, was du meinst, aber natürlich kann man da leicht sagen, das ist 30 Jahre vorher oder nicht, ja, irgendwie so, doch. Oder ich glaube, Episode 6, Episode 7 sind 30 Jahre dazwischen oder so. Das 30 Jahre vorher, die Technologie gab es noch nicht. Weil der Todesstern ist ja schon was Besonderes. Der Todesstern ist ja schon, als er das erste das Mal vorkommt, ist, das ist gar eine keine außergewöhnliche Frage. Raumstation. Also, wenn man überlegt, die arbeiten ja seit Episode 1 da dran oder Episode 2. Also es Episode 2 sieht man, glaube ich, das erste Mal. Da sieht man die ersten Baupläne. Das heißt, die arbeiten ja wirklich seit Jahrzehnten daran, sowas zu bauen und zu kreieren. Also sehe ich ja ein, dass man immer besser wird. Das Problem ist eben, wie du sagst, ist zwischen Episode 7 und 9 dann plötzlich. Weil Episode 7 ist es ein ganzer Planet. Und dann innerhalb von wenigen Jahren ist die Technologie also so viel besser, dass das nur noch die Sternzerstörer unten dran bauen können. Generell ist aber für mich eher das Problem, dass wir schon wieder den gleichen Plot haben, also schon wieder die Waffe, die Planeten zerstören kann, zum, lass mich zählen, vierten Mal. Also das vierte Mal. Todesstern 1, Todesstern 2, in Episode 5 ist mal kurz Base. Genau, Starkiller Base und jetzt die Dinger. Das vierte Mal eine Waffe, bei 9 Filmen wohlgemerkt. Fast die Hälfte der Filme dreht sich darum, dass es eine Waffe gibt, die alles zerstören kann am Ende. Also, wow, das ist, also das hätte ein 8-Jähriger das Skript geschrieben, aber okay. Ja, genau. Und ja. Da stimme ich dir auch völlig zu. Vor allem das mit diesem technischen Fortschritt und vielleicht noch nicht erfunden gewesen, stimme ich dir absolut zu. Also das kann durchaus möglich sein. Aber zwei Kritikpunkte, die ich dann da habe oder die sich für mich nicht erschließen, ist, erstens, es scheint ja nicht so einfach zu sein, in diesen unbekannten Raum zu kommen. Wer fliegt denn dahin, baut 50.000 oder 10.000 Sternzerstörer, baut dann da noch eine super moderne Kanone unten dran? Und zwar so, dass die mit der alten Technik der Sternzerstörer kompatibel ist. Weil die New Order Sternzerstörer scheinen ja auch deutlich effektiver und deutlich größer zu sein als die alten Sternzerstörer. Und die Schiffe sind bemannt, oder? Das weiß ich nicht. Das habe ich mich die ganze Zeit. Eins ist ja mindestens bemannt. Wir sehen ja General. Ja, aber das sind New Order Leute. Ja, aber. Nein. Aber die gehören doch dann dazu. Die arbeiten ja mit. Die New Order arbeiten zusammen. Ja. Und der eine Sternzerstörer, der rausfliegt aus dem unbekannten Raum und einen Planeten zerstört, wovon wir übrigens nie wieder hören. Wir wissen nicht, was mit dem Ding passiert. Das heißt, irgendwo fliegt dann eine planetenzerstörende Killermaschine durchs Universum und es juckt einfach keinen mehr. Episode 10, coming soon. Genau. So, der Tag danach, ja. Aufräumen. Und da war General Pride drauf, oder was? Nee. Da war irgend Das war eine Offizierin, also das war offenbar eine Captain von der New Order. Ja. Und es waren auch nur New Order Leute drauf. Aber ich hätte kann man davon ausgehen, dass die bemannt sind, die Dinger? Nee. Weil später, der wo General Bright oder Admiral Bright drauf ist. Pride tatsächlich, wirklich wie Stolz heißt der, Pride. Ja gut. Das nee, ist ich meine nur also wegen den subtilen Namen ins Haus. Aber da zum Beispiel, das war ein New Order Zerstörer, wo der drauf war. Das war kein Imperialer. Das war die fighten ja schon mit am Ende da drin. Okay, ja. Das heißt, wir wissen nicht, ob die bemannt sind. Genau. Die Dinger. Ja, aber anscheinend schon, weil sie kämpfen ja mit. Und ja. Es wird auch etabliert, dass das ja wirklich bemannte Kanonen sind. Das wird in Episode 4, 5, 6 thematisiert. Oder auch in 1, 2, 3 sehen wir das in den Klonkriegen. Ja, das ist doch auch so, dass wenn sie, es gibt doch dann diese komische Antenne oder so, die all diese Sternzerstörer aus diesem Exegol rausleiten sollen. Und dann sagt doch General Pride, ja, die wollen die Antenne stören. Machen sie auch. Wir nutzen einfach die Antenne nicht. Wir verlagern das auf ein anderes Schiff aus. Genau, also sie leiten praktisch das Signal von dem Verteiler auf ihr Schiff um und der Schiff ist dann praktisch der neue Beacon, der den Weg für die Sternzerstörer. Das kann aber auch nur ein Schiff in der Technologie von Star Wars. Das können halt nicht alle, logischerweise, weil sonst gibt es den Plot nicht. Nee, doch, das können alle Schiffe. Es gibt nur eins. Also das ist auch das, was sie dann zerstören als erstes. Das ist ja dann Finns Story am Ende, ist ja dieses Schiff. Ja, aber das ist einfach ein random New Order Zerstörer. Nee, aber das ist der, glaube ich, dieses Signal hat. Weil ja, aber das könnte denen. Theoretisch jeder von denen. Genau, also das ist auch so komisch. Warum sie es dann nicht einfach aufs nächste Schiff umleiten und aufs nächste und aufs nächste? Ja, das habe ich auch nicht verstanden, wieso dann nur ein New Order Kreuzer ist. Das scheint ja der von Kylo Ren zu sein, weil vorher sind ja Hux und Bright zusammen mit Kylo Ren auf diesem Sternzerstörer. Ja, das hat mir auch gefehlt. Da hätte man zum Beispiel dann auch noch ein bisschen Fanservice machen können und die alten Stormtrooper-Rüstungen auspacken können, dass da halt ganz viele Leute drauf sind auf diesen Sternzerstörern. Das ist ja eh, finde ich, ganz nett von Palpatine, dass er das schon koordiniert hat. Er baut zwar zwei unabhängige Armeen auf, aber die halten schon Rücksprache, weil die Truppler, die wir sehen von den Neuen, die sehen sehr ähnlich aus wie die New Order-Leute. Das heißt, die Sith-Dinger also mit dem roten, her, ja, sind genau, eins wird extra alles zusammengeführt. Das wäre nämlich wirklich tatsächlich visuell interessant gewesen, die alten Sturmtruppler da jetzt zu haben, weil das ist ja dieser versprengte Teil des Imperiums. Aber nee, da so weit hat man nicht gedacht. Man wollte einfach coole neue Rüstungen. Man sieht ja kurz ein paar kaputte Rüstungen, wo sie in einem Todesstern drin sind, glaube ich sogar. Oder? Wenn ja, kann sein, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Passiert alle 3 Sekunden was Neues. Ja. Und ja, aber noch ein letzter Teil, der in diesen Plot reinspielt. Oder ganz kurz, wenn ich dich da unterbreche, was zum Beispiel auch cool gewesen wäre, wenn diese Sturmtruppen auf Endor, die desertierten, das ist ja okay, wenn es etabliert wird, so, die sind genau wie Finn, sind die abgehauen, weil sie gemerkt haben, sie wurden da gebrainwashed und wollen nicht für so eine böse Sache kämpfen und dann haut die ganze Kompanie, das erzählen sie ja ab, und findet auf Endor die alten Rüstungen und dann kämpfen am Schluss die alten Rüstungen für das Gute gegen die neuen. Das wäre visuell so stark gewesen. Aber da hat man einfach viel Potenzial verschenkt und hat meiner Meinung nach Fanservice-Elemente bedient, die echt für die Katz waren. Ja, das, oh Gott, das müssen wir auch noch abhaken. Es wird eine 14-Stunden-Folge. nee, okay, das nächste Problem an der Story war noch, weil das Problem ist, der Film macht ja Sachen sehr, sehr schnell und hakt es so ab. Also, hey, keine Ahnung, dieses ganze Ritual, das wird halt so abgehakt, es wird uns schnell erzählt, zack, los, schlage ich mit dem Schwert nieder. Dann haben wir ja vorher auf dem zerstörten Todesstern den großen Moment, wo Rey und Ben Solo gegeneinander kämpfen, also da noch Kylo Ren genannt, kämpfen gegeneinander, Han Solo taucht plötzlich auf, Kylo Ren wird eigentlich erstochen, wird dann geheilt, ist aber ab dem Zeitpunkt wieder ein Guter, also ein guter Mensch und kämpft wieder für die gerechte Sache, sein Wandel geht sehr, sehr schnell, ich finde ihn sehr unverdient, ich finde es auch sehr komisch, also ich finde es gar nicht mehr komisch, aber also Abrams kopiert halt die ganze Zeit die alten Filme und kopiert halt die ganze Zeit einfach den Plot von den alten Filmen. Also Darth Vader durfte in der alten Trilogie gut werden, also wird jetzt auch Kylo Ren in der neuen Trilogie gut. Er ist nämlich unser Darth Vader-Ersatz. Und dann kommt der Moment am Ende, wo sie beide vereint sind gegen den Imperator und plötzlich labert er irgendwas von, ich glaube, die Diade der Macht und ach, und jetzt kann ich euch nutzen und kann mich verjüngen durch euch. Das kommt aus dem Nichts einfach so random daher. Und ich so, was ist denn jetzt auch das noch los? Das habe ich mir auch gedacht, weil ich habe mir gedacht, das ist so eine coole Geschichte, diese Diade der Macht, diese Machtsensitivität, wo die zwei zusammenpassen. Und das erklärt dann auch, wieso die so krasse Fähigkeiten haben, die vorher nie jemand hatte. Ja. Und diese Verbindung ist ja visuell sehr stark. Über lange Strecken kommunizieren können. Ja. Wir haben das schon mal gesehen, dass Jedi auch über lange Strecken miteinander so machtsensitiv reden können. Aber das hat mehr so was Intuitives gehabt. Das war ja so sehr konkret bei ihnen. Sie konnten in Episode 8 konnte den sehen. Regen auf seinem Handschuh sehen. Sie konnten sich sogar verletzen. Ja. Oder halt Gegenstände aus einem anderen Raum nehmen. Eben, also es war ja wirklich übrigens die coolste neue Machtkraft, die auch in Episode 8 etabliert wurde. Ich nenne so wenig Positives. Das finde ich mega gut, wie er das ausgebaut hat. Die können sich Gegenstände jetzt auch reichen. Das fand ich tatsächlich, er hat was genommen aus einem vorherigen Teil und hat es weiter ausgebaut. Und das ist das, was mich so ärgert, weil es gibt so viele Elemente, wo er das hätte machen können und er hat es einfach nur mit 2 Sachen gemacht oder so. Aber eben auch diese Diade der Macht, die kommt aus dem Nichts, einfach so wird es dann plötzlich, er erklärt es wirklich kurz für uns Zuschauer, weil den beiden müsst ihr es nicht erklären, das ist denen völlig egal, das ist nur, damit wir das wissen. Und plötzlich ist er wieder der junge Imperator, also der junge Imperator in Anführungszeichen, er sieht wieder aus in Episode 3 so circa. Schon so ein bisschen wie ein eingelegter Pfirsich. Also manche Sachen kann man nicht heilen. Die Blitzschäden von Mace Windus Lichtschwert kann man nicht heilen. Die bleiben für immer. Leider. und deswegen sieht er auf jeden Fall wieder so aus und ist wieder super stark. Und dann ist scheinbar das ganze Ritual plötzlich egal, ne? Ja. Ja, cool. Ja. Also, der ganze Plot, auf den er 30 Jahre hingearbeitet hat, der ganze Plot. Das habe ich mir eben auch gedacht. Auch wo du gerade gesagt hast, mit diesem auf einmal, ich kann mich heilen aus euch und so, aus dieser Macht, die er dann schöpft von den beiden. Und sowas gab es ja seit Generationen nicht mehr und so. Er sagt schon, dass es das was Besonderes ist. Aber da hast du recht. Und das hat mich auch ein bisschen gestört. Spätestens ab der Geburt der beiden hätte er das wissen können. Weil er ja offenbar alles weiß. Weil er sagt ja, er hat die letzten 30 Jahre die Galaxis so in den Händen gehabt, dass immer genau das passiert ist, was er wollte und was gebraucht wird. Selbst für seinen Plan. In Episode 8 sagt Snoke ja, er hat angeblich die Verbindung zwischen ihnen so stark hergestellt. Deswegen konnten die so krass miteinander reden. Snoke hat damit reingewirkt. Wir wissen jetzt, Snoke ist im Grunde der Imperator. Das heißt, im Grunde hat der Imperator diese Verbindung gestärkt. Wir wissen nicht, ob er lügt oder nicht. Aber sagen wir mal, er sagt die Wahrheit. Dann hätte man ja das spätestens etablieren können. Ich habe diese Verbindung zwischen euch hergestellt. Ich habe euch im Grunde zu dieser Diade gemacht. Jetzt, das ist mein eigentlicher Plan. Mein Plan ist, euch beide zu mir gemeinsam zu locken. Und dann kann ich von Neuem entstehen. Das wäre ja ein Plot gewesen. Aber stattdessen hat er den Plot drin und den Ritualplot und die Killerlaser und es ist alles so schwammig und undefiniert am Ende. Und ja, ich glaube, mein Hauptempfinden, ich glaube, das, was nicht rüberkommt gerade, weil ich mich die ganze Zeit ärgere über die Sachen, mein Hauptkritikpunkt ist eigentlich, dass ich an diesem Star Wars-Film nichts empfunden habe. Ich fand ihn weniger besonders, also ich fand ihn nicht, er ist ja visuell kompetent gemacht und so und hat tolle praktische Effekte zum Beispiel, die toll aussehen. Einfach dieses, es war mir so egal. Da zum Beispiel ist genau der zentrale Unterschied bei dem Film, wie ich den Film wahrgenommen habe. Also es gab wahnsinnig viele Punkte, die mich ein bisschen gestört haben. Die hätten mich vielleicht bei einem anderen Film nicht gestört. Aber Star Wars ist halt auch so, da steckt viel Herzblut drin. So. Also jetzt nicht, weil ich mitgewirkt habe, aber halt einfach, weil man so viele schöne Erinnerungen daran hat und weil das halt einfach ein Universum ist, das ich wahnsinnig interessant und cool finde. Und eben schon als Kind hier mit Lego Star Wars gespielt und alles, was vorhin eben auch schon mal angesprochen wurde mit, das ist einfach ein cooles Universum, mit dem ich mich schon lange beschäftige und in das ich immer gerne wieder eintauche. Deswegen stören mich gewisse Sachen. Aber nichtsdestotrotz hat sich Episode 9 über lange Strecken, wenn wir jetzt mal den Schlussteil rausnehmen, aber selbst da gab es Momente, hat sich Episode 9 wieder ein bisschen wie früher angefühlt. Es war diese langsam vor sich hin plätschernde Story mit, wir fliegen jetzt an Planet A vorbei und zu Planet B und holen das und das und treffen die und die Person. Ja gut, man muss ja auch irgendwie mit Episode 9 die Scherben von Episode 7 und 8 aufklauben und da wieder irgendwie versuchen, dann am Schluss was zu pressen, dass es wenigstens ein bisschen Sinn ergibt, was jetzt mehr oder weniger nicht geklappt hat. Ich habe einfach das Gefühl, dass er und 8 und 9 in einem Film gemacht hat, rein von der Menge an Handlungen und Sachen. Ja, genau. Er ignoriert 8 und macht einfach seinen 8 und 9 in einem Film. Und das zum Beispiel hätte ich, also das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte in dem Film, dass ich sage, es war zu viel Story. Wäre die Rahmenhandlung mit einigen Verbesserungen und Story- oder Logiklücken, die dann geschlossen werden, wäre Episode 9 die Rahmenhandlung für die gesamte Trilogie gewesen, wäre ich, glaube ich, mit der Gesamttrilogie auch deutlich zufriedener. Vor allem, weil man dann über die Filme Zeit gehabt hätte, eben nicht schnell von A nach B huschen. Man hätte Zeit gehabt, um Palpatine zu etablieren, um eben ein paar Hints zu legen, um zu sagen, okay, wir schaffen Anknüpfungspunkte. Wir haben wieder dieses mysteriöse, böse und es kommt uns irgendwie so vertraut vor. Episode 1 zum Beispiel, ich meine, da kommt Palpatine, siehst du einfach radikal, du siehst Palpatine so als Hologrammfigur. Und du weißt natürlich mit Episode 4, 5, 6 im Kopf so, es ist wohl Palpatine, es ist wohl der Imperator. Aber wer ist es jetzt? Welche Figur in der Republik wird durch ihn verkörpert? Dann wird in Episode 2 schnell klar, okay, klar, es ist Palpatine. In Episode 1 wird es auch am Ende schon sehr klar. Ja, gut. Aber obwohl das dann bekannt ist, hat man trotzdem so dieses Verborgene. Ja, das Lustige ist ja das Interessante. Also, wie kriegt das hin? Es ist wie so ein bisschen so ein Krimi-Film. Mhm. Die Zuschauer wissen schon, wer der Mörder ist. Mhm. Und du schaust den Hauptcharakteren einfach gerne dabei zu, im Dunkeln zu tappen und auf der Spur zu sein. Und du weißt, oh, sie sind so nah dran, aber sie schaffen es nicht. Und so, ah, den Hinweis brauchst du jetzt noch und so. Das heißt, wäre Episode 9, die Geschichte von Episode 9, die Rahmenhandlung für alle drei Filme der neuen oder der ganz neuen Trilogie gewesen, wäre ich damit deutlich cooler, als ich es jetzt bin. Aber nichtsdestotrotz hat sich Episode 9 für mich stark nach einem Star-Wars-Film angefühlt. Es war ein bisschen platter, manchmal auch erzwungener Situationshumor mit drin. Ich konnte trotzdem drüber lachen. Also ich habe teilweise wirklich drüber gelacht. Babu Frick funktioniert großartig. Babu Frick, auch das MVP. Mit dem, sie fliegen jetzt. Nee, das finde ich gar nicht gut. Das fand ich auch lustig tatsächlich. Ich fand das in der Situation lustig so. Ich fand sowas gut wie C-3PO, der dann sagt, einer meiner ältesten Freunde, Babu Frick, ja, weil das die erste Erinnerung ist, ja. Das war auch ultra lustig. Also eigentlich alles mit Babu Frick zu tun. Ja, aber das ist doch wie bei Episode 4, wo Chewbacca und Han Solo den Stormtroopern hinterherlaufen, den drei Stück, die vor ihnen fliehen. Und dann laufen sie in den Raum, wo 500 drinstehen und die verfolgen sie dann. Und dann laufen sie halt mit dem Laserbeschuss im Genick hinterher. Ja, aber hätten sie jetzt gesagt, es sind jetzt plötzlich 100, es sind jetzt plötzlich 100, es sind jetzt plötzlich 100, dann hätte ich es nicht mehr lustig gefunden. Ja, aber also wie gesagt, das ist von der Situation. Es hätte ein Blick von Poe gereicht, so ein What the hell? Das hätte gereicht, das wäre genauso witzig oder eher lustiger, wenn er erstaunt geguckt hätte, aber ich brauche nicht drei Charaktere, die den. Ich fand den Joke, er ist ja egal, es ist ja nur ein Joke. Ja, das ist ja auch Geschmackssache. Aber nichtsdestotrotz fand ich eben, waren ganz viele so Star Wars-Momente drin. Momente hat er auf jeden Fall. Und das fand ich eben so schön, weil es hat sich wieder wie ein Star Wars angefühlt. Und so, er hat seine Schwächen, ganz klar, aber es war für mich tatsächlich der beste Film der Trilogie. Echt krass, nee. Also der ganz neuen Trilogie. Ich meine, ja, nee, klar. 1 bis 6 nehme ich da immer raus, weil das ist eine ganz andere Welt. Also das ist auch eine ganz andere Art, Filme zu machen. Ja. Nee, für mich ist er viel zu sehr in der Nostalgie behaftet gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich stellenweise wieder Episode 6 geguckt habe. Also in dem Fall, also diesmal hat er Episode 6 geremaked, letztes Mal hat er Episode 4 geremaked. Also dieses Imperator führt jungen Schüler in Versuchung. am Ende setzt er sie unter Druck, indem er zeigt, wie ihre Freundin in einem großen Sternenkrieg sterben, wenn sie jetzt sich nicht richtig entscheidet oder für das, was er will. Und all diese Elemente sind immer wieder da. Wir haben wieder einen Todeslaser, zum zweiten Mal in der Trilogie auch, witzigerweise. Also wir haben in der ersten und im letzten Teil dieser Trilogie. Also auch damit wiederholt er das, was schon 4, 5, 6 gemacht hat. Aber das ist ja zum Beispiel was ich auch Episode 8 stark angekreidet habe, mit diesem Schlusskampf auf dem offenbar Salzplaneten. Mhm. Das ist 1:1 Hoth so. Also, absolut, das ist ein ganz starker Callback. Da gebe ich dir auch recht. Ich sage auch nicht, dass Episode 8 perfekt ist oder so. Für mich ist auch dieser Salzmoment, hey, es ist Salz, mega dumm. Aber der Film hat für mich trotzdem viel, viel mehr Ansätze gehabt, um Star Wars zu was Neuem hinzuführen. Ich weiß, dass man das nicht alles mögen muss. Ich finde es auch völlig in Ordnung. Aber für mich war es zumindest so, hey, okay, zumindest ist es was anderes. Es funktioniert vielleicht nicht 100% an allen Stellen. Ich glaube, ich muss Episode 8 tatsächlich nochmal gucken, weil ich ihn jetzt mittlerweile immer besser in Erinnerung habe, dadurch, dass ich jetzt den letzten gesehen habe. Und Episode 8 für mich langsam zu einem der besseren Star-Wars-Filme überhaupt wird. Und vielleicht ist es gar nicht so, vielleicht ist das wirklich ungerechtfertigt, weil ich auch das so in Erinnerung hatte, dass ich den Casino-Planeten nicht mochte. Und wer weiß, wie sich das jetzt anfühlt im Nachhinein. Und jetzt zu gucken, wer hatte da denn mehr Ideen? Weil das Problem ist ja auch wenn J.J. Abrams die Trilogie abschließt, dann ist ja jetzt eigentlich bewiesen, also was heißt bewiesen, für mich zumindest, dass er keine Idee hatte bei Episode 7, wo es hingehen soll. Also ich finde es auch so komisch, diesen Vorwurf, den Episode 8 bekommt, weil Abrams hat sich ja eindeutig auch nicht alles überlegt, weil manche Sachen fühlen sich ja unglaublich erzwungen bei ihm an. Wenn er von Anfang an vorgehabt hatte, dass sie eine Palpatine ist, das hat er ja eindeutig nicht. Also ich glaube, er hatte irgendwas anderes im Sinne, aber dann hätte er ja in Episode 7 das mehr reinspielen können. Selbst dann wäre es auch ein dummer Plot gewesen, weil Palpatine eben nie Kinder hatte in den alten Teilen. Also da stimme ich dir auch voll zu. Ich glaube halt Episode 7, das war auch das wusste ich vorher auch nicht, aber eben, dass du gesagt hast, dass J.J. Abrams eben abgelehnt hat, alle drei Filme zu machen, das war halt so das Basic-Paket. Das ist, wenn du dir eine Box mit 50 gleich großen Lego-Steinen kaufst, so, da kannst du alles draus bauen. Und das war halt, glaube ich, Episode 7, da kannst du alles anstöpseln. So. Da kannst du jede Storyline draus bauen, die du lustig bist. Du hast nur ein paar Charakter, die halt schon mal da sind, aber die sind auch noch so ungeschliffen. Nee, aber finde ich nicht mal. Das ist das eine, was ich Episode 7 lassen muss. Der Plot ist zwar 1:1 Episode 4, aber er hat, das lasse ich ihm auch wirklich neidlos, Abrams, er hat ja neue, coole, interessante Figuren gebracht. Ich fand es gut, dass die Hauptfigur eine Frau ist. Also wirklich, auch wenn das jetzt so ein plakatives Argument ist. Ich fand cool, dass die Hauptfigur jetzt Rey ist und nicht wieder so ein Luke-Verschnitt. Klar, irgendwie schon. Sie kommt auch von einem Wüstenplaneten. Sie ist auch irgendwie, lebt in nirgendwo, bedeutet nichts. Also ja, klar, ist es super stark recycelt. Aber immerhin, ich finde, Rey hat Potenzial geboten. Kylo Ren erst recht. Ich fand Kylo Ren eine super interessante Figur. Ja, aber das zum Beispiel, also das meine ich mit ungeschliffen. So, es sind halt ein paar Characters da, die sind gesetzt. So, aber du hast noch die Möglichkeit, die in alle Richtungen zu entwickeln. Die haben ein paar Charaktereigenschaften, aber sie sind halt noch nicht fertig so. Und das zum Beispiel ist auch der Punkt, was Episode 8 für mich einfach so falsch gemacht hat. Dass Episode 8 so viele falsche Richtungen eingeschlagen hat, dass es für mich ehrlich gesagt auch fast unmöglich war, da einen Anschlussfilm zu drehen. Echt? Also wo am Schluss, wo sie in dieser Höhle drin sitzen, da habe ich mir gedacht, so, okay, gut, jetzt können wir Star Wars eigentlich auch gleich begraben. Das Lustige ist, im Nachhinein ist für mich Episode 8 jetzt tatsächlich auch in meinem Kopf ein guter Abschluss für Star Wars. Ohne jetzt wieder über Episode 8 herziehen zu wollen. In dem Film passiert nichts. Die spielen kurz irgendwie mal auf einem Casino-Planeten eine Runde Roulette. Aber wie ist, dann fliegen sie, die fliegen 4 Stunden gefühlt vor Snoke weg. Ja. In einem Universum mit Hyperantrieb, aber egal. Ja, aber, das etablieren sie. Und am Schluss sitzen sie in der Höhle mit Kristallfüchsen, die sogar mitfliegen. Die nehmen wildfremde Kristallfüchse mit. Ja. Und fliegen dann dazu 15 und feiern sich einen Ast ab, dass sie nicht tot sind. Ich kann das verstehen, wenn man sie feiert, dass man nicht tot ist. Aber sie tun so, als hätten sie gerade gewonnen. Okay, aber was passiert in Episode 5? Wenn wir das Problem ist ja, glaube ich, also ich weiß, was du meinst. Viele haben das Problem mit Episode 8. Am Ende sind die Figuren da, wo sie am Anfang sind. Es ist doch eigentlich gar nichts Wichtiges passiert. Zum einen hast du natürlich immer das Problem mit dem zweiten Teil in einer Trilogie, dass der zweite Teil der hat immer eine undankbare Position, weil er darf die Geschichte nicht anfangen zu erzählen und er darf sie auch nicht zu Ende erzählen. Sondern er muss irgendwie dazwischen irgendwas tun. Ich fand für mich halt, dass Episode 8 super stark die Figuren komplexer dargestellt hat. Also Kylo Ren war für mich eine viel komplexere Figur nach dem Film. Rey auch. Es war auch, also ich fand eigentlich fast jede Figur hat was hinzugefunden. Finn hat eine ganze Story bekommen. Also in Episode 7 lernt er an sich ein guter Mensch zu werden. Er ist kein Stormtrooper mehr. Aber das Einzige, worum es ihm geht, ist seine Freunde. Rey, Poe, das ist das, was ihn antreibt in Episode 7. Die will er beschützen. Und in Episode 8 lernt er, nein, ich kann mich auch noch, ich stelle mich hinter eine ganze Sache. Ich stelle mich nicht mehr hinter einzelnen Personen, weil das ist auch irgendwo egoistisch, sondern ich versuche dieser ganzen Bewegung der Rebellen, denen versuche ich zu helfen. Und das lernt er in Episode 8. Und in Episode 9 hätte er vielleicht auch noch was lernen können, aber dann hat er eben keinen Bock mehr, irgendwas lernen zu lassen. Wie gesagt, so Episode 8 ist ja auch, hat er auch seine, wenn auch wenigen positiven Seiten. Aber ich habe halt einfach nie verstanden, wieso gerade, die ganze Rahmenhandlung hat einfach kein Ziel in Episode 8. Sie hat keinen Ursprung und sie hat kein Ziel. Aber was hat Episode 5 für ein Ziel? Episode 5 fängt an mit der Basis auf Hoth. Dann kann man auch sagen, okay, gut, es wird halt im Vorspanntext erklärt und so, wieso ist das Imperium noch so stark, wenn der Todesstern halt zerstört ist, so. Genau. Okay, gut. Gibt ja keine Logik. Genau, also, aber es, Episode 4 war ja auch nie mit Nachfolger geplant. Mhm. Und dann fahren die, also fahren nicht, die fliegen weg, mhm, und dann in dieses Trümmerfeld, dann wird mir auch klar, wieso die nicht sofort gecatcht werden können, weil die TIE Fighter halt wirklich Massenware sind, also das sind halt wirklich Massenwaffen, die nicht stark ausgerüstet sind, sondern einfach durch schiere Überlegenheit in Zahlen gewinnt. Aber was, dann, sind sie, auf Bespin, dann wird Luke wird ausgebildet und am Schluss wird klar, ah, Darth Vader taucht auf und es scheint ein Plan des Imperators zu sein, nur, das heißt, die anderen wurden Richtung Bespin getrieben, um dort dann von Vader bedroht zu werden, dass Luke über seine Machtsensitivität dahin kommt und dann von Vader für den Imperator eingefangen zu werden. Was ja nicht oder gelingt. Vernichtet. Ja, gut, das ist ja nicht wichtig. Ja, aber dann ist ja nichts passiert. Also, ich finde, dass Episode 5 großartig ist, aber ja, wenn ich jetzt so argumentiere, sage ich ja, ja, am Ende ist ja, doch, natürlich sind sie immer noch ist da was passiert. Frei. Das ist ja sogar noch ein offenes Ende. Es ist ja nicht sicher, dass er dann zum Imperator kommt oder dass er vernichtet wird. Aber ist ja Episode 8 auch. Es ist nicht. Es nee. Ist nicht nee, die Resistance ist ziemlich am Boden, aber noch nicht geschlagen. Die Machtverhältnisse bei den Bösen haben sich ein bisschen geändert, weil jetzt ist Kylo Ren der Anführer und nicht mehr, wie heißt er, Snoke. Aber die Bösen sind auf jeden Fall immer noch alive and well und die hüpfen rum und machen jetzt. Ja, aber Snoke wird ja erst in Episode 8 getötet. Ja, ich meine, ich rede von Episode 8, das meine ich ja. Episode 8 killt Snoke, also die Machtverhältnisse ändern sich innerhalb der Bösen, aber die Bösen gibt es immer noch, die sind nicht besiegt oder so. Ja. Aber die Guten sind besiegt, die sind am Arsch, die sind weg. Ja, aber das ist am Ende von Episode 5 auch so. Die stehen am Ende vor diesem Fenster, haben den Kampf eindeutig verloren gegen das Imperium in diesem Teil. Ja, aber du siehst noch eine Flotte, da ist noch Hoffnung. Luke verliert sogar eine Hand. Plötzlich weiß er, dass Space Hitler sein Vater ist. Also eigentlich ist alles am Boden. Alles ist ziemlich scheiße für die Rebellen am Ende von Episode 5. Ja. Und nur weil wir vielleicht wissen, dass noch ein Teil kommt und wir schon wissen, das Problem ist ja, wir können das nicht mehr heute neutral beurteilen, weil wir alle irgendwann Episode 6 gesehen haben. Und ja, weiß, natürlich das, auch, die rosa-rote Brille der Nostalgie. Sofort, aber. Ah, weißt, wir konnten ihn einfach sofort angucken. Es war nicht so dieses, wir warten zwei Jahre, sondern wir gucken ihn einfach an und wir wissen, das ist das Ende von der Geschichte, also geht es wahrscheinlich gut aus. Ich glaube, das ist ein anderes Mindset. Nee, aber rein das, wo die Figuren anfangen. Also mich hat es einfach mit wahnsinnig stark gestört. Luke wird ausgebildet, wird Rey auch in Episode 8. Also das Witzige ist ja, dass der Film ganz viel auch kopiert und auch gar nicht neu erfindet. Ja, nein, das zum Beispiel, das waren ja auch so Aspekte, die fand ich jetzt nicht schlimm. Also die waren auch okay. Das waren halt so Kleinigkeiten, die mich gestört haben. Also zum Beispiel die Figur von Luke Skywalker, dessen Charakterentwicklung fand ich einfach, also wirklich, ich fand es einfach eine fucking schlechte Entscheidung. Also wirklich eine fucking schlechte Entscheidung, ja. Also ohne Scheiß, man hätte einen interessierten Schimpansen eine geilere Storyline für Luke in Episode 8 schreiben lassen. Aber was ist denn Yoda in Episode 5? Und das ist überhaupt, also das ist auch überhaupt kein Angriff auf die Drehbuchautorinnen und Autoren oder auf die Leute, die das halt künstlerisch umgesetzt haben. Das ist Geschmackssache. Und das verstehe ich auch total. Für mich war es einfach eine Kackentscheidung. Und, oder auch das mit dieser grünen Milch oder diese Porklings. Wir brauchen nicht noch irgendein kleines, süßes Wesen in dem Universum. So. Ist auch okay. Ich kann es auch verstehen, so, die müssen ihren Merch verkaufen, alles klar, kleine, süße Pinguine. Ja, die haben ja keine Rolle gespielt, die waren nicht wichtig, die ja, Porks. Ja, das ist halt so Beiwerk, so Dekoration. Das ist ja immer in Star Wars so. Genau. In Jabba's Palast, da sitzen 50 Aliens rum oder in der Episode 4 in der Kantine. Klar sitzen die da rum. Das sind so halt alles so Sachen, das mag man oder mag man nicht. Ja. Und das hat mir halt nicht so gefallen. Das ist aber überhaupt, das kann man den Film auch überhaupt nicht vorwerfen. Und das ist auch kein legitimer Kritikpunkt, weil Geschmack, die Leute sind nicht da, um meinen Geschmack abzubilden. Ja, aber du magst ja Lukes Verwandlung, sag ich mal nicht. So wie er jetzt ist in Episode 8. Weil es für mich einfach an keinem Punkt schlüssig war. Und das sind auch meine Kritikpunkte an Episode 9. Weil einfach, also wirklich keinerlei Anhaltspunkte da waren. Keinerlei Anhaltspunkte, dass sich sein Charakter in die Richtung entwickeln wird, wo er sich hin entwickelt hat. Aber das erzählen sie doch dann. Episode 6 heißt The Return of the Jedi. Ja. Und dann sind die fucking Jedi sind wieder am Start und wir wissen nicht, was passiert. Vielleicht baut er was auf und so. Und er ist ein so in sich gestärkter Mensch oder so ein in sich gestärkter Jedi, dass er dem Imperator die Stirn bietet und sich nicht von seinen leicht creepy Avancen da irgendwie anmachen lässt und so und sagt so, nee, ich kämpfe nicht gegen meinen Dad und du kannst mich mal, dann kill mich halt so mit deinen Machtplätzen, ist mir Wumpel, Digi, ich helfe dir nicht. Und dann in Episode 8 ist er auf einmal am Boden zerstört. Aber du lässt zum Teil aus. Was ist in Episode 7 mit Luke? Ja, in Episode 7 ist nichts passiert. Nein, aber das ist ja das Problem, was alle nicht sehen. Abrams hat doch etabliert, dass Luke scheinbar abstinent ist. In 7. Ja. Was haben denn alle erwartet, was für eine Erklärung kommt? Aber da liegen ja, beschäftigt ist? Nee, aber da. Nee, das ist auch schon ein Fehler von Episode 7, stimme ich dazu. Ja. Aber das Problem ist halt, wenn ich ihn dann wieder einführe, So, was ist mit ihm passiert? Was ist in diesen 20 Jahren passiert? Genau, da brauche ich dann eine Erklärung. Und da reicht es mir nicht als Erklärung, dass mir ein halbstarker Typ, der Ben heißt, einmal unangenehm auf den Sack gestiegen ist. So. Und nee, vielleicht nee, alle. Warte mal, aber jetzt lassen wir wirklich Sachen aus. Also wir sehen ja sogar in dem Rückblick kurz, ja, wir sehen in dem Rückblick ja kurz, dass er super davon enttäuscht ist und dass ihn das halt so trifft, dass einer seiner eigenen Verwandten jetzt, also eben Ben, im Sinne von seinem, was ist das dann, sein? Sein Jedi-Tempel, also nee, seine Jedi-Schule. Was ist Ben für ihn in Verwandtschaftsgrad? Ich Neffe. Bin gerade dumm. Neffe, ne? Also man weiß es nicht, man weiß ja nie, was in Episode 5 nach dem Kuss zwischen Leia und Luke passiert ist, aber nee, jetzt wird wahrscheinlich, ja ganz klar gesagt dann, das ist der Sohn von also den beiden. Also ist sein Neffe, ja. Genau, und das trifft ihn ja so und für einen Moment denkt er, er muss das jetzt verhindern, weil er hat den Eindruck, es kommt wieder ein böser Sith in dem hoch und dann steht er ja mit dem Lichtschwert über ihn und für einen kurzen Moment hat er diesen Schwächeanfall und denkt, ich muss jetzt diesen Jungen umbringen, um das wieder zu verhindern. Und das fand ich ja auch witzig, wie der Film, Episode 8 spielt ja sogar mit uns als Zuschauer insofern, dass wir eben das beide so unterschiedlich gerade wahrnehmen in dem Film, ist sogar in dem Film drin, denn wir sehen einmal Kylo Rens Sicht auf diesen Moment Luke und wir sehen Lukes Sicht und ich glaube, wir sehen eine dritte Version davon. Die neutrale dann. Und dann sehen wir, und dann, ja, dann kriegen wir die neutrale Erklärung, was das wirklich war. Das ist die Rückblende, die Rey später sieht, wo sie dann praktisch, also genau wie du sagst, diese Szene, was mit Luke passiert, was mit, ja, mit Ben passiert oder halt mit Kylo Ren. Mhm. Genau, also es sind praktisch diese verschiedenen Perspektiven, die wir auf die ursprüngliche Situation haben. Also ich weiß, dass es natürlich eine Entscheidung ist, die man mag oder die man nicht mag, aber ja, wir machen einen kurzen Break und dann klären wir das noch kurz mit dem Ganzen. Genau, wir haben einen kurzen Break gemacht, nach 2 Stunden Aufnahme tatsächlich schon, braucht man das auch mal, wir sind schon bei 2 Stunden. Ich glaube, mit Luke ist das Interessante, dass das jeder sehr unterschiedlich wahrnimmt und das kann ich auch gut nachvollziehen, dass man das vielleicht nicht mag. Also weil Episode 8 einen Luke zeigt, der gebrochen ist und wir halt ihn alle das letzte Mal als großen Helden gesehen haben und als jemanden, der bösen Seite widerstehen kann. Für mich war halt so, ich glaube, das ist einfach dieser Make-it-and-break-it-Point. Entweder man kann sich damit anfreunden, dass Luke sich verändert über diese 30 Jahre und vielleicht doch nochmal in Versuchung geführt wird in Form eines nahen Verwandten. Ich fand, also für mich war das halt ein Grund, der gut funktioniert hat. Ich dachte mir, was könnte ihn nochmal in Versuchung führen? Klar, wenn es ein eigener Blutsverwandter ist, das war schon dieser, damals hat er seinen Vater bekehrt, aber jetzt ist es halt seine Nachkommen in Form von seiner Schwester halt und dessen Kind, deren Kind. Und dass das ihn nochmal als Mensch triggern kann und er nochmal in Versuchung geführt wird, oh shit, ich kann das Böse nicht ausmerzen, obwohl ich dachte, ich stehe über allem. Für mich war das halt eine gute Story, warum er dann so gebrochen ist. Und ich glaube, damit steht und fällt halt, wie man dazu steht, zu dieser Entwicklung über den Film, über Episode 8 und auch, was natürlich dann daraus geworden ist. Weil, aber nur um das festzuhalten, Episode 7 etabliert, dass Luke Skywalker abwesend ist. Und er gibt uns aber keinen Grund. Also die große Schlacht um den größten Todesstern aller Zeiten steht an und Luke Skywalker hilft nicht. Also war für mich sowieso nach Episode 7 klar, es muss einen sehr guten Grund geben, warum er das nicht tut. Also irgendwas muss ja fundamental ihn beschäftigen oder ist er tot? Ich dachte auch, vielleicht machen sie irgendwie, Luke ist gestorben in der Zwischenzeit und wir sehen den dann in Episode 8 nur als Machtgeist, aber am Ende von Episode 7 sehen wir ihn ja kurz, wir sehen ja, dass er da an der Klippe steht und dachten mir, okay, es muss einen sehr guten Grund geben und für mich war dann der Grund, den Episode 8 geliefert hat, gut genug. Aber dass das natürlich nicht für jeden so ist, ist klar, das ist subjektiv. Die einen sagen, nein, für mich war wichtig, also der Film sagt das ja auch, Episode 8, was erwartest du von mir, dass ich mit gezogenem Laserschwert mich den Bösen entgegenstelle, der ganzen Horde der First Order? Es wird nicht so passieren, wie du denkst, sagt er, glaube ich, wirklich O-Ton im Film. Und ich verstehe, wenn manche sagen, ja, aber ich will genau das, weil für mich Star Wars das halt ist, die guten Ritter gegen die bösen Ritter, blöd gesagt, weil es sind ja Jedi-Ritter. Und es war für mich immer verständlich, dass man das nicht mag. Ich fand dann eher so diese Kleinigkeiten, fand ich immer komisch, dass das für Leute den Film so bricht, weil ich finde, dass jeder Star-Wars-Film, also ich würde sagen, dass kein einziger Star-Wars-Film perfekt ist, sondern jeder Star-Wars-Film hat rein als Film für mich immer Momente oder kleine, ja, kleine Stolperer. Und das mag für manche Star-Wars-Fans Frevel sein, das zu sagen, aber ja, selbst Episode 5, ich finde den wirklich gut. Und selbst der hat dann kurze Abschnitte, wo ich sage, gut, das brauche ich jetzt nicht. Also ich brauche zum Beispiel Boba Fett gar nicht, gebe ich ehrlich mal zu. Ich weiß, dass der okay, cool aussieht. Das ist krass, okay. Boba Fett ist für mich so eine random Nebenfigur. Ich weiß, es muss jemanden geben, der Han Solo zu Jabba bringt. Aber also Boba Fett kriegt keine Persönlichkeit in den Original-Star-Wars-Filmen. Er sieht cool aus. Das ist seine ganze Story. Er soll scheinbar ein echter Badass sein. aber in Episode 6 stirbt er wie der größte Lappen ever stirbt. Er kriegt, glaube ich, von einem blinden Han Solo kriegt er einen Speer rein in sein Jetpack. Also er stirbt wirklich wie der Oberlappen. Aber zu seiner Verteidigung, er hat da auch nicht hingeschaut. Nee, das stimmt. Es ist in seinem Rücken. Aber was für ein Bounty Hunter ist das denn bitte? Der stirbt ja super lame. Ja, gegen Pech kann keiner was machen. Und wie gesagt, also ich meine auch nur, dass jeder Teil hat für mich irgendwas, wo ich sage, ja gut, das ist jetzt nicht der stärkste Punkt gerade. Das ist jetzt gerade vielleicht nicht die beste Szene. Und Episode 5 hat vielleicht am wenigsten solche Momente, weil der ist wirklich, wirklich rund. Und ich glaube, ich mag Episode 5 genau deswegen so gern. Und ich dachte auch, dass das anderen Star-Wars-Fans so geht. Ich finde, das ist auch das Interessante an diesem neuen Film, dass man vielleicht anhand von Star Wars so plakativ und Blockbuster-mäßiges sein mag. Ich finde, es ist eine gute Parabel zu unserer Welt an sich, wie subjektiv Dinge wahrgenommen werden. Und das ist jetzt was Fiktionales. Es ist völlig egal, ob es einer mag oder nicht. Es interessiert niemanden. Es spielt keine Rolle, ob du das magst oder ich nicht mag. Aber es gibt natürlich andere Dinge in der Welt, wo es relevant ist, wie man dazu steht und wie man die auch wahrnimmt und wie subjektiv scheinbar für viele Leute die Realität ist oder das, was sie wahrnehmen und selber sehen. Und ich dachte immer so, hey, cool, Episode 5 hat ja auch Sachen ganz anders gemacht und war düsterer plötzlich und er geht nicht gut aus, die Helden gewinnen am Ende nichts, also sie überleben zwar, aber einer von ihnen gerät in Gefangenschaft und wird als gefrorene Tiefkühlplatte da irgendwo hingebracht, der andere verliert seinen Arm und plötzlich ist der böse Typ sein Vater und alles ist super negativ. Und ich fand den ja so super gut. Und deswegen dachte ich immer, hey, Episode 8 werden doch auch alle feiern. Ich weiß noch, wie wir aus dem Kino rausgehen. Und ich nur noch so rausging und dachte mir, gut, da waren jetzt auch Sachen dabei, die fand ich jetzt nicht so geil, wie der Casino-Planet und so. Aber hey, unterm Strich, ne, also war jetzt echt ganz, war mal was Neues, ne? Und war auch düster und es war auch Hommage drin, aber nicht zu viel. Und dann waren unsere Meinungen so unterschiedlich. Und ich glaube, das ist das Interessante bei diesen neuen Star-Wars-Teilen. Und irgendwann gibt es eine super Doku, glaube ich, die diesen Schaffensprozess zeigt, wie bescheuert Disney vorgegangen ist und wie durcheinander, weil, also das, ich mag Episode 8, aber ich bin der Erste, der eingesteht, dass Episode 7 und 8 und 9, dass das nicht zusammenpasst und dass das natürlich zu einem großen Teil auch daran liegt, dass Episode 8 sich so ganz klar in eine andere Richtung entschieden hat. Also auf jeden Fall, also ich sage nicht, dass da Episode 8 so außen vor ist und heilig gesprochen werden muss. Da hat niemand drüber geguckt und niemand hat gesagt, hey Leute, so geht's nicht, so machen wir das nicht. Wir haben hier bestimmte Bullet Points und die solltet ihr bitte alle einhalten. Ich wehre mich halt nur sehr stark gegen dieses, dass jetzt Leute so auf Rian Johnson rumhauen, weil J.J. Abrams hat angefangen mit dem Blödsinn. J.J. Abrams hat Episode 7 gedreht und hat viele Fragen gestellt, aber wenig Antworten gegeben. Und dass das irgendwo hinführen musste, war ja klar. Er konnte ja nicht, also er ist der Initiator. Und wenn er selber keine guten Antworten auf eine Geschichte hat, die er selber angefangen hat, er hat die neuen Figuren entwickelt, er hat sie eingeführt. Wenn nicht mal der Typ gute Antworten hat, dann glaube ich, ist da ein Gesamtwerk schuld und eine Firma an sich und eine kreative Leitung, die es scheinbar gar nicht gab. Und hängt für mich eben nicht an Episode 8, das hängt für mich von Anfang an. Das ist, also da würde ich dir auch voll und ganz zustimmen. Also Episode 9 hat sich für mich definitiv mehr nach Star Wars angefühlt als Episode 7 und Episode 8. Das ist natürlich Geschmackssache, aber alles in allem war das für mich ein richtiger Star Wars, der mir auch echt Spaß gemacht hat, den anzuschauen. Ich hatte auch so leichte Downer-Momente in der Story drin und auch während dem Film schauen, was jetzt aber nicht die Schuld des Films war, sondern weil echt ein paar stressige Leute mit in dem Kino saßen. Also tatsächlich auch einer der wenigen Filme, wo ich sagen muss, dass das Kino mal wieder gut voll war. Und das, glaube ich, bringt mich dann auch schon zu meinem nächsten Punkt. Das ist halt ein Film, den viele Leute anschauen, weil viele Leute was damit verbinden. Es ist halt Star Wars so. Also das ist eine Saga, das hat popkulturelle Relevanz und jeder hat so seine eigenen kleinen Geschichten, die er mit Star Wars verbindet oder auch mit den Filmen. Und ich glaube, das macht es auch so wahnsinnig schwierig, Episode 9 irgendwie einzuordnen oder überhaupt die neue Trilogie. Weil du was aufgreifst, du greifst ein Universum auf, das den Leuten so viel bedeutet oder womit so viele Leute was verbinden und auch unterschiedlichste Sachen und eben, wie du ja gerade auch ausgeführt hast mit Episode 8, unterschiedliche Interpretationen und Sichtweisen. Das gab es natürlich bei den alten Filmen auch schon, aber eben immer so ein bisschen durch die rosarote Brille der Nostalgie betrachtet. Ich meine, also ich zum Beispiel bin halt dann auch immer meine Eltern drauf gekommen, weil die halt Star Wars Fans waren und dann auch immer mal gemeint haben, so hey, Star Wars muss man gesehen haben, so das gehört zur guten Filmliteratur mit dazu. Und das heißt, da war ja schon von vorab so ein gewisses Branding, so hey, das ist ein cooles Ding, das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und von daher, glaube ich, ist es halt wahnsinnig schwer für die neuen drei Filme bewertet zu werden, weil ein wahnsinnig hohes Maß angelegt wird. Also es ist halt sau schwer, in die Fußstapfen von Episode 6 oder von Episode 1 bis 6 zu treten. Aber alles in allem waren trotzdem interessante Punkte bei den Filmen dabei. Es wurde nicht alles falsch gemacht, auf keinen Fall. Es wurde auch viel richtig gemacht. Es waren alles, also ich glaube, das kann man tatsächlich auch einfach sagen, es waren technisch, waren das Top-Filme, alle drei. Aber das reicht halt nicht. Und das reicht halt gerade bei Star Wars nicht. Vielleicht ist es auch eben ein bisschen unfair, weil man dann in seiner Kreativität als Filmemacherin oder Filmemacher eingeschränkt ist, weil man eben eine Erwartung auch irgendwo erfüllen muss. Oder man geht so radikal einen neuen Weg, dass man sagt, hey, ich kann meine alte Sicht auf die Dinge über Bord werfen, ich kann die komplett vergessen und mache entweder eine ganz neue Geschichte, die zwar mit den alten irgendwie in Verbindung steht, aber trotzdem nochmal ein neues Kapitel anreißt. Oder ich gehe her und mache was ganz Neues. Also ich spiele 500 Jahre danach, 500 Jahre davor, egal. So, dass überhaupt kein Bezug zu den Personen, die wir kennen, lieben, hassen, irgendwie hergestellt werden kann. Ich glaube auch, dass die schlauere Variante wäre gewesen, vor allem für den Anfang, erstmal was zu machen, was sich ganz klar absondert von den alten Teilen, damit eben nicht dieser ewige Nostalgiefaktor mit reinkommt. Weil das ist das große Problem für mich mit den Abrams-Teilen vor allem. Also auch Episode 8 hat nostalgische Momente und Star Wars. Ich habe dir das eh geschickt, dieses Zitat, gibt es ja von George Lucas. Star Wars is like poetry, it rhymes. Und ich würde sagen, das ist immer bei Star Wars so gewesen, dass gewisse Sachen werden immer wieder aufgegriffen. Ob es gewisse One-Liner sind, in jedem Teil sagt irgendwer, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache oder so. Oder ob es so thematisch einfach so, es geht oft also in den alten Teilen geht es oft um Familie, die Skywalkers, es geht irgendwie um gewisse Thematiken und kann man sich gegen vielleicht auch sein Erbe wehren, also auch schon Luke, der sich gegen Darth Vaders Weg stellt und sich anders entscheidet. Und das fand ich sogar, das haben sie ja so teilweise auch in den neuen Filmen aufgegriffen. Ich fand sogar, das ist das, glaube ich, was ich an Episode 8 so mag, und das hat er zumindest in Episode 9 auch drin, nur leider finde ich halt, dass das sehr unglücklich landet am Ende. Episode 8 sagt halt sehr klar, hey, die Vergangenheit interessiert uns nicht, die ist nicht wichtig, deine Eltern waren eben Müllsammler und du entscheidest, wer du bist. Und dann, das finde ich ist eine super Botschaft für so eine Saga, also sozusagen, du kannst deinen eigenen Weg wählen und du bestimmst, was dich definiert und du bist nicht von Schicksal abhängig. Und das hat er ja, die Idee hat er ja sogar behalten, nur er musste diesen Umweg über Palpatine scheinbar gehen, dass er am Ende noch sagt, am Ende entscheidet sie sich, eine Skywalker zu sein. Ich finde es sehr unglücklich an der Stelle. Ich finde es eigentlich, vor allem finde ich nicht, dass sie eine problemfreie Beziehung zu jemandem hatte, der Skywalker hieß, außer Leia, aber Leia hieß nie Skywalker, das ist Organa. Ich hätte, ohne Scheiß, ich glaube, ich wäre der Einzige wahrscheinlich im Kino gewesen, der es gut gefunden hätte, wenn sie am Ende Rey Organa sagt oder wirklich bei dem bleibt, ich bin Rey, einfach nur Rey. Oder Rey Solo. Oh Gott. Das ist einfach ein Stich ins Herz. Aber Solo ist so ein schlimmer Film. Nee, aber einfach dieses Selbstbestimmte. Und das greift der Film ja auf jeden Fall auf. Das greift ja schon Episode 7 auf, indem es überhaupt diese Frage stellt. Ist es wichtig, wo Rey herkommt? Und das hätten sie alle drei drin, die Filme. Und unterschiedlich gut beantwortet, meiner Meinung nach. Aber das wäre ein interessantes Thema gewesen. Ich finde es schade, wie sehr er das am Ende dann aber immer wieder auf die Nostalgie zurückführt. Dass alle neuen Themen, die diese Filme, die neuen Filme aufwerfen hätten können, also eben wie zum Beispiel ein Stormtrooper, der nicht böse ist in Finn, oder eben Reys ganze Geschichte, oder Kylo Ren, ein Bösewicht, der erst so, ja, erst in diese Rolle wachsen muss, des Bösewichts. Also für mich wäre, glaube ich, auch, ich hätte, glaube ich, das gar nicht gewollt, dass Kylo Ren am Ende nochmal gut wird. Weil das war für mich wieder dieses Recycling. Für mich ist, glaube ich, einfach zu viel Nostalgie in diesen neuen Filmen, was mich einfach stört. Und ich mag Star Wars total gern, das darf man nicht falsch verstehen. Und ich mag auch Referenzen und Anspielungen. Ich bin nicht ein Mensch, der dagegen immun ist. Ich habe mir sogar die Marvel-Filme angeschaut. Also ich habe nicht den höchsten Standard, aber mach es dezent und ein bisschen und dann mach auch wieder was Neues. Und das war das Problem, glaube ich, für mich mit vor allem dem letzten Teil, der unfassbar viel Plot hatte, aber am Ende sich entschieden hat, so sehr in seine Nostalgie zu verfallen, bis zu dem Punkt, und das ist, glaube ich, für mich das größte Verbrechen fast, dass er die alten Teile negiert hat und gesagt hat, Anakin Skywalkers Geschichte war nicht relevant am Ende, Palpatine überlebt. Und also da muss man mit Nostalgie einfach aufhören, weil eben der Imperator war der essentielle Teil der Skywalker-Geschichte. Und wenn du den zurückbringst, dann habt eine verdammt gute Erklärung dafür. Und warum? Weil du eben die alten Star-Wars-Teile potenziell negierst. Nicht für mich, mir ist das egal. Ich habe meine Episode 1 bis 6 im Regal stehen. Das ist für mich das Kern Star Wars. Und für mich ist es wurscht, ob diese Teile gut oder schlecht werden von Disney. Und manche Sachen sind ja scheinbar gut. The Mandalorian muss extrem gut sein auf Disney Plus. Eben geht offiziell in Deutschland noch nicht, können wir noch nicht gucken. Muss wirklich gut sein, weil es sich so stark entfernt, weil es eben ein anderes Kapitel aufmacht in Star Wars. Und was daraus ja auch anbietet. Es gibt unglaublich viele Planeten und bis jetzt haben wir nur die Geschichte über eine Familie gehört im Grunde. Meinetwegen zwei, wenn wir jetzt die Palpatines zählen. Ja, und vor allem, das ist genau das, was du ansprichst. Das Universum hätte so viel Potenzial gehabt und hat es ja immer noch. Ich meine, es, nur weil jetzt Disney erstmal auf nächste Zeit viele Projekte eingestampft hat, heißt es ja nicht, dass wir nie wieder ein Star Wars zu sehen kriegen. Mit Sicherheit nicht. Star Wars wird es noch geben, wenn wir beide schon tot sind. Ja. Immer. Star Wars wird es immer geben. Also das ist halt auch so ein Ding, wo ich mir dann denke, okay, da ist noch so viel Potenzial da. Und eben wie du sagst, es gibt so viele Geschichten, die wir erzählen können. Es gibt so viele Punkte im Universum, die noch unentdeckt sind. Oder so viele Galaxien, von denen wir noch nie was gehört haben. Oder von denen wir vielleicht einen Namen haben oder schon mal einen Vertreter der Bewohner gesehen haben, aber eben noch nicht mehr. Und das dann nicht herzunehmen, fand ich extrem schade und auch extrem schwierig, weil man hat sich irgendwie so, es hat sich alles warm aufgewärmt gefühlt. So wie du auch schon öfter gesagt hast, immer so more of the same. Mhm. Und gerade dieser Punkt mit dem, ja, wir negieren eigentlich die ganze Skywalker-Geschichte. Das fand ich fast so ein bisschen verhöhnend, dass der letzte Teil The Rise of the Skywalker oder Rise of a Skywalker heißt. Ja. Wo ich mir dann eigentlich müsste der, also wenn wir ehrlich sein wollen, müsste der Untertitel sein Skywalker Dead End. So, also das wäre so konsequent eigentlich das zusammengefasst gewesen, was da passiert. Ist Skywalker tot, oder? Ja. Also Rey wählt ja den Namen nur, aber Blutsverwandt sind also wenn Kylo Ren nicht in Episode 20 zufällig irgendwie eine Enkeltochter gezeugt hat, über zwei Generationen übersprungen, dann ja. Schon, ne? Also Bail Organa ist weg. Bail Organa ist ja schon. Leia Organa ist weg. Ben war der letzte Erbe. Und Ben war der letzte Skywalker. Und das ist eigentlich noch weirder. Und dann dieser Weirdo-Kiss zwischen Rey und Ben. Gar nicht gebraucht. Das ist, okay, den Punkt muss ich noch kurz ansprechen, weil ich die ganze Zeit von Nostalgie rede, was ich konkret meine. Ich habe das Gefühl, dass J.J. Abrams auf Reddit gegangen ist und hat sich durchgelesen, was Fans, irgendwelche Hardcore-Fans, gerne sehen würden. Dazu zählt dieser Kuss zwischen Rey und Kylo, der, also ich verstehe schon. Das klingt wie so eine richtig schlechte Fanfiction. Genau, es war wirklich für mich wie schlechte Fanfiction. Ich so, ja, ich weiß, dass es irgendwie Raylo, glaube ich, nennen sie es, Raylo-Fans, die halt wollen, dass die beiden zusammenkommen. Ich hätte das noch akzeptiert, wenn, dann hätten sie aber alles viel besser etablieren müssen. Dann hätte sein Wechsel zur guten Seite, hätte viel, viel komplexer über drei Filme laufen müssen. Und nicht früher. Ja, eben, das war halt alles so auf dem letzten Drücker. Und dann küssen sie sich noch und dann stirbt er doch. Beide sterben zweimal, glaube ich, im letzten Battle. Also einmal fällt er da, also er stirbt ja einmal, weil sie ihn absticht, dann heilt sie ihn, dann kommt er wieder, fällt in die Klippe, kommt wieder hoch, sie liegt auch schon einmal am Boden, dann motivieren sie alle Jedis, dann steht sie auf, darf übrigens dann Palpatine doch mit Lichtschwertern töten, vorher war das noch so, dass sie ihn dadurch unsterblich und mega mächtig gemacht hätte, aber nicht mit den richtigen Intentionen, okay, akzeptiere ich, dann stirbt sie wieder, was ich dann auch gar nicht verstanden habe, weil sie hatte doch die Blitze abgewehrt, aber okay, sie stirbt wieder, er darf sie wiederbeleben. Und dann stirbt er nochmal. Dann darf er ein drittes und finales Mal sterben. Und dann dachte ich mir also irgendwie, worauf läuft das hier hinaus und was soll das? Das fühlt sich so gequetscht und reingedrückt rein. Bisschen wie so ein Dark Souls Endboss. Ja. So, es hört nicht auf. Ja, und continue. Ja. Und du kommst immer wieder und versuchst ihn kaputt zu hauen. Und es eben, vor allem fand ich, das ist einer der wenigen Pluspunkte, die ich hier stehen hatte. Ich habe hier Babu Frick stehen. Dass sie die Force Power ein bisschen ausgebaut haben, dass sie jetzt Gegenstände sich reichen können, fand ich eine coole Idee. Ich weiß nicht, ob manche das gar nicht mochten. Ich fand, das war schön etabliert in Episode 8 durch diese Regentropfen auf seiner Hand. Dann am Anfang vom Film kann er die Kette runterreißen. Damit greift auch der Film nochmal extra auf und etabliert das für sich selber nochmal. Und am Ende ist es für mich eine logische Weiterentwicklung dieser Macht, dass sie ihm das Lichtschwert reichen kann. Fand ich super gut. Und der letzte Punkt eben noch, den ich habe, ist Adam Driver. Ich finde, Adam Driver ist ein irre guter Schauspieler. Das ist Kylo Ren. Und er, also ich finde teilweise, seine Figur ist teilweise im letzten Teil nicht mehr so gut geschrieben und so. Aber er ist so gut. Und selbst mit nicht so geilen Dialogen oder mit einer Story, die am Ende sich gehetzt anfühlt mit seinem Wechsel zur guten Seite. Dieser Schauspieler verkauft mir das trotzdem noch. Egal, wie schwach das Drehbuch an der Stelle ist. Und das ist einfach ein Respekt an seine Schauspielleistung. Das ist einfach so gut. Also das muss ich auch sagen. Ich finde, dass eigentlich der ganze Cast hat wahnsinnig viel rausgeholt noch aus dem Film. Ja, auch Oscar Isaac als Poe Dameron. Ja. Eine Rolle, die wirklich unterentwickelt ist an vielen Stellen. Aber er ist so charismatisch, er ist so gut, dass er da trotzdem noch was rettet. Oder auch bei Finn, finde ich, merkt man es eben. Er wird so zurückgepresst in diese Shout-and-Run-Rolle und trotzdem holt er noch was raus. Ja, und Rey sowieso auch. Wobei ich sagen muss, ich bin am Anfang so ein bisschen auf diesen Anti-Hype-Train Hype Train von Adam Driver aufgesprungen. Achso, okay. Bei Episode 7, also mit Babyface Vader und so. Wobei ja, klar, er sieht halt nicht aus wie der klassische Star Wars-Böse. Genau, und da muss ich sagen, so, da dachte ich am Anfang, es wäre keine gute Besetzung. Mhm. Und dass er das schauspielerisch nicht hinbekommt, lag ich extrem falsch. Also theoretisch müsste ich fast überlegen, einen Entschuldigungsbrief am Alan Driver zu schreiben, weil auch jetzt in anderen Filmen gesehen, er hat so viel Geld dafür bekommen, diese Rolle zu spielen. Gut. Der braucht, glaube ich, keine Entschuldigung von irgendwem. Ja, gut, das stimmt. Vielleicht ein nettes Review oder so. Guck dir Marriage Story an. Ist ein großartiger Film. Ja, mit Adam Driver. Generell, ich bin gespannt, was der jetzt noch macht, weil das war so sein großes Mainstream-Kapitel, diese Star-Wars-Filme. Und abseits dessen sehe ich ihn fast auch nur in kleineren Sachen. Was auch sehr gut sein muss, ist auf Amazon The Report mit ihm. Black Landsman ist auch wahnsinnig gut. Stimmt, genau, den haben wir auch zusammen geguckt, ne? Und eben und Marriage Story und all diese Sachen. Das ist ein richtig, richtig guter Schauspieler. Und wenn auch nur schon diese Star Wars-Filme dafür da waren, die neuen, um uns zu zeigen, hey, hier ist ein cooler neuer Schauspieler, guckt euch Filme mit ihm an, dann war es das schon wert, weil ich gebe auch zu, vor Star Wars hatte ich Adam Driver nicht auf dem Schirm. Ich hatte, glaube ich, irgendwas mal mit ihm gesehen, aber das war so, ja, keine Ahnung, irgendein Dude. Und dadurch wusste ich dann, hey, okay, der muss ja Fame sein, wenn er also gut sein, wenn er die hauptböse Wichtrolle kriegt. Und das hat ihm sicher geholfen in seiner Karriere und deswegen passt das auch schon. Das allein war es schon wert für ihn. Ich hätte mir vielleicht ein besseres Ende für ihn gewünscht, aber er hat es trotzdem so gut zu Ende gebracht, seine Darbietung von Kylo Ren. Und eben, also wie gesagt, also ich habe deutlich, deutlich mehr negative Punkte und für mich ist das kein guter Abschluss. Es ist für mich, glaube ich tatsächlich, und also ich weiß, dass das jetzt sehr provokant vielleicht klingen mag, aber ich meine es wirklich so, ich glaube, für mich ist es mein schwächster Star-Wars-Film überhaupt. Und ja, und ich weiß, Episode 2 ist wirklich nicht gut. Ich glaube, ich mag Episode 2 mehr als diesen Film. Es ist natürlich ein undankbarer Job, wie du sagst. Das alles zu Ende bringen zu müssen, ist immer schwieriger. Das fängt aber eben schon bei der Idee an, warum setzen wir überhaupt diese Geschichte fort? Die war mit Anakin zu Ende erzählt. Es war Frieden in der Galaxis. Warum überhaupt an der Stelle ansetzen? Wie du sagst, setz 1000 Jahre vorher an, nachher. Es gibt genug Stories, von denen du dich inspirieren lassen kannst. Das war einfach super, super dumm von Disney und unklug gewählt, die Skywalker-Saga weiter zu erzählen. Aber scheinbar dachten sie, ich glaube, das Witzige, das Ironische ist ja, dass sie, glaube ich, einfach dachten, das wäre die sicherere Wahl. Wir machen lieber erstmal was, was die Leute kennen und Referenzen und so, weil dann mögen es die Leute. Und sie haben absurderweise gedacht, dass sich Leute Star Wars nicht angucken werden, nur weil Skywalker nicht drin vorkommt. So. Ja. Was halt schon Blödsinn ist. Ja, ich glaube schon, dass das sicher so ist, weil durch diese Referenz zu den alten Filmen und hey, da kommt Prinzessin Leia kommt wieder vor und Han Solo kommt wieder vor und Luke kommt wieder vor und Lando Calrissian und alle, die wir kennen und lieben. Dadurch wird das halt so ein finanzieller Melting Pot für alle Generationen. Jeder, der irgendwie Star Wars mag oder schon mal einen Film gesehen hat und auch die Figuren lieb gewonnen hat und die halt feiert oder wenigstens kennt, geht in das Kino und hat einen Kontaktpunkt. So. Also ich weiß jetzt nicht, ob meine Eltern das so krass gefeiert hätten oder ob sie sich die Filme angeschaut hätten, bestimmt irgendwann mal, wenn die im Fernsehen laufen oder mal, wenn sie irgendwie bei Netflix dann draußen sind oder jetzt dann demnächst bei Disney Plus hier. Dann bestimmt mal, aber sie wären dafür nicht extra ins Kino gegangen. Er hätte vielleicht nicht ganz so viel eingespielt, aber Rogue One als erster Star Wars-Film, der ja immer noch super stark dann angeknüpft ist. Genau, da habe ich mir gedacht, Lücken. Wieso benutzt du das nicht zum Lückenfüllen, Storylücken, Logiklücken und erzählt dann mit diesen Einzelfilmen, aber eben auch mit neuen Charaktern, mit Figuren, die wir nicht kennen. Und immer noch super nostalgiebezogen. Wenn dein ganzer Film sich um den Todesstern dreht, ist es ja immer noch Nostalgie, 100%. Aber eben, ein bisschen ein anderer Blickwinkel. Ich hätte ja die anderen Fanservice-technisch auch auftauchen lassen können in anderen Storylines. Ich kann das ja ist, Prinzessin Leia taucht ja eh am Ende von Rogue One sogar auf. Also das machen sie ja sogar eh. Darth Vader taucht auf. Du hast ja eh deine Referenzen. Hier, Grand Moff Tarkin taucht auf. Aber das halt ganz gruselig in CGI, ja. Aber. Ja, gut. Aber immerhin, ich hab so diese Goodies, dass ich sage, okay, pass auf, hier ist dein Fanservice. Ja, jetzt das Lustige ist, für mich ist es wieder eine Stunde gut. Aber ich konnte es verkraften, so bei Rogue One. Ich dachte mir so, okay, ich brauche jetzt nicht Leia, ich brauche jetzt nicht Grand Moff Tarkin, aber war für mich viel besser zu verzeihen, als in eben Episode 7, 9, was auch immer. Cool. Dieses, ich fand das auch die ich fand das cool. Die ganze Zeit, diese Nostalgie zu haben. Unterbrochen geht es um die Skywalkers. So am Rande, ja, hier, oder lass mal sagen, hier ist ein neuer Befehl. Sagen wir mal, die Teile spielen direkt nach Episode 6 und es geht darum, noch Reste vom Imperium zu besiegen. Aber eben neue Figuren. Und dann heißt es, hey, hier ist ein Befehl von General Solo oder so. Und dann hast du trotzdem dein, haha, cool, ich weiß, wer Han Solo ist, aber ich muss nicht die ganze Zeit mich nur mit dem alten Zeug beschäftigen. Voll. Und das ist genau der Punkt. Und das hätte ich mir auch gewünscht. Ja. Und deswegen, heute schon öfter erwähnt, Legends. Star Wars Legends hat so viel Potenzial, hatte so geile Storylines. Und da ist auch viel Schrott und Rotz dabei. tun wir mal nichts weg. Aber da waren tolle Ideen, tolle Ansätze drin. Wieso hat man die nicht aufgegriffen und in den Kanon mit eingebaut? Ich kann auch die Entscheidung verstehen, dass ich sage, Legends raus, ist nicht mehr Kanon. Wir müssen das jetzt alles erstmal für uns sortieren und wollen da jetzt eine feste CI draus bauen. Ist okay. Ist zwar keine künstlerische, sondern eine marktwirtschaftliche Entscheidung, aber es ist halt, es ist Disney, ja. Es ist ein Evil, ja. Evil Company Unternehmen. So. Ja. Und nichtsdestotrotz finde ich das so schade, dass da so viele coole Ideen weggeschmissen wurden. Grand Moff Tarkin. Nicht Tarkin, der war ja schon in Episode 4 erledigt. Wie heißt der hier, der blaue? Du meinst General, ich weiß schon. Grand Admiral Thrawn. Thrawn, genau. Ja. Super Charakter, super diepe Figur, super intelligent, super Antagonist. So, dann brauche ich auch nicht diese, dann eben genau das so. Die Sith-Jedi-Geschichte hat sich erledigt, so. Die Jedi werden vielleicht wieder von Luke aufgebaut. Dann kann ich eben wieder so auf diese Storyline von der alten, von 1, 2, 3 auf die Republik, auf die alte Republik zurückgehen, dass ich sage so, hey, da sind jetzt wieder ein paar Jedi, die fliegen in der Galaxis rum und ordnen das. Ich hätte ja die Story trotzdem 30 Jahre später ansetzen können und sag, ja, pass auf, jetzt gab es erstmal 30 Jahre hier Wiederaufbauphase. Wir mussten die Republik neu gründen, wir mussten die Welten einen. Und das ist nicht alles so easy peasy, lemon squeezy, dass ich sage, alle sind sofort an Bord und alter geil, neue Republik, lass mal machen. Sondern es gibt eben die Reste vom Imperium. Es gibt unterschiedliche Machtgruppen, die versuchen, irgendwelche Teile der Galaxis unter ihre Kontrolle zu bringen. Es gibt von mir aus auch Palpatine-Fanatiker. Ja, das kann auch die Sith immer noch geben. Die Sith sind ja unabhängig von Palpatine. Sith, das hängt ja nicht. Ja, er war schon so der letzte Sith. Ja, aber das ist ja immer wieder so in der Geschichte. Also deswegen gibt es ja diese tausendjährige Geschichte der Jedi auch und so. Weil dann hätten wir das gleiche Problem mit, dann ist die Anakin-Saga für den Arsch, weil dann brauchen wir ihn nicht und seinen Tod, um das Machtungleichgewicht herzustellen. Aber schon in Rogue One hast du doch auch Leute, die Macht benutzen, obwohl sie nicht Jedi sind. Also ich meine in dem Sinne, die Macht kann ja auch für Schlechtes benutzt werden, ohne dass du ein rotes Lichtschwert trägst zum Beispiel oder dass du schwarz tragen musst. Also der Mythos der Sith ist ja trotzdem da und diese Macht kann ja trotzdem missbraucht werden. Und das könntest du ja nutzen, nicht wieder einer, also die Sith wollen ja auch nicht immer automatisch, also vielleicht doch, vielleicht beirre ich mich auch, aber für mich waren die Sith nie daran gebunden, die Galaxis zu beherrschen. Die können ja auch kleinere Agendas haben, also die können ja auch sagen, okay, ich will diesen einen Planeten oder diese eine Gegend da kontrollieren und dann kämpfst du halt mit dem um die Vorherrschaft in irgendeiner Stadt oder sowas, was ja okay ist und dann hast du trotzdem dezent dein ganzes Zeug drin. Eben. Und dann hätte ich da auch meine Nostalgiepunkte gehabt, dann hätte ich meine alten coolen Sternzerstörer bekommen, dann hätte ich meine coolen alten Stormtrooper-Rüstungen bekommen und das ist auch alles gar nicht schlimm. Die können dann auch verhaut und zusammengeranzt sein, weil ich meine, die haben halt keine feste Infrastruktur mehr als galaktisches Imperium. Und das ist so ein Problem bei eigentlich allen neuen Star Wars Disney-Produktionen. Zum Beispiel Han Solo. Ich fand den Film an sich nicht schlecht, aber wieso muss ich denn jetzt Darth Maul wieder ausgraben? So. Auch so, der Typ ist tot, so sorry, egal welche Lebensform der in der Galaxis darstellt, wenn du ein humanoides Lebewesen in der Mitte durchschneidest, ist der Ofen aus. Mir fällt gerade ein, Disney will einfach ganz klar sagen, wenn böse Leute in den Schacht runterfallen, dann leben die in der Regel noch. Ob das jetzt Palpatine ist oder Darth Maul, wenn ein Böser in den Schacht runterfällt, genau dann leben die noch. Wenn du die vorher verbrennst oder wie Count Dooku, wenn du den vor deinen Augen den Kopf abpackst, das geht dann. Aber wehe, du lässt die... Ja, wer weiß, vielleicht kommt er auch nochmal. Also. Der Kopf so angenäht, wie bei Harry Potter, der kopflose Nick, wo dann immer so halb runterfällt der Kopf von Count Dooku. Ja, oder neuer Körper. So. Oh Gott, das ist so... Ja, aber das ist eben das, was du sagst. Es ist so traurig, weil ich kann nichts ist sicher, ich habe keine Gewissheit. Mit dem letzten Rotz und Ranz an irgendwie an den Haaren herbeigezogenen Story-Erklärungen wird mir versucht, weiszumachen, die Leute können jederzeit zurückkommen. Und ich habe dann auch nicht so diesen Spannungsmoment, vielleicht ist Palpatine jetzt gar nicht tot. Wie gesagt, ich fand es nicht so schlimm, dass er jetzt wieder benutzt wurde hier als Bösewicht, als Antagonist, weil ich ihn einfach als Person wahnsinnig interessant fand. Das ist auch ein guter Schauspieler. Ian McDermott spielt immer den Imperator in allen Star-Wars-Filmen und ich mochte ihn immer gern. Ich habe den auch in den Prequels gern gesehen. Er kriegt hier nicht so viel zu tun, aber okay, dafür, dass er wirklich wenig Setup kriegt und einfach plötzlich auftaucht, dafür hat er noch relativ viel aus seiner Rolle rausgeholt. Ja, das Skript ist halt nicht sehr dankbar für ihn. Aber. Das ist auch allgemein, wenn man über sowas spricht, gerade bei Star Wars. Und ich meine, jetzt, heute haben wir auch sehr viel nicht nur über Episode 9 geredet. Ja. Das geht bei Star Wars nicht. Es ist ein Gesamtwerk, es ist eine Gesamtkomposition. Man muss es halt als Gesamtes sehen. Und wenn Kritik, dann eben nicht. Also man kann auch Schauspieler kritisieren für ihre Leistung. und sagen, hey, das ist nicht gut gelöst. Aber grundsätzlich, wenn jemand halt noch versucht, das Maximum rauszuholen, eine Rolle ist halt auch auf einen gewissen Faden oder eine gewisse Story halt reglementiert so. Ja, und wenn du keinen guten Dialog hast, hast du keinen guten Dialog. Genau, ist exakt. Halt so. Da kann dann auch der Schauspieler nichts für. Ja. Das sind halt dann einfach gesamtkünstlerische Entscheidungen von Regisseur, von Drehbuchautorinnen und Autoren und blablabla und so weiter und so weiter. Da kann man da nichts machen. Und das war eben meiner Meinung nach hauptsächlich die Schuld von Disney, dass es bei den neuen Star Wars Filmen einfach zu einer Menge Fehlentscheidungen gekommen sind. Und nichtsdestotrotz bin ich der Ansicht, dass Episode 9 mehr richtig gemacht hat als Episode 7 und 8. Vor allem viel mehr als Episode 8. Ja, da niemals einer Meinung. Nee. Also Episode 8 ist für mich einfach so ein weißer Fleck. Der wird einfach ignoriert. Aber ohne Scheiß, was ich wirklich gerne machen würde tatsächlich aufgrund dieser Diskussion, ich würde irgendwann gern nochmal, also ich habe eigentlich keinen Bock, Episode 9 nochmal zu gucken. Das ist auch das Komische. Ich kann mir Episode 7 kann ich mir vorstellen, nochmal zu gucken. Irgendwann mal so aus Jux und Dollerei. Episode 9 habe ich wirklich gar keinen Bock gerade drauf. Vielleicht schwächt sich das Gefühl noch ab. Aber ich würde tatsächlich gerne irgendwann nochmal mit dir Episode 8 sehen. Und vielleicht kann man dann so stoppen immer. Bei so Momenten, und dann kannst du immer sagen, was dich jetzt gerade stört oder was. Weil ich finde das wirklich faszinierend, wie unterschiedlich man Kunst wahrnimmt. Und ja, auch Kunst, auch wenn es Disney ist, ist es trotzdem noch Kunst. Und wie subjektiv das ist und wie der eine sagen kann, hey geil, das holt mich voll ab. Und der andere sagt, hey boah, das geht echt gerade gar nicht. So, also das hat Star Wars zumindest wiederbelebt, diesen Diskurs und dieses, dass vielleicht auch gerade so diese toxischen Fanboys, die wir ja, glaube ich, beide nicht sind, wir diskutieren halt gerne darüber, aber keiner von uns beleidigt das im Mark, wenn man nicht seiner Meinung ist. Und das ist natürlich in Ordnung. Und vielleicht lernen sogar so ein paar toxische Fanboys, die das eben nicht begreifen können. Vielleicht haben die einfach nur gemerkt, hey, okay, scheiße, scheinbar ist meine Meinung nicht die einzige da draußen und auch nicht die richtige automatisch, sondern es ist halt subjektiv und du kannst das sehen, wie du willst. Ja, ist halt so. Vielleicht bringt das für manche Mainstream-Leute das Subjektive an Kunst besser zum Vorschein bei Star Wars. Ja, aber da ist daraus echt ein schlechtes Feld, um das auszuprobieren. So. Also das wäre das Gleiche wie mit Herr der Ringe. Also ich bin jetzt auch sehr gespannt auf die neue Serie, die jetzt dieses Jahr, glaube ich, dieses oder nächstes Jahr rauskommen soll. Bei Amazon 2020 habe ich irgendwie im Kopf. Macht auf jeden Fall Sinn, die sind jetzt echt schon lange am Arbeiten. Ne? Ja, also aber das sind halt, das ist egal, ob das Star Wars oder Herr der Ringe ist oder ob das Harry Potter ist. Die Leute, da ist so viel Emotion mit dabei, da kommst du mit rationalen Argumenten auch nur ein Stück weit ran. Merke ich ja bei mir selber auch. Nee, also. Und was ist schon rational daran? Ich finde, das, was ich erwarten kann oder was ich versuche auch immer für mich selber bei Kunst, ich versuche Argumente dafür zu finden, aber das haben wir, glaube ich, jetzt beide hinreichend dargeboten, man kann Argumente dafür und dagegen finden und das allein schon zu verinnerlichen und zu begreifen. Das ist nicht wie Mathe. Das ist nicht so, dass du sagst, ja, aber komm, hier ist eins und hier ist eins und das zusammen ist halt zwei und das ist so und das ist die einzige Wahrheit und alles andere ist gelogen und Blödsinn. Nein, so funktioniert es halt nicht, sondern man wird dort unterschiedliche Meinungen haben und man wird für beides Argumente finden. Und das muss man, glaube ich, einfach verstehen, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, wenn es um sowas geht. Also, wenn ich jetzt ein großes Fazit unter die neue Trilogie und explizit unter Episode 9 setzen müsste, würde ich sagen, die neue Trilogie hat in vielen Bereichen enttäuscht, konnte in vielen, vielen Punkten nicht die Magie der alten Filme aufgreifen, was hauptsächlich daran liegt, weil die Welt, die in 6 Episoden gezeichnet wird und die tiefe Charaktere zulässt, die auch nicht perfekt sind, aber die eine coole Welt mit Space Wizards zeigt, und mit krasser Technik und Science Fiction und allem Möglichen, das wurde einfach nicht genutzt, das Potenzial. Und das merkt man ganz stark an den Filmen untereinander. Episode 7, 8 und 9 sind 3 einzelne Filme. Die haben voneinander gehört. So. Also die wissen, es gibt sie gegenseitig, aber das war es dann auch schon. Also sie ignorieren sich eigentlich. Ich finde nicht ganz. Es gibt so, ja, es gibt so ein paar Verstrebungen und so, aber. Also ich finde, beide Fortsetzungen sind im Gespräch mit Episode 7, aber 8 und 9 sind explizit nicht im Gespräch mit miteinander. Ja, aber also wenn man jetzt die 3 Filme unter anderen Titeln laufen würde, lassen würde, finde ich, müsste man nicht zwingend herausfinden, dass das eine Trilogie sein soll. So. Nee. Also man erkennt Charakter und so und man erkennt, oh, da passiert sowas, das könnte in eine Richtung gehen, aber es ist kein, wie du vorhin gesagt hast, es ist eben nicht It Rhymes so. Und Episode 9, finde ich, hat sich halt schon wieder ein bisschen mehr wie ein Star Wars angefühlt. aber nicht, weil die Story so überragend war. Ich fand die nicht schlecht so. Wenn das die Rahmenstory für alle drei Filme gewesen wäre, wie ich vorher auch gesagt habe, wäre ich damit deutlich cooler gewesen mit der ganz neuen Trilogie. Aber alles im allem waren halt so, es waren diese Lacher dabei, es waren auch billige Witze dabei, über die konnte ich teilweise auch lachen. Ich konnte auch nicht über alles lachen, aber auch diese leichten Fanservice-Elemente haben mir ganz gut gefallen, mit ein paar kaputte Stormtrooper-Rüstungen in Todesstern, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob ich das mit Jedi der Fallen Order verwechsel, weil ich das jetzt vor 3 Wochen gespielt habe. Auf jeden Fall haben wir diese Fan-Elemente drin. Wir haben den Thronsaal von Palpatine drin. Wir haben den abgestürzten Todesstern 2 drin. Wir haben die alten Sternzerstörer. Also das war ja wirklich mein feuchter Traum für die Trilogie, dass endlich mal wirklich ein geiler alter Sternzerstörer auftaucht und nicht dieses blattgeschliffene Kackding von der New Order. Das ist auch cool. Alte Sternzerstörer hat man weiter gebaut, ja. Aber alte Rüstungen nicht, weil das wollte man nicht. Genau. Weil ich meine, es ist also so, technischer Fortschritt ist ja klar. Da passiert bei rüstungstechnisch auch viel mehr als schifftechnisch. Ja, aber alles in allem war das ein schöner Film, den konnte ich anschauen. Und das ist ein Film, den kann man sich bestimmt auch nochmal anschauen, auch wenn man weiß, wie es ausgeht. Der hatte für mich viele Elemente von einem Star-Wars-Film. Aber alles in allem stand halt trotzdem der schlechte Stern der Trilogie drüber mit 7, 8 davor, vor allem Episode 8. Und Episode 9 war dann einfach zu hastig. Er wollte zu viel und hat am Schluss zu wenig erreicht. Und das, glaube ich, beschreibt eigentlich auch so den Gesamttonus der ganzen Trilogie. Ja, also gerade bei 9. Also bei 7, finde ich, hat er sich nicht übernommen. Da hat er sehr, sehr safe gespielt. Hat extra nicht so viel Neues eingeführt. Hier habt ihr einen bösen General, hier habt ihr noch Kylo Ren. Okay, wir zeigen euch kurz Snoke in der Projektion, aber nee, es ist jetzt nicht wichtig, der spielt jetzt keine Rolle. Es ist jetzt erstmal nur Kylo Ren. Und wir haben euch alte Figuren hier. Die alten Figuren sterben auch teilweise. Die geben wirklich die Fackel gezwungenermaßen ab an die Neuen. Und eben hat er sich nicht übernommen. Mir war er dafür zu safe, klar, weil er halt zu sehr in der Nostalgie war. Aber eben, das konnte er balancieren und in Episode 9 konnte er es gar nicht mehr balancieren und hat irgendwie gemeint, er muss alle Ideen, die er jemals hatte, scheinbar. Ich habe das Gefühl, er hat einfach alles reingepackt, was ihm irgendwie einfällt. Nochmal 4 neue Figuren und nochmal, aber ganz viel Nostalgie muss ich trotzdem drin haben. Und, aber das will ich auch noch machen und ich brauche immer ein Space Battle, weil es ist Star Wars, also muss in jedem Teil ein Space Battle sein, was eben für mich auch nicht sein muss. Ich glaube, Episode 2 hat, glaube ich, keins. Ich glaube, Episode 2, oder? Doch. Also, nee, ja, doch, stimmt ein bisschen mit dem, da verfolgt Django, verfolgt sie mal mit dem Meteoritenfeld und so. Ja. Aber jetzt nicht, also keine Schlacht, keins. Du hast halt die Klonschlacht am Schluss zwischen den Klonsoldaten. Genau, das ist ja auf einem Planeten, im Weltraum. Ich glaube, Episode 2 hat keine richtige Weltraum. Man sieht, glaube ich, dann, wo ein paar von diesen Kommandoschiffen abheben. Aber so eine richtige Space-Schlacht hast du nicht drin. Nee, das ist auch okay. Also ich glaube, das wäre Episode 5 auch gewesen, nicht. Genau, und das wäre wichtig gewesen, glaube ich, das zu lernen, dass nicht jeder Star Wars-Film alle Boxen checken muss und nicht. Es ist keine Checkliste Star Wars. Für mich nicht. Also es ist immer was drin, was man kennt. Und damit komme auch ich klar. Diesmal hat er einfach versucht, alle Boxen abzuhaken. Und das ist das, was für mich diesen Film so runterreißt. Aber ja, ich glaube, wir haben alles ausführlich, glaube ich. Außer du hast noch irgendeinen Punkt. Ich habe nichts mehr. Ich hatte hier Notizen und habe die kaum benutzt, weil wir das eigentlich alles auf natürliche Art und Weise angesprochen haben. Wie gesagt, also ich bin nicht sehr glücklich damit. Ich habe auch nicht viel erwartet. Das hat er zwar noch untertroffen, meine Erwartungen, aber. Um meine 4-Sterne-Bewertung noch kurz zu rechtfertigen. Es ist okay, ich werde das nicht. Also es war aus dem Affekt heraus. Also 4 von 5 muss man kurz einordnen. Ja, 4 von 5. Wobei ich dieses 5-Sterne-System sowieso nicht so für geeignet halte, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Das Ding ist, 4 von 5, erstens aus dem ersten Bauchgefühl, aus dem ersten Momentum heraus, als ich aus dem Kino raus bin und mir gedacht habe, hey, das war eigentlich doch ein ganz cooler Star Wars-Film. Ich war damit eigentlich echt cool. Der zweite Grund ist eben, ich finde dieses 5-Sterne-System deutlich schlechter als ein 10-Sterne-System. Und das andere ist. Bitte, wenn irgendwer Kommentare mal schreiben will, bitte geht darauf ein, dass Lukas 4, 5 Sterne blöd findet, 10 Sterne gut findet. Also das man kann viel genauer antworten. Man kann viel mehr, aber egal. Und das letzte war so, also im Nachhinein würde ich wahrscheinlich 3,5 vergeben, weil es dann doch mehr Ecken und Kanten hat, die ich jetzt beim ersten Run und jetzt auch nach dem Gespräch, das hat natürlich da auch nochmal geholfen, weil man da auch nochmal Punkte sieht, die man vielleicht selber einfach übersehen hat. Du hast schon recht, es war krass viel Story in dem Film so. Es ist echt viel, viel, viel, viel Plot. Aber nichtsdestotrotz hat mir das so ein bisschen das alte Star Wars-Gefühl zurückgegeben. Konnte aber nicht das retten, was die neue Trilogie darstellen sollte. Oder vielleicht, keine Ahnung, ursprünglich mal da rein interpretiert werden könnte. Aber Star Wars bleibt nach Episode 7, 8, 9 für mich definitiv 1 bis 6. Und 7, 8, 9 ist für mich die Manifestation von der Versuch von Disney, aus einem coolen Franchise und einer coolen Idee einfach Kohle rauszupressen, bis die Cash-Cow zusammenbricht. Und das gelingt ihnen eigentlich immer, muss man echt mal sagen. Disney kriegt es eigentlich immer hin, nur Star Wars. Das ist jetzt wirklich was, wo sie so gescheitert sind dran. Ich bin auch nicht ausgebrannt, was Star Wars. Also ich habe jetzt gerade wirklich gar keinen Bock mehr auf irgendeinen Film von Star Wars, muss ich sagen. Aber ich weiß genau, dass ich in ein paar Jahren, also außer es ist wirklich wieder, also das ist eh für mich die Spekulation. Meinst du diese, wir sehen diese Figuren nochmal? Das weiß ich eben nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die diese Geschichte nochmal aufgreifen. Maximal. Ob Rey zumindest so ein bisschen wieder wie jetzt Luke, Leia und Han nochmal als Mentorin auftauchen darf irgendwann. Weil ich meine, sie machen schon am Ende explizit dieses, hey, sie hat jetzt ein gelbes Lichtschwert und so. So, das wirkt auf mich schon so ein bisschen so, wollt ihr da echt nochmal anknüpfen und das noch weiter drehen? Und das ist, glaube ich, für mich der große Punkt bei Star Wars. Ich habe das bei Solo auch schon gemacht, ich habe Solo nicht im Kino geguckt. Und das wird nur noch schlimmer werden. Also wenn ich das Gefühl habe mittlerweile bei Star Wars in den Trailern, das ist more of the same. Sie haben mich jetzt wirklich so weit ausgebrannt, dass ich dann nicht mehr gucke. Ich werde sowas wie Mandalorian, das sieht cool aus, das sieht anders aus. Das gucke ich mir dann an. Und das werden sie auch mit den Filmen bei mir immer schaffen, wenn die Filme neu aussehen. Aber sie haben mich auf jeden Fall so skeptisch und so sehr verprellt, dass wenn ich jetzt nochmal das Gefühl habe, ich habe das schon mal gesehen, das ist mir schon bekannt, dann gucke ich das nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das, was Disney als Einziges natürlich wehtun wird am Ende. Was, wenn sich die finanziell nicht lohnen, diese Filme? Das ist das Einzige, was zieht. Und ja, dementsprechend mal gucken. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, danke, dass du so viel Zeit genommen hast. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wir sind jetzt echt, das ist ein neuer Rekord. Ich glaube, nicht mal die Jahresrückblicke dauern nicht mal so lang. Und da sind wir schon immer nah dran an 2 Stunden. Dass wir über einen einzelnen Film so lange geredet haben, finde ich bemerkenswert. Mich hat es keine Sekunde gelangweilt. Ich finde es immer sehr schön. Nee, ich fand auch deine Punkte interessant. Ich wollte auch nicht deine Meinung da irgendwie negieren oder sowas. Ich finde es gerade interessant, dass wir das so unterschiedlich wahrnehmen. Und das bietet immer, glaube ich, interessante Gespräche sowas. Und das ist egal, ob das Star Wars ist oder irgendwas anderes. Kunst ist einfach ein spannendes Thema. Und aber wie viel haben wir denn jetzt auf der Uhr? Ich habe jetzt hier nochmal 39 Minuten stehen. Ich glaube, die andere Datei war 2 Stunden lang. Wir sind bei 2 Stunden 40. Das heißt, wir sind jetzt offiziell länger als der Film, den wir geguckt haben. Ich glaube, der Film ist nicht so lang. Das heißt, ihr könnt uns jetzt einfach als Audiokommentar irgendwann in 2 Jahren, wenn ihr euch die Blu-ray anschaut, könnt ihr uns als Audiokommentar dazu laufen lassen. Es wird nicht chronologisch passen, weil wir andauernd hin und her springen, aber hey, das ist auch nicht schlecht. Immerhin. Dann wisst ihr schon, was vorher passiert und könnt euch mental drauf einstellen im Film. Oh Mann, ja gut, okay. Danke, dass du Zeit genommen hast, Lukas. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, es gibt dieses Jahr natürlich auch wieder neue Podcasts, neue Kritiken. Als nächstes ist auf jeden Fall der Jahresrückblick geplant. Ich wollte Star Wars vorher noch abhaken, weil er ja offiziell 2019 angelaufen ist. Und ja, dementsprechend bis zum nächsten Toffer auf der Podcast. Ciao.